Ja, hallo und herzlich willkommen zu PeteCast. Heute ist, was ist denn eigentlich heute? Heute ist Mittwoch, der 17. Juni 2015. Das ist die Folge Nummer 13. Und ich sitze heute im Phonodrom, aber auch diesmal nicht alleine, sondern ich habe mir einen Experten mitgebracht, den Experten Daniel. Grüß dich, Daniel. Hallo. Aloha. Daniel, das erste Mal podcasten, habe ich gehört, gell? Ja, bisher habe ich nur ein paar YouTube-Videos co-gesprochen. Ja. habe keinen eigenen Kanal, aber Freunde von mir machen das ganz gern. Und den Harry kennst du ja vielleicht auch. Ja, klar. Der versucht gerne Videos aus Selbstperspektive zu machen, um, damit man Teamplay lernen kann oder sehen kann, wie es funktioniert. Und da nehmen wir manchmal Sessions auf, da stimme ich zu, dass ich mit on the air gepastet werde, aber so quasi mit Namen vorstellen und auch Realnamen, oh mein Gott, ist das schon Nummer eins. Ja. Okay, na, ist ja schön. Ja, ich frage so meine Gäste eigentlich, wer bist du, woher kommst du, wie siehst du aus und wie schmeckst du denn? Oh, das ist so eine klassische Bewerberfrage, oder? Das ist na klar. Das Recruiting-Ding. Genau, genau. Wer bin ich? Ich bin Daniel. Ja. Woher komme ich? Ich bin Ur-Berliner, waschechter Berliner, sagt man, in der dritten Generation. Bin okay. Auch ein kleines bisschen stolz drauf. Kann man eigentlich nicht, aber ist mir egal, bin ich trotzdem. wie schmecke ich vorher? Nee, zwischendurch war noch was anderes. Genau, genau. Wie heißt du? Wie schmeckst du? Genau, wie schmeckst du denn? Ich denke, ich schmecke zartbitter. Zartbitter. Ist ja auch eine interessante Aussage. Wie kommst du darauf? Zartbitter? Ja, weil Zartbitter wird häufig unterschätzt. Ich halte Zartbitter für die interessanteste Schokolade. Ja. Eine von der, bei der man die meisten Schokoladen- und Kakao-Unterschiede schmeckt. Mhm. Muss man wollen und muss man sich auskennen. Ja, also vor dir liegt auch noch ein bisschen Zartbitter-Schokolade. Oh, ja. Das ist ein großer Hit gewesen. Ich habe gerade schon einen Drops gelutscht. Und? War das die Chili noch? Nee, das war keine Chili. Das war die Orange, oder? Das war Orange, ja. Ja, wir haben ja letztens hier so einen Genusscast gemacht zum Thema Schokolade. Und da ist es praktisch noch davon übrig geblieben. Und wir sorgen ja, dass unsere Gäste hier eine artgerechte Haltung genießen. Und dementsprechend werden die damit natürlich mit allem versorgt, was denen das Herz begehrt. Und in dem Fall konnte natürlich auch mit Schokolade hier ein bisschen auftrumpfen. Lass ich mir gefallen. Lass du dir gefallen, ja. Okay, verstehe. Ja, du bist in der Netzwelt ein bisschen unterwegs. Du twitterst auch, du hast auch einen Twitter-Nickname. Jo, selbst auf Twitter bin ich nicht mehr so viel unterwegs. Haben wir eine Zeit lang versucht, auf Upnet zu wechseln, ja. Aber das stirbt ja einen sehr langsamen Tod vor sich hin. Okay. Seitdem die Zukunft von dem ganzen System ungeklärt ist. Schade, ich fand es eigentlich schöner. Im Moment lese ich mehr auf Twitter und retweete. Ja. Eigene Statusmeldungen mache ich nicht mehr so oft. Aber falls jemand Interesse hat oder mich darüber wahrscheinlich am einfachsten erreichen will, das ist @disaster mit, ich glaube, Unterstrich. Ja, die, also D-Doppel-E Unterstrich und dann Saster. Genau. S-A-S-T-E-R. Genau, werden wir später nochmal in den... Wie die kleine Schwester von Dexter. Ah, okay. Wie bist du eigentlich auf diesen Nicknamen gekommen? Ein guter Freund von mir hat das irgendwann mal aufgebracht. Ich kannte die Dexter-Comic-Serie gar nicht. Okay. Also ich wusste von der Existenz, aber ich dachte, okay, just another series. Ja. Und die bin ich schon sehr lange, Freunde rufen mich so und auch schon sehr, sehr noch zu Arcade-Automaten-Zeiten, wo man drei Buchstaben eindicken konnte, genau, ja. War ich die. Und Disaster fand ich so lustig, dass ich es übernommen habe. Okay. Und das ist auch so der Nickname, wo du in deinem Metier sozusagen zu finden bist. Ja, also tendenziell, wenn das nicht schon vergeben ist, wenn ich hinter der Welle bin, ja. Dann bin ich vielleicht noch unter anderen zu erreichen, aber normalerweise versuche ich den Disaster meistens auch zusammengeschrieben zu bekommen. Bei Twitter hatte ich jetzt ein bisschen Pech. Da musste es der Unterstrich tun. Okay. Aber nur gut. Immer schon bei der Thema Szene sind. Was ist denn so deine Szene? Ich denke, ich bin ein Gamer. Du bist ein Gamer. Ja. Ich glaube, heutzutage auch, davon dann muss man das gar nicht, glaube ich, so wie soll ich es denn sagen, gar nicht so. Ich glaube, Gamer sind so in der gesellschaftlichen Mitte angekommen, oder? Ich bin nicht sicher. Man hofft das ja immer so ein bisschen. Also die Zeit hat einen ja schon in vielen Dingen gerettet. Als Nerd geboren und weitergelebt ist heutzutage ja wirklich kein Problem mehr. Da ist man sehr gut aufgehoben und viel Verständnis und das ist alles kein Problem mehr. Gamer hat immer noch so leicht den Hauch von, hat er eigentlich nichts zu tun? Hat er nichts Besseres mit seiner Zeit zu tun? Warum geht er nicht raus und pflanzt einen Baum? Keine Ahnung. Es ist halt immer noch ein bisschen, muss wohl ein Vollfeld sein oder arbeitsscheu oder was auch immer. Es ist immer noch leicht dubios. Und wenn man sagt, okay, ich mache das wirklich viel und interessiere mich nicht nur für ein Genre oder für ein Spiel oder für was auch immer, sondern versuche einen sehr breiten Überblick über die Szene, wenn man so will, haben zu wollen und interessiere mich für E-Sports und kann da auch ein bisschen was zu kommentieren oder wenn ich ein Spiel sehe, kann sagen, alles klar, das war ein guter Move oder nicht und kann auch dir erklären, warum das gut oder nicht so gut war, dann fallen die meisten Leute raus und sagen, so wie wenn, weiß ich nicht, Autotuner von irgendwelchen Chips berichten, die sie aus Taiwan bekommen haben, wo man jetzt das Tuning besser machen kann oder besonderes Lachgas einspritzen können oder so. Da verlieren das die Leute und finden das nicht mehr greifbar. Aber damit kann ich leben. Ist ja auch mein Hobby, ne? Ich wollte gerade sagen, aber ist ja auch in anderen Szenen ja auch nicht anders. Also bleiben wir jetzt bei dem Beispiel, also Autotuning-Szene ähnlich, gell? Die kennen dann alle Kenndaten aller Fahrzeuge und verschiedene Tuning-Einrichtungen und bla bla bla. Und es ist auch mehr als, ich fahre in meiner Freizeit gerne Auto. Weil ich glaube, der Schritt ist kleiner. Natürlich werden die Leute nicht wissen, welche Firma die coolsten Spoiler baut oder welche Alu-Teile man gut ersetzen kann und wo man Carbon her muss und warum das manchmal keine gute Idee ist. Das werden wenige Leute wissen. Aber die Leute kennen Fast and the Furious oder Need for Speed oder weiß ich nicht, irgendwelche Filme von Tunern und sagen, alles klar, ja, kenne ich, das sind die bunten Dinger mit schwarzen Wingen da, ich kenne mich aus, Dunning-Kruger-Effekt, alle wissen Bescheid. Bei Gamern halt echt gar nicht so. Aber Gaming ist doch auch über die Jahre, also wie du schon sagtest, mal positiv, mal negativ auch in der Presse gewesen, also gerade das Thema Killerspiele und Gamergate und alles, was dazugehört. Mittlerweile gibt es dazu Messen, mittlerweile verdient die Gaming-Industrie mehr als die Hollywood- und Musikindustrie zusammen. Also ist auf jeden Fall ein großer Player, aber dennoch in der Wahrnehmung ist Hollywood und Musik noch mehr als Gaming. Ja, würde ich dir komplett recht geben. Und du sagtest auch schon, Thema E-Sports ist ja auch eine Sache, wo man sagen kann, okay, das ist ja auch richtig professionell betrieben. Ja, tatsächlich haben E-Sportler, also tatsächlich die damit Geld verdienen können, sogar eine sehr viel kürzere Berufsdauer als richtige Sportler, als richtige professionelle Sportler. Ein guter Fußballer kann bequem 15 Jahre professionell spielen. Ja. Bei einem E-Sportler, sagen wir mal 14 bis 18, vielleicht 19, wenn er wirklich doll ist, aber echt? Okay. Reflexe. Also sagen wir mal, wahrscheinlich kommt es da auch sehr auf das Genre an. Aber das Genre, was E-Sports, sagen wir mal, bisher noch quasi salonfähig gemacht hat oder wo große Preise locken und wo in Korea speziell oder in Fernost allgemein, wo man die meisten Matches sehen kann, wo das Interesse sich spielt, das sind das Genre der Real-Time-Strategy-Games, die sich dann in MOBA-Games, Mobile Battle Arena-Games gewandelt haben. Real-Time-Strategy ist Echtzeitstrategie, das kennt man vielleicht von Command & Conquer, ja, so. StarCraft ist dann die Nummer, die in Korea tatsächlich auch größer geworden ist, weil das Balancing da sehr gut ist und weil das sehr, sehr schnell sein kann. Ja. Professionelle E-Sports Partizipanten. Ja. Man misst die Qualität oder eine Art, eine Metrik der Qualität eines Spielers zu messen ist APM, das ist Actions per Minute. Okay. Da wird geguckt, wie viele Klicks produziert er. Aha. Und gute Sportler können über Minuten durchaus 500, 600 APM produzieren. Und wenn man in der Ego-Perspektive schaut, was sie auf dem Screen tun, ja, ich kriege dann einen epileptischen Anfall und ich bilde mir ein, dass ich dass ich nicht ganz so schlecht bin. Okay. Das ist wirklich verrückt. Und also diese Real-Time-Strategy-Games haben damit angefangen. Eine Abart davon, die sich auch daraus entwickelt hat, sind die MOBA, Mobile Battle Arena Games. Mhm. Bekannteste Ableger davon sind League of Legends und Defense of the Ancients, LOL und Dota. Jetzt, seit kürzester Zeit, hat Blizzard versucht, da mitzuspielen oder wird auch großflächig da mitspielen. Mhm. Wenn die was machen, machen die das meistens sehr, sehr anständig. Mhm. Das ist Heroes of the Storm. Mhm. Das ist eine Abart vom RTS-Genre. Insofern, als dass du nicht mehr Armeen befehligst und auch kein Micromanagement oder kein Makromanagement von der Wirtschaft hast, sondern nur noch, in Anführungszeichen, nur noch einen Charakter. Mhm. Im Regelfall spielt man das 5 gegen 5. Typischerweise, bis Blizzard das gespielt hat, gab es genau einen Map-Typus, auf dem man das gespielt hat, egal welches System das war. Das sind, wie erkläre ich das ohne Bild, auf sich gegenüberliegenden Ebenen oder am einen Ende der Map und am anderen Map ist jeweils die Basis eines Spielers. Und dann gibt es drei Wege, die ziemlich zielgenau, einer quer durch die Mitte, einer in einer Parabel oben lang, einer Parabel unten lang, die sich jeweils von Basis zu Basis bewegen. Und auf diesen Wegen sind Türme und Mauern und Städte, die Widerstand leisten. Mhm. Und diese Basen spawnen automatisch dumme AI-Bots. Okay. Die dämlich die Straße runterlaufen, bis sie irgendwie gegen eine Mauer laufen und versuchen, die zu schlagen oder andere Bots versuchen, sich gegenseitig zu schlagen. Sodass, wenn man das Spiel zufrieden lässt und nichts tut, da halt nichts passiert, weil die sich irgendwie immer wieder auf der Mitte des Weges treffen und nirgendwo langkommen. Ziel des Ganzen ist es aber, die gegnerische Basis zu zerstören. Ja. Deswegen versuchen die Helden auf verschiedene Wege ihren Minions zu helfen. Mhm. Und entweder dafür sorgen, dass sie in größeren Wellen vorbeikommen oder ihnen dabei zu helfen, die Türme, die sie zu schlagen, kaputt zu machen oder ihnen dabei direkt die gegnerischen Minions zu erlegen. Und natürlich versucht das jede Seite. Das hat eine ziemlich gute Dynamik, weil man das sehr gut verfolgen kann, denn es gibt maximal 5 Spieler pro Seite. Mhm. Man kann das sehr leicht sehen. Man kann auf einer Minimap, die an der Seite eingeblendet ist, auch sehr gut quasi die ganze Map überschauen. Und das lässt sich sehr gut kommentieren und sehr gut verstehen. Dieses Epilepsie-Ding, was ich dir vorhin erzählt habe mit Real-Time-Strategy-Games, ist halt da nicht der Fall. Okay. Bei StarCraft, koreanische Spieler, die haben dann 3-4 Basen und wechseln, wie gesagt, 500 Mal in der Minute zwischen den Basen hin und her. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. Und es flackert tatsächlich wie eine Bildstörung. Okay. Und die können aber wahrnehmen, ob da alles in Ordnung ist oder nicht. Das reicht schon. Und dann springen sie weiter. Zum Zusehen ist das echt schwierig. So, deswegen, Kommentatoren haben dann meistens einen eigenen Stream und einen eigenen Point of View auf die Map. Und dann kann man das schon machen. Aber es ist halt wirklich, wirklich schnell. Ähnlich wie Eishockey, wenn man davon nichts kennt, dann geht das Spiel leicht an einem vorbei. Bei MOBAs sind Sequenzen schnell, wenn es so zu Teamfights kommt und die sich aufeinander zugehen, dann kann auch was sehr, sehr schnell passieren, aber viel leichter zu verfolgen, aus meiner Sicht. Ist jetzt die Entwicklung in die Richtung eher getrieben, weil man ein zuschauerfreundliches Spielsystem bauen wollte oder weil die Leute, die irgendwie da 500 Anschläge pro Minute schaffen, auch irgendwie alt geworden sind und man sich lieber mit 5 Superhelden auf einer Karte bewegt? Tatsächlich ist das erste MOBA, wenn man so will, das war Defense of the Ancients, Dota. Mhm. Das ist ein Mod von einem Real-Time-Strategy-Games Warcraft 3. Mhm. Ich glaube, es war Warcraft 3 gewesen. Wie der Modder auf die Idee gekommen ist, dass das eine gute Idee wäre, da die Manier zu haben und halt die Ressourcen zu reduzieren, das weiß ich gar nicht so genau. Ich bin gar nicht so sicher, ob das wirklich ein bewusster Move war. Ich glaube, da wurde jemand von dem Erfolg überrascht. Mhm. Weil dadurch, dass es sich halt sehr leicht spielen lässt, aber sehr schwer meistern lässt, das ist ja immer ein ziemlich gutes Rezept für ein gutes Spiel. Ja. Und dass das dann so durch die Decke gegangen ist, hat, glaube ich, keiner kommen sehen. Ziemlich spannend an der Sache ist ja, dass Dota zwar die ersten auf dem Platz waren, die auch sehr viel Marketing dafür betrieben haben und auch Spielerzahlen bekommen haben. Also das heißt, es ist aus diesem Personal Mod eine kommerzielle Firma draus geworden oder ein kommerzieller Add-on oder ein eigenes Spiel? Das ist ein, ich glaube, das, ich bin gar nicht sicher, wann Valve das gekauft hat. Ich glaube, ursprünglich war das ein Modder. Okay. bin ich nicht ganz sicher, müsste man mal prüfen. Jedenfalls war das eigentlich eine Mod für Warcraft 3, ein Blizzard-Spiel. Und hat sich halt so großartig durchgesetzt, dass erstens Riot Games dieses League of Legends als kompletten Klon, also die Map ist die gleiche, die Helden heißen zwar ein bisschen anders und die Grafik ist ein, der Stil ist ein kleines bisschen anders, aber die Fähigkeiten, die haben, jeder dieser Charaktere hat verschiedene Fähigkeiten, meistens sehr wenige, meistens nur 3 Fähigkeiten und eine Ultimate-Fähigkeit. Mhm. Und dann gibt es noch ein paar andere kleine Systeme zum Gameplay, die aber eigentlich nichts zur Sache tun. Von der Sache ist es relativ einfach zu spielen, weil 3 Abilities, 3 Fingers hat jeder. Eine Maus, um Bewegung durchzuführen, kann auch jeder. Kann man sehr leicht spielen. Wenn man das sehr gut spielt, merkt man die Unterschiede sehr deutlich. Okay. Und ich glaube, die Tatsache, dass jeder daran teilhaben konnte, was bei Real-Time-Strategies sicher nicht der Fall ist, da ist die Einstiegshürde deutlich größer. Ja. Ich glaube, das hat den Erfolg bewiesen, dass die Matches im Schnitt auch kürzer sind als die von Real-Time-Strategy-Games. Was heißt kürzer? Wie lange dauert das bei Real-Time-Strategy und wie lange dauert das jetzt bei diesen? Ja, je nachdem, bei Real-Time-Strategy gibt es im Grunde genommen 3, ja, vielleicht auch nur 2 Systeme. Du hast Micromanagement und Makromanagement. Mhm. Micromanagement ist, wie bewege ich meine Truppen? Nehmen wir an, du hast 3 Kämpfer und ich habe 3 Kämpfer und die schlagen sich automatisch gegeneinander. Mhm. Dann willst du eigentlich, dass einer von deinen 3 Truppen, der der Schaden genommen hat, sich nach hinten bewegt und eine andere Truppe nach vorne kommt, die dann noch Schaden, Hitpoints übrig hat. Ja. So dass die Hitpoints von dem anderen zwar niedrig sind, aber der seinen Schaden weiter austeilen kann. Mhm. Das heißt, du musst die 3 so durchskalieren und durchrotieren, dass zum Schluss alle ganz viel Schaden genommen haben, aber alle noch leben. Okay. Wenn du das gut kannst und der andere das nicht kann, der einfach seine 3 auf deine 3 schickt, dann werden zum Schluss deine 3 stehen mit niedrigen Hitpoints und deine 3 alle tot sein. Okay. Bei 3 ist das überschaubar. Ja. 300 nicht mehr so sehr. Ist es so die Anzahl an Units auf dem Platz, was man bei solchen Spielen hat? Oder ist es mehr, weniger? Das kommt ein bisschen aufs Spiel an, aber das ist auch ein bisschen weniger geworden, weil bei den Units ist es so, dass nicht alle gleich zählen. So, es gibt kleine Units, irgendwie, nehmen wir mal ein StarCraft das Spiel, da gibt es normale Marines, das sind halt Grunts, die kosten nur eine Einheit. Mhm. Wenn die ein bisschen größer, kosten die 2. Wenn es irgendwie Panzer wären, dann kosten die schon ein bisschen mehr. Mhm. 4, 6, wie auch immer. Und das Einheitenlimit ist halt das Upkeep-Limit, was du haben kannst. Du kannst meinetwegen 200 Punkte an Einheiten produzieren, haben und dann hast du die. Natürlich willst du das so managen, dass schon neue Units in der Queue zum Produzieren stecken, während du deine anderen verbrennst, weil die werden dann von hinten nachproduziert. Ja. First in, first out, alles raus. Und da kommen wir dann zum zweiten Teil, also das war das Micromanagement. Mhm. Und das zweite ist das Makromanagement. Mhm. Du kannst Spiele gewinnen, indem du einfach deine Ressourcen besser managst als der andere. Selbst wenn deine Fähigkeiten im Micromanagement schlecht sind, der kann viel besser klicken als du. Mhm. Wenn du geschickter deine Baucues hast, wenn du geschickter deine Systeme baust, wenn du geschickter expandierst als der andere, dann hast du gute Chancen, das Spiel trotzdem zu gewinnen. Mhm. Das ist tatsächlich auch das, was viel, viel schwieriger zu kommentieren und zu verstehen ist bei Real-Time-Strategies. Die meisten reduzieren sich auf das Micromanagement, das ist das, was man sehen kann. Hier Schlacht, ich gewinne, du nicht. Ich gut. Ja. Wenn aber hinter der Schlacht gleich die nächste Welle kommt und ich die Schlacht dafür verwendet habe, dich gewinnen zu lassen, damit ich hintenrum eine andere Stadt entwickeln kann, werde ich am Ende gewinnen. Das zu sehen ist viel, viel schwieriger und das gut zu spielen ist viel, viel schwieriger aus meiner Sicht als Micromanagement. Und um deine Frage vom Anfang zu beantworten, je nachdem, wie gut du in Micro- und Makromanagement bist, können Spiele eine Dreiviertelstunde dauern, wie es vermutlich so der Regel ist. Mhm. Aber durchaus auch 1,5 oder 2. Okay. Und da ist es dann wirklich auch ziemlich anstrengend. Das glaube ich. Zum Spielen sowieso, auch zum Ansehen da. Ja. Das ist schon ein hartes Programm. Das heißt, Micromanagement lässt sich auch einfacher kommentieren und im Makromanagement ist es eher so, deine eigene Strategie, deine eigene Kunst, wie du halt sozusagen mit deinen Ressourcen deiner Stadt umgehst. Da kannst du nicht unbedingt in den Kopf reingucken. Also es ist nicht so, dass du sagst, okay, du baust als erstes das, dann das und dann macht es Sinn, das zu bauen, sondern vielleicht baut er unter Umständen was anderes oder macht er erst was anderes. Es gibt da auch gewisse Metaspiele oder Metasysteme, wo man sagt, alles klar, wenn der jetzt die und die Einheiten baut und die skippt und man sieht, dass der jetzt schon in Richtung expandiert, dann wird das wahrscheinlich sein, dass er den und den Plan hat. Kannst du nicht genau wissen. Und vor allen Dingen muss das ein Kommentator oder ein Zuschauer halt auch wissen. Muss sagen, okay, das ist eine Möglichkeit zu spielen. Und so mit der Rasse gegen die Rasse oder mit dem Spielstil gegen den Spielstil macht das und das vielleicht Sinn und das vielleicht nicht. Ja. Das ist sehr, sehr schwierig zu verstehen, sehr, sehr schwierig zu kommentieren. Und als Zuschauer muss man schon sehr gebildet sein in Games, um das wertschätzen zu können, sage ich mal. Micro ist viel einfacher. Zwei Armeen, einer beginnt, der andere nicht. Die und die werden zurückgezogen, falsch geklickt, ein Ability im falschen Moment gezündet. Das lässt sich einfach sehr einfach und sehr direkt sagen. Okay. Okay, sehr interessant. Und genau, E-Sports sind wir gekommen, über Thema, genau. Und jetzt gibt es jetzt diese neue Genre, da musst du natürlich nicht so viel Micromanagement betreiben, oder? Weil du hast ja nur dann... Im Gegenteil, du musst Micromanagement immer noch betreiben, du hast zwar nur eine Einheit, aber okay, sagen wir mal, es ist ein einfacheres Micromanagement, weil du nur eine Einheit und vier, je nach dem Spiel und je nachdem, was passiert, vielleicht noch ein paar extra Einheiten, extra Abilities hast, aber es sind relativ überschaubar mit einer Hand noch zu feuern, die ganzen Abilities. Okay. Aber Fehler machen sich dann auch kannst du viel schneller bemerken und rächen sich viel schneller. Ja. Wenn du diese ganzen MOBA-Games resultieren häufig darin, dass Spiele entschieden werden, wer die meisten Teamfights gewinnt oder wer die besten Teamfights gewinnt, die wichtigen. Ich will das auch nicht unnötig verkomplizieren. Bei den Dota und League of Legends, worüber wir gesprochen haben, ist Teamfights längst nicht alles. Da ging es auch noch um mehr. Aber um es mal zu, auch später noch auf den Punkt zu kommen, Teamfights sind, wenn 5 gegen 5 aufeinanderfallen und Kleinigkeiten entscheiden, wer diese Geschichte gewinnt. In richtig guten E-Sports passieren kann sein, dass ein 5 gegen 5 Fight in 4 Sekunden vorbei ist. Echt? Kann durchaus passieren. Okay, dann bin ich als Zuschauer ziemlich enttäuscht. Na, gar nicht mal. Also das Schöne ist, dass das klingt so schlimm und das klingt so viel und abgefahren, aber je länger du dich damit auseinandersetzt, kannst du sehen, okay, das in dem Team sind 5 Leute, der eine ist jetzt ein schwerer Tank-Warrior. Das wird der sein, der zuerst reingeht, vermutlich. Und dann hast du einen Heiler, der wird weiter hinten stehen oder einen Support und ein paar Damage-Dealer, die je nachdem, wie sie sind, das und das machen werden. Und du kannst schon sehen, wenn die so nebeneinander stehen und die Teams sich so ein bisschen beäugen und du denkst, okay, jetzt geht's hier gleich los. Und dann passiert das, einer macht einen Move. Und der funktioniert dann oder funktioniert nicht. Und wenn der Initiator, also der Tank, der reingeht, schon einen Fehler macht, dann kannst du sehen, wie die Kaskade failt. Klar. Und das kannst du innerhalb der ersten halben Sekunde sehen. Das ist schon ziemlich gut. Okay. Und ja, auch das muss man ein bisschen Zeit und natürlich fängt man ja auch so nicht an zu spielen und du fängst auch nicht an, diese Spiele zuerst zu sehen. Und auch längst nicht alle Matches haben so schnelle Teamfights und so. Das ist schon ein sehr hoher Level. Kann auch sein, dass die 30 Sekunden gegeneinander battlen und keiner gewinnt die Oberhand. Das kann alles passieren. Dadurch, dass es so wenig Abilities sind pro Person oder pro Spieler, kann man das wirklich durchaus gut nachvollziehen. Du kannst sagen, okay, der Tank hat eine Ability, irgendwo reinzurennen. Das ist seine Initiation-Ability. Er geht rein, zack, und dann spekuliert er darauf, dass seine Damage-Dealer hinterherkommen und ihm unterstützen dabei. Ja. Und wenn du siehst, dass er das in dem Moment macht, wo die Damage-Dealer sich nach hinten bewegen und ein Stück weg von ihm, dann weißt du, das geht von hier aus den Berg runter. Sehr deutlich. Ja, es kann auch nur für ihn ein Move sein, um die abzulenken zum Beispiel. Ja, wenn das gegnerische Team aufgepasst hat und das antizipiert hat, dann stirbt er dabei. Okay. Und dann hat das andere Team keinen Tank mehr. Dann sind die gut beraten, wegzulaufen. Es ist sehr, sehr optimal gesprochen und natürlich sind längst nicht alle Fights so und speziell, wenn wir auf dem Level, den wir spielen, noch viel weniger so. Aber es ist halt schön zu sehen, dass, wenn man das wirklich gut kann und Teams, die wirklich gut aufeinander eingespielt sind, eben die das professionell betreiben und die Sponsoren haben und für Dota 2 hat auch von Valve, Nachfolger von Dota, Defense of the Agents, die haben Preisgelder in Millionenhöhe für Turniere. Und so. Also das, da wird richtig Geld reingeschoben. Und das sind nur die Preisgelder. Wir reden ja nicht von dem, was was die an Fernseheinnahmen gewinnen in Korea und die, was die Sponsoren da rausrücken. Dass MSI sagt, ja, hier, das sind unsere Leute, die spielen unsere Grafikkarten. Oder Rocker sagt, das sind unsere Mäuse. Nur die halten so schnelle Ticksraten aus. So. Das wird echt viel Geld umgesetzt. Und dass man das von so einem hohen, super hohen professionellen Level runterbrechen kann auf den Otto Normalspieler, wie er heutzutage überall spielt, das ist schon nicht schlecht. Mhm. Wenn du nicht Fußball spielen auf dem Platz, sieht das echt anders aus, als wenn die Bundesliga-Jungs das tun. Ja, das ist klar. Ja. Bei E-Sports muss man schon sehr genau hinsehen. Oder muss man na, auf jeden Fall hingesehen, um den Unterschied zu erkennen. Das heißt, du musst eigentlich mehr in der Thematik drin sein, um die Unterschiede zu erkennen. Auf jeden Fall, das denke ich schon. Okay. Dann kannst du es aber auch gut erkennen und dann kannst du wertschätzen, wenn Spieler gut spielen können. Mhm. Kennst du Profispieler? Oder guckst du selbst welchen zu? Ja. Sehr gern. Es bietet sich sehr an, also es gibt Twitch TV, ja. Klassischer Streaming-Dienst. Mhm. Da kann man relativ gut und viele Profispiele oder Turniere mitbeobachten. Mhm. Und wenn man zwei Monitore am System hat, kann man den einen halt mitlaufen lassen, so wie man früher ferngesehen hat oder wie ich früher ferngesehen hat. Mhm. Ist irgendwas gelaufen, flimmern gelassen, ist okay. Und wenn man so ein E-Sports-Game nebenbei verfolgt, wie gesagt, es reicht, wenn du alle fünf Minuten mal kurz rüberlinst und dann siehst, dass sich was anbahnt und dann guckst rüber. Man kann sehr, sehr viel oder man verpasst sehr wenig, wenn man das nur leicht verfolgt, wenn man ein bisschen Ahnung hat. Ist schon schön. Ist ein gutes Second-Screen-Ding. Und gibt es denn so in der Szene dann auch dann so ja Stars, wo man sagen kann, oh, den müssen wir mal gesehen haben, spielen, weil das ist total abgefahren, wie der spielt? Tatsächlich finde ich sogar, dass das ein bisschen überzogen wird. Okay. Weil auch hier ist es so, dass in einem guten Team gibt's halt Supports und Tanks und ein Begriff, der sich da eingebürgert hat, ist Carry. Einer, der das Spiel trägt. Mhm. Das ist so, von dem willst du, dass er die besten Items hat und die schnellsten Kills bekommen hat, die meiste Experience hat, weil er, wenn der dahin kommt, wo er hinkommen will am Anfang des Spiels, wenn er das erreicht hat, dann rockt er das Haus. Okay. Und natürlich sind das dann auch die, wo speziell die nicht so mit der Materie bekannten Leute dann sagen, ja, ist klar, hier J-Dong, das ist so hier Super Carry, der gewinnt die Spiele. Mhm. Dass er das natürlich nicht alleine kann, ist, naja. Klar, ist ein Teamsport. Ja, ist ein Fußball. Teamsport, genau. Aber es ist halt viel leichter, dann den zu sehen, der die Kills macht und sagt, oh ja, hier, da, drei Kills, bam, bam, bam. Super. Ja, ist nicht schlecht, gebe ich gern zu. Hätte er nicht gemacht, wenn der Nischeld nicht gut gemacht hätte oder hätte er nicht gemacht, wenn der Support nicht das Schild im richtigen Moment gesprochen hätte. Einer alleine gewinnt da nichts. Das ist wie beim Fußball, weil wenn der Stürmer macht zwar die Tore, aber hinten, wenn die Abwehr nicht steht, dann kriegst du halt auch da den Laden voll. Und das macht's halt echt schön. Okay. Ja, und aber du spielst jetzt keine von diesen Hardcore-Games, also von diesen Also ich spiele diese MOBA-Spiele schon ganz gern. Ich habe League of Legends eine ganze Menge gespielt. Das hatte andere Probleme. Ich fand, vielleicht kann ich kurz drauf eingehen. Ja. Ein wesentlicher Aspekt bei diesen Spielen ist das sogenannte Last Hitting. Das was? Das Last Hitting. Also der letzte. Der letzte Schlag. Okay. Es ist so, dass diese Minions, von denen ich erzählt habe, die Lanes runterlaufen, derjenige, der den letzten Schlag auf dem Minion landet, bei dem er stirbt, der bekommt Gold dafür. Mhm. Bei League of Legends und bei Dota. Mhm. Du willst möglichst alle Minions last hitten, damit du alles Gold bekommst. Mit diesem Gold kannst du dir Gegenstände kaufen. Okay. Diese Gegenstände helfen dir, geben dir mehr Schaden, was auch immer. Besondere Abilities, ganz viel. Das ist ein Problem. Weil Last-Hitting auf einem professionellen Level macht keinen Unterschied mehr, weil es alle gut können. Mhm. Auf einem nicht professionellen Ebene macht es auch nicht so furchtbar viel Unterschied, weil es keiner gut kann. Und es ist eine arbiträre Verlängerung des Spiels. Mhm. League of Legends Games und Defense of the Agents Games, die ersten 10 Minuten im Regelfall, möglicherweise länger, passiert nicht viel. Okay. Da passen die Leute auf, dass sie ihre Minions last hitten, zack, zack, zack, okay, damit sie viel Geld verdienen, damit sie zu einem Punkt kommen, wo die sagen, jetzt können wir was regeln. Mhm. bei Defense of the Agents ist es noch ein bisschen schlimmer, wie ich finde, weil da gibt es neben dem Last Hitting noch das Denying. Mhm. Du kannst einen Knopf drücken und dann kannst du auf deine eigenen Minions schlagen. Wenn du deine Minions beim letzten Schlag erschlägst, kriegt der andere natürlich kein Gold. Ja. Deny. Okay, das heißt, du opferst deine eigene, dass er die... damit er kein Geld kriegt. Ja. Macht es halt noch viel anstrengender, diesen Laning-Part, die Laning-Phase, wie man sie nennt. Und das macht auch nicht viel Spaß, Profis anzusehen, weil die können das alle. So. Mhm. Dann kann es sein, dass sie irgendwie überraschende Gankings, also Gank ist Group Kill, um sich kleine Gruppen zusammenstellen, um einen wegzuhauen. Mhm. Und ob der das dann kommen sieht und ob die im Team sich richtig absprechen, sagen, oh, hier in meiner Lane ist keiner mehr. Wird der wohl woanders sein? Ja. Pass mal auf. Mhm. Das hat ein bisschen Spannung, aber im Grunde genommen fand ich es wiederholend und lahm. Mhm. Blizzard hat das scheinbar ähnlich gesehen und hat in dem MOBA, was die jetzt rausgebracht haben, Heroes of the Storm, darauf komplett verzichtet. Mhm. Da gibt es kein Gold mehr. Da gibt es auch keine Items mehr. Und es gibt auch keine unterschiedlichen eigenen Levels mehr. Mhm. Ich hatte vorher erzählt, dass der Carry, den du haben willst, der soll alle Kills kriegen, damit er ganz viel Experience hat und möglichst höhere Level als die anderen hat, damit er mehr Schaden macht, bla bla bla. Ja. Das ist alles Murks. Und bei Heroes of the Storm ist das so, dass das alles gelevelt wird. Jedes Experience Point, der gewonnen wird, geht ans ganze Team. Mhm. Das heißt, du hast als ganzes Team Level 13 oder Level 14 oder was auch immer. Und das ist viel weniger wirtschaften und viel mehr Teamfighten. Okay. Bei Heroes of the Storm ist es von der ersten bis zur letzten Minute so, dass viele Leute möglicherweise zu viel auf Teamfights Wert legen, aber es macht es halt auch viel spaßiger. Okay. Die Spiele sind deswegen auch kürzer. Mhm. Heroes of the Storm Spiel im Schnitt vielleicht 15 Minuten, vielleicht 20 Minuten. Weil sie eben auf diesen ganzen, das Spiel künstlich verlängernden Kram verzichten. Okay. Da ist von Anfang an Stress. Mhm. Das ist gut. Das ist sehr gut und auch sehr einfach anzusehen. Das heißt, ist eigentlich eine Evolution aus dem letzten Genre, sage ich mal. Das ist die klassische Blizzard-Methode. Die nehmen was funktioniert, schneiden alles Fett ringsrum ab und schmeißen es auf den Markt. Mhm. Das hat ja bei World of Warcraft im Grunde schon gut funktioniert. Als Warcraft ein Real-Time-Strategy-Game war, hat das schon funktioniert. Die werden immer so weitermachen und ist ja auch schlau. Mhm. Hearthstone, ein extrem runtergebrochen und dümmer, in Anführungszeichen, gemachtes Magic the Gathering, Trading Card Game. Alles, was die anfassen, machen sie einfacher. Sehen zu, dass es schick aussieht. Mhm. Viel Polish und dann funktioniert's. Leute kaufen das. Okay. Wie bescheuert. Was denn, wenn du sagst, wie bescheuert, was sind das für die Verkaufszahlen? Hast du eine Ahnung? Ist ein Free-to-Play-Game. Ah, okay. Aber wie immer bei Free-to-Play-Games kannst du dein Progress mit echt Geld beschleunigen. Ja. Kannst halt normal einfach da spielen und dann die Helden, es gibt eine ganze Menge Helden. Ich weiß nicht, wie viel es bei Heroes gibt, gerade vielleicht 30 oder was. Ja. Da sind immer 5 pro Woche frei. Die sind in der sogenannten Rotation, kannst du spielen einfach, die anderen nicht, wenn du die anderen spielen willst. Oder den, der in dieser Woche dir gut gefallen hat und jetzt in der nächsten Woche nicht mehr in der Rotation ist, da musst du den mit Gold gewinnen. Ja. Gold ist die Softwährung in dem Spiel, nicht so ganz einfach zu bekommen. Oder du kaufst sie mit Hardcash. Mhm. Und die Helden kosten zwischen 5 und 10 Euro. Mhm. Bei 30 Helden ist das schon amtlich. Klar, dann holst du das Geld natürlich darüber rein. Und sie machen, was sie als zweites Cash-System oder Cash-Injection-System größerer Art haben, ist das Skinning. Mhm. Natürlich ist es lahm, mit dem Panda-Bär wie alle anderen rumzulaufen, wenn es auch eine Legendary-Skin gibt, wo er wie ein Tannenbaum aussieht. Okay. Ja, und diese Skins kosten durchaus 15 Euro. Oh, okay. Und werden gekauft. Mhm. Die Helden kann man mit Softcash nur freispielen. Mhm. Die Skins nur mit Hardcash. Okay. Ist natürlich dann auch ein Statussymbol. Klar. Oh, schau, hier meine Superskin. Ja. Scheiß Noob. Naja, das funktioniert. Die verdienen jetzt, obwohl das Spiel eigentlich, ich glaube, 2. oder 3. Juni ist es offiziell rausgekommen. Vorher war es in der Beta. Und bereits in der Beta haben die Leute gekauft, wie bekloppt. Okay, was da Größenordnungen, was da so an Umsatzzahlen haut Blizzard nie raus. Ah, okay. Schon auch bei World of Warcraft, als es um Abonnentenzahlen gibt, muss man sich immer über Drittseiten verlassen und so. Aha. Sehr, sehr schwierig. Wir sind da schlauerweise sehr zugeknüpft. Naja, geht bei dir noch um Bilanzen, ne? Ja, klar. Naja. Nee, weiß man nicht, aber ich sehe gegen wenig Spiele und ich würde sagen, in jedem Spiel gibt es ein oder zwei mindestens Leute, die eine andere Skin haben. Okay, also mindestens mal einen Zehner reingeworfen haben. Ja. Es ist unwahrscheinlich, dass es die einzige ist. Mhm. Kann man hochrechnen. Also ich bin sehr sicher, dass Spieler, die Heroes of Storm viel spielen, mehr als die 60 Euro reintun, die ein Spiel normalerweise kostet. Mhm. Dadurch, dass es immer kleinere Beträge, klar, wobei klar, das ja wirklich jetzt nicht so kleine Beträge, aber kleinere Beträge sind, ist das auch einfacher. Wir haben das ja begriffen. Mhm. Dann machen sie einen Sale, dann kostet der Skin nicht 15 Euro, sondern 57. Mhm. Oh, 57. Kostet gleich zwei. Haben mehr. Zack. Und rein. Klick, klick. Ja. Abgefahren. Wie viele Stunden spielst du denn in der Woche, wenn du sagst? Was schätzt denn so? Könnte sein, dass meine Frau das hört. ich bin nicht sicher, ob ich das offiziell sagen sollte. Okay, du kannst es ja sagen, mir zeig eigentlich, wie viel es mehr ist. Was schätzt du denn so? Also in deiner. Gut, du bist ja also Vollzeit beschäftigt sozusagen. Ja, ich bin Vollzeit beschäftigt. Also, ich spiele abends und nachts und Wochenends. Mhm. Aber ich denke, das ist schon ein Zweitjob. Okay, also 40 Stunden in der Woche. Na, lass mal zusammenrechnen. Wenn ich am Wochenende vielleicht 10 spiele, ne, so 40 kommen wir nicht zusammen. Das ist noch eine Halbtagsstelle. Halbtagsstelle, okay, 20. Ja. Vielleicht 4 unter der Woche. Ja. Obwohl, ja, 4 mal 5 sind 20 und 20 am Wochenende wären 40. Ja, doch. Könnte vielleicht sein. Okay. Ist halt echt ein Hobby von mir. Ja, klar. Und ich bin ein sogenannter Multigamer. Aha. Nicht so, sehr viele spielen eine Sache ganz viel und ganz gut. Ich bin eher interessiert, möglichst viel zu sehen. Mhm. Es gibt ein paar Sachen, so Evergreens, wo ich dann immer zurückkomme und sage, alles klar, das ist ein Staple, da kann ich immer wieder zurück und immer wieder Spaß haben. Ja. Aber ansonsten ändert sich mein Spielverhalten schon alle Monate so. Mhm. Kommen gute Sachen raus, will ich die sehen. Okay. Also den heißen Scheiß willst du dir angucken, statt jetzt das gut abgehangene? Ich gucke gerne den heißen Scheiß, ja. Ich möchte gerne wissen, was gerade angesagt ist und eine Meinung dazu bilden können. Okay. Ich möchte, also es geht mir nicht darum, irgendwie jemanden zu lehren oder in Foren mitzudiskutieren. Das geht mir alles auf den Zeiger, habe ich gar kein Interesse daran. Ja. Aber ich möchte einschätzen können, wenn Leute was erzählen. Mhm. Ich möchte sagen können, ich glaube, das ist Mist. Okay. Erzähl mir nichts. Okay. So. Und jetzt habe ich Zeit und Geld dafür, deswegen mache ich das. Ja, das ist super. Andere verdienen damit sogar noch Geld. Sozusagen machen das auch professionell. Die zeigen dann, was der heiße Scheiß ist und verdienen damit Geld. Ja, dieses Streaming wäre, glaube ich, nichts für mich. Also ich habe es ja ein bisschen gemacht mit dem Freund. Ja. Und es ist schon noch ein bisschen anstrengend, weil natürlich, wenn du weißt, was du da spielst, wird aufgenommen und von Leuten gesehen, dann bildet sich bei mir sofort Competition-Gen kommt vor und dann will ich besser sein als der Rest und bin echt auch ein bisschen unentspannter dabei. Mhm. Das verleidet es mir auch ein bisschen. Okay. Also es ist nicht so, dass ich, wenn ich andere Spiele sind, nicht gewinnen will. Ich will immer gewinnen. Will vermutlich jeder. Okay. Aber wenn mir einer dabei zusieht, will ich es ungleich mehr. Oh, okay. Das ist ja schön, wenn man hier einen Podcast machen kann. Der guckt uns zu. Gibt auch nichts zu gewinnen. Ja, genau. Außer Lebenszeit, ja. Und Erfahrung. Ja, weil du sagtest Multigamer. Du hast ja so ein ganz spezielles Thema, mit dem wir heute gestartet sind. Ich habe aufgeschrieben, Robert Space Industries Star Citizen. Ja. What the fuck? Längster Game-Titel ever. Nein, tatsächlich, der Game-Titel selber ist nur Star Citizen. Okay. Das heißt nur Star Citizen. Robert Space Industries ist eine In-Lore, also im Spiel befindliche Firma, die Raumschiffe in dem Fall produziert, aber nur eine von vielen. Okay. Die Firma, die Star Citizen produziert, ist CIG, Cloud Imperium Games. Mhm. Ich weiß nicht genau, warum die CIG-Seite Robert Space Industries heißt. Mhm. Ich vermute, dass während der Kickstarter-Kampagne jemand noch nicht so richtig viel drüber nachgedacht hat. Ja. Und dann hat sich die Seite halt verselbstständigt so. Aha. Kann man das nicht mehr ändern. Aber im Grunde genommen ist das nur einer von verschiedenen Herstellern von Raumschiffen. Okay, es gibt da so ein paar Gaming-Marken haben sie auch so ins Mainstream geschafft. Also keine Ahnung, Apache zum Beispiel aus der Valve-Franchise-Geschichte, dann zum Beispiel Umbrella Corporation und so Geschichten, die haben es ja auch so ins wahre Leben geschafft, okay. Und jetzt ist gerade hier Star Citizen so ein Franchise am Bilden. Ja, die Kickstarter-Kampagne dazu ist jetzt, glaube ich, 2 Jahre her. Plus minus. Warum Kickstarter? Wieso? Also fangen wir von vorne an. Mhm. Das Spiel gibt's nicht. Also andersrum, nee. Es gibt ja normalerweise, klassischerweise ist es doch so, du hast irgendwie ein Gaming-Studio und sagst, ich brauche jetzt ein neues Spiel aus dem Genre XYZ und dann sagst du hier, Entwickler, legt mal los. Jein. Am Anfang steht das Geld. Okay. Also kann sein, dass du ein Studio hast, einen Entwickler, die wollen Brot essen, musst du irgendwie bezahlen. Ich dachte, die machen aus Kaffeekot. Soll es geben. Publisher sind über lange, lange Zeit der einzige Weg gewesen, wie man Spiele vorfinanziert bekommen hat. Mhm. Man ist zum Publisher gegangen, hat gesagt, ja, ich würde gerne ein Spiel machen, das ist mein Prototyp, so sieht das aus, da soll das mal hingehen, gib mir doch mal Geld dafür. Mhm. Und dann geht da Verhandlung los, sagt, das ist aber Mist, oh, das ist dem zu ähnlich und könnte sein, aber wir müssen irgendwie Werbung reinkriegen, egal was so ein Publisher gerne seinen Senf da reintut. Ja. Die wenigsten Leute geben Geld für nix so. Mhm. Der will das hinterher in wahrer Münze zurückbekommen. Mhm. Das hat auch über viele Jahre, Jahrzehnte kann man sagen, gut funktioniert auf jeden Fall. Derjenige, der hinter Star Citizen steht, ist Chris Roberts, der bekannt ist aus der Wing Commander-Serie, sehr, sehr lang zurück, damals 386er in die Knie gezwungen hat mit den Hardware-Anforderungen. Mhm. Und damals war das, ich glaube, Electronic Arts, die dem Geld gegeben haben für die Wing Commander-Spiele. Mhm. Das hat irgendwann aufgehört. Irgendwann waren Space Games nicht mehr en vogue. Mhm. Publisher haben gesagt, will keiner kaufen, brauchen wir jetzt kein Geld drauf werfen. Mhm. Ist Unsinn. Und das Genre war über sehr lange Zeit, sicher ein Jahrzehnt, einfach komplett tot. Wollte keiner was machen. Okay, also müssen wir mal nochmal eine Zeitreise machen. Weltraumsimulation ist das Genre. Yep. Erzähl mal, was muss ich mir unter einer Weltraumsimulation vorstellen? Also, wichtiger Aspekt dabei ist, dass es ein Universum gibt. Mhm. Wichtiger Aspekt ist, dass du in dem Universum hin und her fahren kannst, dass du dich bewegen kannst darin, dass das einen Sinn hat, sich darin zu bewegen. Und wahrscheinlich ist es auch recht wichtig, dass Kampf oder Konflikt eine Rolle spielt. Mhm. So. Im Falle von Simulation möchte man wahrscheinlich auch das aus einer Ego-Perspektive aussehen, also dass man sich quasi fühlt, als wenn man in dem Schiff sitzt und durch den Raum geleitet und böse Piraten erschießt mit seinen Blastern. Mhm. Ich denke, das ist das Minimum. Das ist was, was das Genre wahrscheinlich geprägt hat mit Elite, mit David Braben von 88 oder was, weiß ich nicht genau. Mhm. Das war das erste vom Ganzen. Okay. Ja. Elite, David Braben und Iron irgendwas. Iron Bell, genau. Iron Bell, genau. 20. September 1984. Ah, 4 Jahre verschätzt. Ah, gut. Ah ja, nah dran. Ja, und das war sozusagen das erste seiner Art? Ja, das ist damals auf einem BBC gelaufen, auf einem Acorn. Acorn war das System eigentlich, das hat dann hinterher die BBC gekauft und BBC Micro umgelabelt. Ja. Ich weiß gar nicht, ob es die BBC war oder ein anderer Firma, weil nicht genau. Jedenfalls ist es eigentlich ein Acorn-PC. Und das war eigentlich ein zu seiner Zeit wirklich bahnbrechendes Ding. Elite hat damals, ich vermute auch, dass prozedurale Systeme in Spielen etabliert. Das war das erste Spiel, bei dem ein Universum nicht war wie das andere, sondern dass das prozedural generiert hat, inklusive der Namen der Planeten. Die haben so ein System gehabt mit Silben, immer ein Konsonant und ein Vokal und haben das zusammengesetzt. Das einzige System, was es überall gab, war LAVE, da hat man gestartet, L-A-V-E, du siehst, Konsonant, Vokal. Und damit haben die dann so ein System, ein Universum populiert. Mit Beschreibungen von dem System, das alles dann auch in austauschbaren Sätzen, Satzfragmenten. Mhm. Und man konnte da handeln, konnte zu Planet fliegen und da Fische kaufen und sie woanders verkaufen für Geld, um Geld zu gewinnen und dann größere Laser zu kaufen oder was auch immer. Mhm. Und das Ganze in, ich weiß gar nicht mehr genau, 50k oder so. 50k was? Kilobyte. Ach so, Kilobyte, Speicher, okay. Genau, das war die Größe vom Ganzen. Mhm. Und das war halt zu der Zeit gewaltig. So, mhm. Also die Größe vom Spiel, klar, war auch groß, aber da hat man Jump'n'Runs gespielt auf Rautenzeichen und ist über Achten gesprungen und so ein Kram. Ja. Und das hat Vektorgrafik geboten und ein prozedural generiertes System. Also technologisch schon sehr, sehr weit. Sehr weit. Für die Architektur. Also muss man denken, das Ding hat irgendwie 2 Megahertz gehabt. Gell? Also Da kann man heute auch gar nicht überlegen. Ich glaube, dein Power-Button hat schon mehr Power als das ganze System damals. Ja. Vermutlich die Lampe an der Wand. Genau, wo Gott sagt. Nee, das hat das Genre wahrscheinlich, also wahrscheinlich bin ich mir sicher, dass das gegründet hat, Weltraumsimulation. Und sagen wir mal, als da Wing Commander war derjenige, oder Chris Roberts war derjenige, der das Ganze dann verhübscht hat. Weil Elite war schon sehr, sehr basic. War zu der Zeit auch bahnbrechend. Mhm. Vektorgrafik hat keiner gemacht. War nicht ausgefüllte Vektorgrafik, sondern halt nur Vektoren. Ja, klar. Aber wie gesagt, damals hat man, wie gesagt, normalerweise auf ASCII-Code oder billigen Sprites irgendwas gemacht. Mhm. Das war schon cool. Und Chris Roberts hat das gesehen irgendwie oder hat sich davon inspirieren lassen und hat gedacht, alles klar, wir können das bestimmt mit mehr Action machen, nicht ganz so viel Universum. Und das waren seine Wing Commander-Spiele. Da konnte man zwar auch rumfliegen und hat das Ganze in der Geschichte eingepackt, dass man von einem Träger gestartet ist und die bösen Außerirdischen kommen und dann fliegst du zu Waypoint und versuchst sie zu finden. Mhm. So, aber halt, wenn Elite Open World war, war Wing Commander Closed World war. Ja, Story. Tunnel, ja, storybasierter Tunnel, ganz klar. Und hat hauptsächlich davon gelegt, dass das Spiel selber Spaß gemacht hat und dass die Leute halt große Augen bekommen haben, weil was das an Grafikpracht zu der Zeit rausgezaubert hat, war gewaltig. Hat auch sehr viele PCs zu der Zeit überfordert, muss man sagen. Aber hat gut funktioniert, hat sich gut verkauft. Was ja da gerade damals auch nicht ganz einfach war. Da hat Gaming noch nicht so viel umgesetzt. Da war man froh, wenn man 10.000 Einheiten verkauft hat. Dann war das schon ein Hammer. Ja. Okay. Ja. Naja, das waren so Schulhofzeiten. Ne? Mhm. Privatkopien zwischen Freunde. So. Ja. Das war halt echt eine andere Zeit. Aber Wing Commander hat sich damals schon ganz gut verkauft, weil dann auch in weiteren Teilen der Serie die Konvergenz zum Film, zum interaktiven Film versucht wurde. Mhm. Wurden hochrangige Schauspieler engagiert. Mark Hamill hat mitgespielt. Mhm. Luke Skywalker eine Rolle. Maniac, ein Charakter, wurde auch von einem, was fällt mir gerade nicht ein, wer, aber auch ein großer Darsteller. Mike McDowell, da steht es. Mhm. Ja, John Rhys Davies hat einen Commander gespielt, also wirklich, wirklich Größen. Mhm. Und das wurde quittiert. Die Leute fanden das gut. Mhm. Hat dann zwar dazu geführt, dass man das auf, weiß ich nicht, 5 CDs, glaube ich, den letzten Teil geliefert bekommen hat und dann wechseln musste während des Spiels, aber es hat damals keinen gestört. Mhm. War okay. War halt eine Erfahrung, die man sonst so nicht bekommen hat. Ja. Aber eben auch sehr hardwarehungrig. Aber vermutlich, das ist auch der Grund, weswegen das hinterher gestorben ist, weil es einfach ein zu kleiner Markt war. Von einem ohnehin schon kleinen Gaming-Markt. Mhm. Zu der Zeit war das Gaming-Genre bestimmt noch nicht so stark, wie wir anfangs erwähnt haben, mächtiger und größer als die Film- und Musikindustrie. Ganz sicher nicht, nein. Ja, und dann, wie ging es dann so weiter denn nach Wing Commander? Was gab es dann noch so an namhaften Weltraumsimulationsspielen, die aus dieser Genre sozusagen entstanden sind? Ich denke, die einzigen wirklich ernstzunehmenden waren Free Space, Freelancer und Privateer, was alles irgendwie ähnlich, Free Space nicht, aber Privateer und Freelancer waren so Wing Commander geprägt, auch eher storybasiert und eher getunnelt. Mhm. Conflict Free Space vielleicht eher noch ein bisschen Open World-ig, ein bisschen freier. Und in Deutschland gibt es einen Hersteller, der die X-Serie produziert. Mhm. Derzeit der dritte Teil. Das ist wohl der am ehesten elitige Version davon, die am ehesten open-worldige Version davon. Mhm. Das hat ein großes Universum mit sehr viel Content, den man da besuchen kann. Mhm. Aber war immer, egal wie gut das war, war immer eine Nische. Also trotz Science Fiction in den 90ern mit Star Wars, Star Trek, ja, wie sie alle hießen. Star Wars war eine andere Nummer. Okay. X-Wing und TIE Fighter, was ja Shooter waren im Grunde genommen, die haben sich großer Beliebtheit erfreut. Mhm. Im Rahmen dessen, was der Markt damals hergegeben hat. Ich glaube, TIE Fighter war einer der meistgekauften Titel zu der Zeit. Auch so ein Freunde beeindruckend Titel. Mhm. Sah gut aus. Aber es war halt spielerisch sehr dünn. So. Mhm. Also ging es halt nur um Schießen und um nicht viel mehr. Bei Freelancer, was vielleicht noch einer der winkomanigeren Teile war, konnte man zumindest seine Schiffe wechseln und seine Bewaffnungen ändern und rudimentär ein bisschen was drehen. Das ist, ja, das war damals nicht angesagt, muss man sagen. Was war damals angesagt an Spiel? Was war da so der, von wem wurde der Markt so aufgesaugt, dass da so nicht Platz für die Genre war? Ich denke, 90er, Ende, Anfang 90er müsste der RTS-Markt angefangen haben, müsste Command & Conquer gekommen sein und die Warcraft-Teile. Das war alles die Welle, bevor MMOs groß geworden sind. Mhm. Ja, ich denke, Real-Time-Strategy wird die Zeit gewesen sein. Sicher ist auch mal nur ein Teil zu betrachten. Shooter haben schon immer, zu jeder Zeit, immer überall funktioniert. Mhm. Ob es nun Counter-Strike Eisen oder Doom oder Half-Life, auch ein ganz bekannter. Das ist so, da gibt es kein Auf und Ab, die funktionieren immer. Kann man aus dem Markt werfen, wenn das gut gemacht ist, kaufen die Leute das. Mhm. Weil auch simpel, ganz klar. Mhm. Aber Genre, denke ich, ja, Real-Time-Strategy, weil auch das sehr, sehr ungewohnt war. Der erste Vertreter von Real-Time-Strategy war, glaube ich, Dune. Wenn ich mich recht entsinne, genau. Ja. Das hat schon viele Augen geöffnet, dass man so viele Einheiten gleichzeitig machen konnte und die was gemacht haben, obwohl man am Screen ganz woanders war. Das war schon begeisterungsfähig. Mhm. Bis dahin war ja alles rundenbasiert und eher slow und langsam. Real-Time-Strategy ist schon auch damals in den Kinderschuhen stressig gewesen. Mhm. Mögen die Leute. Hat sich Command & Conquer hat sich auch ganz gut verkauft. Die sind in eine ähnliche Schiene gegangen wie der Rest und auch versucht, das war auch so die Zeit, wo alle ein bisschen interaktiven Film machen wollten, wenn sie ein gutes Budget vom Publisher bekommen haben. Mhm. Command & Conquer war sehr bekannt für die Minifilmchen zwischen den Missionen und die ganze Story erzählen im Grunde genommen. Ich denke, das wird der heiße Scheiß damals gewesen sein. Mhm. Und dann verschwand das Anfang der 90er, also jetzt die ganzen Weltraumsimulationen sozusagen von der Bildfläche. Kann man sagen. Es gab dann, wie gesagt, diese Exoden, die ich genannt habe, die auch alle nicht wirklich, bis auf die X-Serie, den Punkt Weltraumsimulation erfüllen. Mhm. Hat Wing Commander ja auf keinen Fall eigentlich. War auch eher ein Shooter in Space, aber schon mal dichter dran. Ja. war halt echt ein ganz kleiner Markt. Hat die Leute nicht interessiert. Aber offenbar genug und offenbar genügend, die das dann vielleicht nicht gekauft, sondern am Schulhof getradet haben oder die dann im Nachhinein, also wenn es wenig Spiele gibt, die sowas gut können, ist es natürlich auch so, dass wenn man das ausprobieren will, dass man bei denen dann wieder landet. Also jeder, der Weltraumsimulation spannend fand, hat Elite in der einen oder anderen Art in der Hand gehabt. Ja, okay. Kann man ja gar nicht anders, weil es nichts anderes gab. Ja. Sah dann vielleicht Mist aus 10 Jahre später, ja. Aber wenn man das will, geht das halt nicht anders. Mhm. Ja, aber dadurch, dass das nie ein Markt war, der finanzstark gewesen ist, haben Publisher da weitgehend die Finger von gelassen. Also sie haben dann eher einen Shooter zu fordern, Real-Time-Strategy, statt zu sagen, komm, ich gehe jetzt mal auf Risiko oder bediene mal ein kleines Genre. Vermutlich hat David Braben, der Elite gemacht hat, mit dem Ian Bell, auch ein bisschen dazu beigetragen, weil die haben Elite 2 und Elite 3 produziert, die beide furchtbar waren. Mhm. Also speziell Elite 3 war furchtbar. Warum war das furchtbar? Was war da so zu den Vorgängern so schlimm? Ich glaube, was Elite 3 gekillt hat, war, dass sie ein, man nennt das ein newtonsches Modell verwendet. Im Weltraum hast du ja spielt ja nur Beschleunigung eine Rolle. Genau. So. Wenn du jetzt ein physikalisch korrektes Modell nimmst, ohne Hilfe vom Computer, dann ist auf einen anderen zu schießen, der sich ebenfalls bewegt, sehr, sehr schwierig. Nehmen wir an, der eine fliegt mit 100 Einheiten pro Stunde und der andere mit 300. Mhm. Dann fliegt der eine an einem vorbei und dann sieht man ihn nicht mehr. Ja. Das macht kein gutes Gameplay. Das stimmt, ist nicht gut. So, man will den anderen sehen und ins Zielkreuz finden und treffen können. Also so diese typische Dogfight-Situation aus den Flugzeugsimulationen. Was man aus Flugzeug kennt. Da ist es echt einfach, weil Schwerkraft ist auch noch da, die einem dabei hilft, Dogfight zu produzieren. Ja. Im Weltraum hat man das auch noch das Problem, dass Aeronautics keine Rolle spielen. Kannst du seitwärts fliegen, hoch, rückwärts. Es gibt im Grunde genommen 6 Dimensionen, um die man sich drehen kann oder die man bewegen kann. Frei und, vor allem, ja. Und das war damals halt auch die Eingabegeräte, wir haben das nicht hergegeben und auch die Systeme haben es im Grunde nicht hergegeben. Mhm. Also ja, Elite 3 hat nicht funktioniert. Dazu waren Elite 2 und Elite 3 auch sehr voll von Softwarefehlern. Mhm. Abstürze, Sachen, die nicht funktioniert haben, Geld, was verschwindet. Mhm. Einfach Sachen, die einen wirklich ärgern. Mhm. Naja, das hat nicht funktioniert, hat sich rumgesprochen. Absatzzahlen waren schlecht. Und dann war das Genre halt mal dahin. Mhm. Leider. Aber Chris Roberts kam. Wann kam Chris Roberts? Wie alt ist denn der Typ überhaupt erstmal? Das würde mich mal interessieren. Ich glaube, der ist jetzt Ende 40. 68er Baujahr. Redwood City, California, USA. Ist ein US-amerikanischer Game Designer, Filmproduzent. Bekannt wurde er vor allem durch seine Weltraumspielserie Wing Commander. Okay. Jo. Der hat. Starlands hat er auch gemacht, habe ich vergessen aufzuzählen. Ah, das war auch nicht schlecht. Also, der war sozusagen der Weltraumsimulationsonkel. Wenn Mr. er was Space gemacht Guy. Hat. Genau. Wenn er was gemacht hat, war das alles irgendwie in dem Genre erfolgsversprechend. Ja, tatsächlich auch. Sagen wir mal, der war am ehesten noch der, den einem Publisher Geld gegeben hat, weil also richtig Reinfälle war keins davon. Es waren vielleicht alle nicht groß und nicht groß erfolgreich, aber es gab kein Elite 2 und kein Elite 3 in seiner Vita. Okay. Der hat halt, wie gesagt, in den 90ern und vielleicht Anfang 2000 noch ein bisschen Spiele produziert, aber dann einfach auch aufgehört damit. Hat genug. Ich glaube, er wollte dann auch Filme drehen irgendwie. Ja. Bin nicht sicher, ob das was geworden ist. Mhm. Es gab ja noch einen Wing Commander Film, der... Ja, so mittelschlecht war. Ja, man darf ja nicht schlecht reden, aber muss man vielleicht nicht unbedingt gesehen haben. Ja, also dieses Ausflug nach Hollywood bei ihm hat, glaube ich, nicht so gut funktioniert. Mhm. Und dann kam spannenderweise Synchronizität der Ereignisse. Erst Elite Dangerous. Ich bin gar nicht sicher, ob die Elite Dangerous Kickstarter-Kampagne vor ihm war oder nach ihm. Die kam jedenfalls relativ zeitnah. Also Elite praktisch, hat er oder jemand anders probiert, dass... Elite haben auch die beiden Original, David Braben und Ian Bell. David Braben und Ian Bell waren die ersten, den ersten Teil auf jeden Fall, die zweiten und dritten glaube ich auch, bin ich nicht sicher gemacht haben. Dann haben die beiden sich verkracht und es hat auch Rosenkrieg gegeben und veröffentlicht Quellcodes und so. Ganz schlimmes Programm. Okay. Aber der David Braben war immer der, der das so marketingmäßig nach außen getragen hat und Ian Bell war eigentlich der, der es eher programmiert hat. Okay. Und der ist dann ein bisschen unter die Räder gekommen. David Braben hat, weiß ich nicht in welcher Form, jedenfalls die Rechte dann gehabt und hat gesagt, alles klar, ich würde gerne einen würdigen Nachfolger machen. Mhm. Hat es auf Kickstarter probiert, die Kampagne. Hat Leute gesagt, bitte gib mir Geld. Publisher machen das nicht, ich würde es aber gern tun. So und so soll das aussehen. Und Chris Roberts hat das ähnlich gemacht. Zu der Zeit waren es ja auch viele, die das versucht haben. Also viele, die was viele, versucht haben. Viele alte Spiele, Leute, viele alte Game Designer, die Aufgüsse oder Fantasien produzieren wollten, die sie früher mal hatten. Also im Prinzip sind es Leute gewesen, die früher gern die Genre gespielt haben und jetzt mittlerweile auch designed, auch gespielt haben. Also das waren die Game Designer von früher, die das halt eher hemdsärmlich gemacht haben, weil der Markt kleiner war und die Publisher kein Geld gegeben haben. Da gab es halt viele, die einen Namen haben, die gesagt haben, okay, gebt uns Geld, wir wollen das jetzt alles wie früher machen, nur viel schöner und besser. Und quer durch die Genres. Es ist nicht auf das Space-Genre reduziert. halt speziell, weil Space-Genre sonst nicht zu bekommen war. Also man hätte keinen Publisher gefunden, oder die haben vorher keinen Publisher gefunden, die ihnen dafür Geld gegeben haben. Mhm. Wenn wer auch immer damals Command & Conquer gemacht hat, gesagt hätte, ich hätte jetzt gerne den fünften Teil in super schick gemacht, mhm, dann wird es wahrscheinlich Electronic Arts sagen, oh ja, okay, ist uns 50 Millionen wert, mach das mal. Mhm. So. War halt mit Space nicht zu kriegen. Mhm. Deswegen sind die beiden da an diese Kickstarter-Kampagne gegangen. Mhm. Wie gesagt, ich weiß nicht, welche eher da war, aber ich weiß sehr genau, welche erfolgreicher war. Elite Dangerous hat, wie gesagt, beides der gleiche Scope im Grunde. Beide wollten damals ein Weltraumspiel produzieren mit Persistem, mit Universum ringsrum und prozedural und guter Experience und halt die rechts oben Version sehr, sehr angenehm machen. Elite Dangerous hat ein bisschen Probleme gehabt bei der Finanzierung. Also die waren unabhängig finanziert. Ja. Das eine hat der eine gemacht. Also wer hat jetzt Elite Dangerous finanziert? Also, David Braben, okay, ist David Elite Braben. Dangerous. Okay. Und Chris Roberts ist Star Citizen. Okay, gut. Bleiben wir erstmal bei Elite Dangerous. Okay, der hat das jetzt reingestellt und sagt, pass auf, ich krieg dafür bei dem Publisher kein Geld. Leute aus der Zeit oder keine Ahnung, die mich alle kennen, ich will mir ein cooles Weltraumspiel machen, gebt mir mal Knete. Genau. Und ich glaube, dass das Pledge Goal, um das zu finanzieren, war gar nicht so schlimm hoch. Es waren, weiß ich nicht mehr auswendig, aber irgendwas in der Größenordnung von 400.000 Pfund oder so. Mhm. Also wirklich nicht so, wo man denkt, okay, das kann ja nie was werden. Vielleicht auch 600.000, aber sagen wir mal wirklich in einer finanzierbaren Version. Also 600.000 für ein Spiel, für ein fertiges Spiel, ist das viel Geld? Ist das wenig? Ich habe kein Gefühl. Was braucht man denn? Was kosten so Titel, die man so kennt? Was ist ja, sagen wir mal, ich weiß nicht, es kommt ein bisschen noch an, was für eine Lizenz du hast. Mhm. Das letzte MMO mit der großen Lizenz war Star Wars The Old Republic. Mhm. Das hat in der Produktion 300 Millionen Dollar gekostet. Oh, also schon eine Stange mehr Geld. Also das ist schon mal besonders viel, weil da die Star Wars Lizenz natürlich auch sehr üppig war. Ja, klar. Call of Duty Reihe oder auch Battlefield Reihe wird aber sicherlich auch auf jeden Fall zweistellige Millionenbeträge verschlingen. Mhm. Vielleicht Anfang drei, weiß ich nicht genau. Okay. Also ein AAA-Titel zu produzieren kostet heutzutage ziemlich viel Geld. Also wie praktisch ein AAA-Titel auch im Kino. Genau, es gibt Indie-Games, so viel billiger, gar keine Frage. Und es gibt Spiele, die man auch billiger produzieren kann, keine Frage. Ja. Aber wenn man ganz schick und technisch aufwendig produzieren will, kostet das Geld. Mhm. Asset, also die 3D-Objekte müssen designt werden, Texturen müssen produziert werden, Sound ist heutzutage echt nicht mehr einfach zu machen. Mhm. 3D-Engine will lizenziert werden, das ist erst eine Entwicklung in der jüngsten Zeit, dass das billiger geworden ist. Früher war das richtig viel Geld. Ja, früher hat man auch seine eigenen Engines gebaut, oder? Ganz früher schon. Mhm. Mit CryEngine und Unreal Engine war es dann so, dass die das einfach viel besser konnten und es sich gelohnt hat, das zu lizenzieren. Mhm. Okay. Aber am Ende hat das viel Geld gekostet. Mhm. Also schon auch Millionen. So. Mhm. Ich habe den Faden verloren. Was wollte ich erzählen? Wir waren stehen geblieben. 400.000 Pfund genau. Wollte er haben. Also was kein also großer Preis. Irgendwas in der Größenordnung. Ja. Wie gesagt, ich weiß nicht mehr genau, aber für einen AAA-Titel, was es offenbar werden sollte, durchaus realistisch. Mhm. Also realistisch bis günstig, wie ich fand. Wieso schafft er es dann für so wenig Geld, so einen AAA-Titel zu bauen, wenn du gerade sagst, dass die anderen praktisch das Faktor zigfache kosten? Man hat zwei Vorteile. Der erste Vorteil ist, dass die Lizenz schon da ist, muss er nichts bezahlen. Die gehört ihm selbst. Die hat ihm gehört. Mhm. Und der zweite Vorteil ist, dass Crowdfunding allgemein, also Spiele, die über Crowdfunding kommen, günstiger funktionieren, weil Marketing viel billiger ist. Okay, bei diesen AAA-Titeln, eben Call of Duty oder so, geht man davon aus, dass 50% des Budgets für Marketing verbraten werden. Echt? Okay. Das ist echt viel Geld. So. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, ja. Ja, also ob das nun richtig ist oder nicht, weiß ich nicht, aber diese 50%-Zahl geistert in der Branche rum, einigermaßen unwidersprochen, deswegen vermute ich, wird das wohl schlimmen. Okay. So. Und wenn eine Kickstarter-Kampagne in die Luft geht, dann ist Marketing schon da. Genau, dann das gibt's Marketing da einfach, ist quasi selbst. Genau, die Leute sind da, haben da Geld für bezahlt, wollen wissen, wie es weitergeht. Mhm. Ist eigentlich eine ziemlich schlaue Idee. Du brauchst gar nicht auf die Uhr zu gucken, ist alles okay. Nee, nee. Alter Spalter, wir reden ja schon ganz schön lang. Ja, aber hat trotzdem nicht funktioniert am Anfang. Also die wären auch ziemlich auf die Nase gefallen mit dem Ding. Das wäre nicht vom Boden gekommen. Die hätten das Pledge-Ziel nicht erreicht, wenn nicht Chris Roberts Geld investiert hätte. Also Chris Roberts hat dann sein Feind in dem Augenblick gesagt. Also auf jeden Fall mein Konkurrent. Konkurrent, ja. Hat gesagt, alles klar, ich finde, dass die Welt ist groß genug für zwei. Ja. Hier in dem Geld. Also die genaue Summe ist nicht bekannt, aber es ist ordentlich Geld gewesen. Also er hat quasi Geld dazu gegeben, das Pledge-Ziel zu erfüllen, oder hat er mehr gegeben? Das weiß keiner so genau. Okay. Was man weiß, ist, dass es ohne das Involvement von ihm, man weiß eigentlich auch nicht so genau, was er dafür bekommen hat. Ob das irgendwie hinterher was abwirft oder so, das weiß man nicht. Oder ob er den einfach sehr großzügig geplätscht hat, das ist alles nicht klar. Man weiß aber, dass der aus seinem privaten Vermögen Geld investiert hat, dass Elite Dangerous vom Grund kommt. Und auf den ersten Blick würde man denken, das ist ziemlich dämlich, seinem Konkurrenten zu helfen, bevor er zu einem wird. Hat er zu dem Zeitpunkt schon seine Kickstarter-Kampagne gehabt? Also das heißt, das lief eine Zeit lang parallel. Ja, das denke ich wenigstens. In meinem Chronismus ist es parallel. Okay. Wenn die noch nicht gelaufen sind, war es aber auf jeden Fall so, dass klar war, dass die beiden existieren. Okay. Also dass beide gerne in die Welt kommen möchten. Also dass beide auch auf Kickstarter sind? Ja. Okay. Und Chris Roberts hat halt Kohle raufgeworfen und hat dafür gesorgt, dass es funktioniert. Wie gesagt, auf den ersten Blick würde man denken, nicht sehr schlau. Marketing 101 sagt, seine Konkurrenten in den Boden zu rammen, bevor sie groß werden, ist eine schlaue Idee. Ja. In dem Fall hat er aber wirklich schlau gehandelt. Warum? Erstens hat es dafür gesorgt, dass der Hype um Weltraumspiele funktioniert, größer wird. Es war halt eine ganze Weile lang Diaspora. Es gab nichts. Und im Grunde hat er recht. Alle Leute, die sich damit ernsthaft interessiert haben, haben sowieso beides geplätscht. Okay. So, eigentlich weiß er das genau. Und was er auch noch wusste, ist, dass er mit seinem Projekt länger braucht, als David Bram mit seinem brauchen wird. Das heißt, er hat sozusagen ein Projekt gefeuert, um das Genre wieder anzuheizen. Bringen wir raus. Die Leute freuen sich drauf. Die denken, oh, super, seit langem mal wieder das Genre. Ich habe jetzt was zu spielen. Und dann sozusagen das als Türöffner benutzt und sagt, pass auf. Und wenn du das geil findest, dann warte mal, was ich baue. Dann guck mal hier, genau. Und was er auch noch damit geschafft hat, ist, dadurch, dass Elite Dangerous jetzt mehrere Monate schon final ist, also am Start ist. Also man kann es jetzt schon... Ja, du kannst schon eine ganze Weile kaufen, final. Kannst spielen, okay. Kein Problem. Mal gucken hier. Sieht man halt, was für Probleme dann auf einen zukommen können. Und viele Probleme, die Elite Dangerous am Anfang bekommen hat, waren in der Alpha-Version von Star Citizen schon so absehbar. Ja, und dann halt nicht mehr. Hat man gesehen, dass es da Lösungen für gibt und die wurden stunt-tapete umgesetzt. Also er hat das schon auch ein bisschen als Testballon für sich selber verwendet. Sehr clever. Okay. Ich scroll gerade mal ein bisschen durch die Webseite, die ist ja echt erstmal schick gemacht. Und das ist jetzt hier. Klick mal auf Store. Was kostet das? Es gibt erstmal 25% auf, habe ich gesehen. Ah, das ist der Summer Sale im Moment. Normal ist das Normalpreistitel irgendwie. Ich glaube 40 Euro oder was? Oh, nee, 40 Pfund. 40 Pfund gibt es hier irgendwie mal hier als Judo. Oh, toll, jetzt habe ich wieder rückgeschmissen. 37,49 ist gerade hier der Elite-Preis. Ja, 40 Euro. Das ist halt Vollpreisspiel, ganz klar. Normalerweise ist doch Vollpreisspiel immer 60 Euro, oder? Mittlerweile. Eigentlich ist es recht, ja. Also es ist ein vergünstigtes Vollpreisspiel. Ja. Okay. Und das ist jetzt geplätscht worden und ist eine vollständige Weltraumsimulation, wie es früher Elite halt so war. Genau. Das ist, ich bin gar nicht so sicher, ob das ein... Nee, das ist ja kein prozedurales System. Da ist es, bricht es mit dem Ur-Elite. Er bildet das Universum richtig ab. Es gibt den Katalog dazu, über welche Sterne es gibt und welche Systeme und was da drin ist. Und das, was da bekannt ist, hat er abgebildet. Ja. Also du kannst da im Sol-System rumfliegen und halt Terra ansehen und die Größenverhältnisse und die Ranges sind alle korrekt und haben alle die korrekte Anzahl von Monden. Also es ist schon richtig nach diesem Katalog aufgebaut. Also nach dem echten Katalog? Genau. Kannst nach Betelgeuse fliegen und die größte Sonne, die man sehen kann, ansehen. Krass. Kannst zu den schwarzen Löchern, die es gibt, hinfliegen und die ansehen. Also das ist alles schon gemacht. Natürlich ist das Universum viel, viel größer und von denen, wo nur Namen bekannt sind, da würde sich wahrscheinlich was aus den Fingern gesaugt haben oder vielleicht die prozedural generieren. Okay. Weiß ich nicht. Aber die bekannten Systeme sind schon korrekt abgebildet. Mhm. Deswegen nicht ganz wie das Original, aber ist ja eigentlich fast besser. Mhm. Und das System ist, wie es wie es alte war. Man fängt mit einem kleinen, winzigen Sidewinder-Schiff an mit sehr wenig Geld und kann dann durch Kopfgeldjagd oder durch Handel Geld verdienen, größere Schiffe kaufen, größere Kanonen kaufen. Gibt es da Missionen oder wie mache ich denn das? Ich muss mir das vorstellen. Ich fange jetzt an. Das ist komplett Open Spiel. World. Das ist die New Player Experience, wie man das auf sagt, ist tatsächlich auch ein bisschen haarig, weil das Spiel einen quasi in diesen Sidewinder setzt und sagt, mach mal und ab dann bist du für dein Spiel selbst verantwortlich. Du hast 1000 Credits, was nichts ist quasi. Ja. Und sagst, okay, ich sitze in meiner Sidewinder, ich habe 1000 Credits, was tue ich? Das ist wirklich ziemlich schwierig. Wenn man das alte Elite gewohnt ist, dann ist es einigermaßen unproblematisch, weil das halt fühlt sich gleich zu Hause, sagt, okay, das ist die Station, mal gucken, was es hier gibt. Also es ist schon sehr drauf gemacht, dass das Franchise, die alten Spiele schon sehr, bei den Leuten, die es kennen, sofort erkennbar sind. Das auf jeden Fall. Und man merkt aus meiner Sicht sehr deutlich, dass das auch für die Leute, die Kickstarter, die das eben getragen haben am Anfang, um vom Grund zu kriegen, dass die auch die Ersten sind, die bedient wurden. Ein Neuling mit der Serie wird halt echt Schwierigkeiten haben. Es gibt mittlerweile auch so Training- und Tutorial-Missionen, sodass man mindestens mal das Fliegen des Raumschiffs lernen kann und wie Waffen funktionieren und so. Das wird einem jetzt schon ein bisschen an die Hand gegeben. Aber wenn du das technisch erfahren hast, wenn du sagst, alles klar, das ist meine Taste, um meine Laser scharf zu schalten und mit der schieße ich und mit da mache ich mein Targeting und hier so, dann weißt du zwar, wie du fliegst und schießt, aber du weißt noch nicht, was du damit machst. Wo sind denn Piraten? Kannst du die mit deinem kleinen Sidewinder überhaupt attackieren? Oder ist das vielleicht keine gute Idee, weil der mit dir den Boden erwischt? So. Mhm. Solche Sachen sind für einen neuen Spieler wirklich schwer einzuschätzen. Und wie erfährt er das? Oder wie also man weiß schmerzhaft. Weiß man jetzt nur aus der, wie war es mal in den alten Spielen? Wie hast du es da erfahren? Oh, das war ja, das war schmerzhaft. Okay. Weil da gab es halt gar kein Tutorial und es gab früher doch vier Seiten, ja, nicht von Elite. Das waren, glaube ich, vier DIN A4 Seiten oder vier DIN A5 Seiten, wo die Tastaturbelegung drauf stand, aber ich weiß zum Beispiel sehr genau, dass ich unfassbare Zeiten damit verbracht habe, mich zu wundern, wie das Schiff sich steuert, weil das irgendwie alles gar nicht funktioniert, bis ich herausgefunden habe, dass ich aus der rechten Seitenkamera gucke. Ja, okay. Das ist sehr schwierig. Ja, ja. Was auch nicht, war nicht einfach zu erkennen, weil man konnte auch rechts und links Kanonen montieren. Und wenn ich geschossen habe, ist auch ein Strahl lang gegangen, dachte ich, alles klar. Alles normal. Läuft. Aber irgendwie komme ich nicht an, wo ich will. Das ist komisch. Also, das war schon damals wirklich deutlich schmerzhafter. Aber in der Richtung machen die schon weiter damit. Du musst dir halt das System selber denken. Du musst sagen, alles klar, ich möchte jetzt gern Geld verdienen. Kann ja auch sein, dass du gar kein Interesse an Geld hast. Du sagst, meine kleine Sidewinder reicht mir. Ich möchte jetzt einfach mal durch die Gegend fliegen. Ja. Kannst du machen. Es gibt da viele Leute, die sich auch eigene Missionen gesetzt haben. Es gab einen, der hat gesagt, ich möchte gerne ans Ende der Galaxis und zurückfliegen. Dann hat er auf der Map geguckt, wo das am weitesten von dem, wo er jetzt ist, und ist dann mal losgefliegen. Er hat irgendwie, ich glaube, 2 Monate gedauert, dann kam er zurück und hat halt alles gesehen auf dem Weg. Ist natürlich trotzdem irgendwie ein Prozent von dem, was drin ist, oder ein Promille, keine Ahnung, aber ist schon eine Leistung so. Aber gut, du kannst ja unterwegs ja auch zu Piraten geflogen sein, die können dich dann zersägt haben. Dann bist du mit deinem kleinen Sidewinder-Schiff dann vielleicht unter Umständen Opfer. Das ist richtig, das System da ist so, es gibt die Kernwelten, wenn man so will, oder die Kernsysteme. Es sind 3 Fraktionen, das Imperium, die Federation und die Alliance. Okay, wie unterscheiden die sich? Empire ist so ein bisschen britisch geprägt. Ach, ist very British. Very British. Federation ist eher freidemokratisch, amerikanisch, wenn man so will. Mhm. Und Alliance kann ich nicht richtig einordnen. Weiß ich nicht genau, wen die repräsentieren sollen. Mhm. Und das ist kein richtiger offener Konflikt, aber schon verschiedene Fraktionen. Du musst am Anfang auswählen, zu welcher du gehörst? Gar nicht. Du kannst auch zu allen gehören. Du kannst mit allen Fraktionen Standing produzieren, wenn du für die Aufträge übernimmst. Auch das ist möglich, wenn du in der Station bist, dann gibt es da so ein Mission Board, was du dir ansehen kannst, sagen, okay, wir suchen jemand, der Fische von hier nach Beteigeuze bringt. Dann kannst gucken, ah, okay, Fische, die wollen 8 Tonnen produziert haben, Fisch geschifft haben. Mein Schiff kann nur 4 tragen, kann ich das wohl nicht machen. Oder ich fliege zweimal. Oder ich glaube es. Nee, um die eine, das ist One-Way-Trick. Ah, okay. So, was du sagen kannst, ist, alles klar, dann kaufe ich mir eben selber Fisch an der Station und fliege so hinterher und verkaufe den da. Mal gucken, vielleicht ist das ein guter Preis. Bist halt wirklich für dein Schicksal selbst verantwortlich. Kannst irgendwie einen Mining-Laser ausstatten und dann zu Asteroiden fliegen. Kannst du in der Map gucken, wo sind große Planeten mit Ringen, die Metall enthalten. Wahrscheinlich kann man da ganz gut Metall finden. Und dann schießt du mit deinem Mining-Laser auf Asteroiden, dann fallen da Fragmente raus, die sammelst du auf und fliegst sie zur Station und verkaufst sie da. Es gibt wirklich viele Methoden, Geld zu verdienen. Was ist so die beliebteste? Kann man gar nicht so richtig sagen. Vermutlich. Gibt es Drogenaspekte? Also ja. Hier die klassischen Sachen Drogen, Sex und Alkohol? Sex weiß ich nicht so genau, vielleicht begrenzt. Also es gibt Güter, die sind verboten im System. Ah. Je nachdem, wo ändert sich das auch was. Du kannst es auf der Übersichtskarte sehen. Im Imperium sind imperiale Sklaven zum Beispiel kein Problem. Im Gegenteil, sogar anerkannte Form der Gesellschaftsart. Also imperiale Sklaven ist, man kann, wenn man große Schulden hat, sich in ein Sklaventum begeben, für eine gewisse Anzahl an Zeit, das ist so die Lore, die dahinter steht, die Hintergrundgeschichte, um seine Schulden halt zurückzuzahlen. Und sagt, okay, ich bin hier mit meinem Shop bankrott gegangen und ich habe 100.000 Schulden. Kannst du 2 Jahre lang Sklave sein irgendwie und dann bezahlt quasi der dich dann gekauft hat für die Zeit deine Schulden und dann hinterher bist du wieder fein raus aus dem so. Aber in der Federation ist das zum Beispiel sehr ungern gesehen. Die sagen, oh, Sklaven geht gar nicht, das ist ja gemein. Und wenn du mit Sklaven im Hold deiner Schiffs erwischt wirst in der Föderation, wenn die scannen und hast was, dann belegen dich mit einer Strafe. Schlimmstenfalls fangen sie an, auf dich zu schießen. Musst also aufpassen, was du von A nach B produzierst. Transportierst. Natürlich auch da, die Sachen, die verboten sind, haben die größten Preisspannen. Klar. Und es gibt auch Methoden zu fliegen mit sehr wenig Energieoutput, sodass du sehr schwer zu sehen bist für die anderen. Quasi unterm Radar fliegen. Unterm Radar fliegen. Ja. Ist aber auch viel schwieriger damit zu fliegen. Okay. Also ist alles immer ein bisschen Risk versus Reward, wie man so schön sagt. Drogen zu schippern ist halt ergiebiger, kann aber auch ins Auge gehen. Insofern, es gibt Sex, Drugs, Rock'n'Roll. Super. Und das heißt, aber du hast eigentlich als Spieler keine Mission, also kein Endziel. Also es gibt nicht dann, dass du Level 37,5 bist und hast damit alles gesehen und durchgespielt, sondern das Spiel ist eigentlich unendlich. Tatsächlich gibt es ja eigentlich kein Level. Es gibt ein Level, das ist das Universum. Und es gibt keine Experience Points oder so. Alles, was es gibt, ist Geld. Das ist vielleicht am ehesten zu vergleichen. Wenn du Geld gewinnst, kannst du dir Schiffe kaufen und ausstatten. Wenn du kein Geld hast, kannst du das nicht. Insofern ist vermutlich das Ziel, Geld zu verdienen oder das zu machen, was du Spaß hast. Es gibt in Elite 3 so ein Rängesystem mit 3 verschiedenen Rängen. Für militärisch, Trading und für Exploration, also Erkundung. Und manche Leute sagen, ich möchte unbedingt den höchsten Rang in einer von den 3 oder in allen 3 erreichen. Und sagen wir mal, für militärisch musst du halt Schiffe abschießen. Für Trading musst du viel Geld verdienen durch Handel. Und für Exploration musst du durch die Galaxis fliegen und viele Planeten finden und hinterher die Daten dazu verkaufen. Das geht auch. Aber im Grunde gibt es kein Endgame und es gibt kein Ziel. Das hat sich mit dem letzten Update, was jetzt, ich glaube, 2 Wochen, oder eine Woche, ich glaube erst eine Woche raus ist, ein bisschen geändert. Da haben die versucht, Elite hatte ein Problem, Universum ist groß und es hat sich halt alles sehr verlaufen. Also das heißt, dadurch, dass diese 3 Fraktionen mit den sehr vielen Systemen gab, keiner wusste genau, wo er hin soll, keiner gab nicht so richtig Guidance, wo du sagst, okay, geh mal dahin, da ist was. Das haben sie versucht, mit so namens Community Goals zu produzieren, haben sie gesagt, hier in dem System wird gerade eine Station gebaut, die brauchen jetzt unbedingt Stahl. Ja. So. Produziere da jede Menge Stahl hin, alles klar. hat funktioniert, hat sich das da ein bisschen bewegt und dann haben sie es weiter eskaliert und gesagt, oh ja, die Station ist unter Attacke von Piraten, die wollen die übernehmen, geh hin und kämpfe für die oder auch für die andere Seite. Wenn du sagst, ey, ich finde gut, wenn Piraten eine Station haben, kann sein, dass du denen helfen magst. Das haben die schon ganz gut gemacht, aber es war halt sehr, sehr hemdsärmlich. Das heißt, ist auch ein Massive Multiplayer-Spiel. Also das heißt, alle Spieler spielen auf diesem, in dieser Welt. Ein klares Jein. Okay. Du kannst, es gibt einen Open-World-Modus oder einen Open-Modus, dann spielen tatsächlich alle im gleichen System. Mhm. Natürlich, auch da wird instanziert. Ist eine Serverfrage, wenn 1000 Leute in einem System sind und die alle gleichzeitig gerendert werden sollten, raucht die Möhre ab. Auch da wird dann halt instanziert, aber in Maßen, man kann sich theoretisch immer finden und auch ordnen. Aber du kannst auch in eine private Gruppe gehen und sagen, ich möchte gerne mit meinen Freunden durchspielen. Machst du die Gruppe die auf und sagst, die sind eingeladen, die dürfen mit auf mein Universum und die anderen eben nicht. Und du kannst komplett solo spielen, kannst sagen, ja, interessiert mich alles nicht, will für mich sein. Originales Elite-Gefühl, das war auch ein Singleplayer-Spiel. Und dann bist du nur für dich. Aber die anderen, die du triffst, sind aber andere Spieler, sind es nicht Computergegner. Kommt drauf an, in welchem Modus du spielst. Ah, okay. Im Open-Modus gibt es Spieler und NPCs. Es gibt sehr, sehr viele NPCs in allen Systemen. Aber im Open-Modus kann das ein Spieler oder ein NPC sein. Ja. Und in einer privaten Gruppe weißt du, welche Spieler es sind. Wenn du mit denen zusammenfliegst, dann siehst du die natürlich auch. Und du kannst aufeinander schießen, wenn du es hast. Oder mit denen auf andere schießen. Oder Trading-Konvois mit denen produzieren. Und wenn du allein bist, hast du natürlich nur NPCs am Start. Das kann man erkennen. Die haben jeweils Namen. Auch prozedural generiert. Okay, also die NPCs, ja. Genau. Und wenn es ein PC ist, dann hat er als Prefix vor dem Namen CMDR, genau, für Commander. Und dann weißt du, Commander ist ein richtiger Spieler. Und du bist immer automatisch Commander oder musst du erst den Rang dir erarbeiten? Das ist der, ich bin ein Spielertitel. Der Default. So. Ich bin kein Bot. Ja, und dann weißt du das, weißt du nicht genau, wie er auf dich reagiert, ob der dich gut findet oder nicht. Kannst du den scannen, ob er von der Polizei gesucht wird, vielleicht ein Kopfgeld auf ihn aufgesetzt ist. Dann kannst du überlegen, ob du versuchst, den einzusacken. Ist schon spannend. Und wie viele Leute spielen das? Sieht man, bin gar nicht sicher, ob das eine Zahl gibt. Ich glaube eigentlich nicht. Man kann es ein bisschen daran erkennen. Das letzte Update hat das Ganze etwas mehr geordnet. Es gibt jetzt, das Update heißt Powerplay. Es gibt jetzt 8 Personen, NPC-Personen im Universum, die für Einfluss der Systeme kämpfen. Weiß eigentlich nicht so genau warum, aber es spielt auch keine Rolle. Wichtig ist, dass sie versuchen, die Systeme unter ihre Kontrolle zu kriegen. Ja. Und du kannst dich den Leuten anschließen, kannst sagen, hier, Felicia Winters, die ist super, die ist für die und die Werte, die finde ich klasse, für die helfe ich so. Und ab da bist du dann Teil der Felicia Winters Allianz sozusagen. Das kannst du dir aussuchen einfach? Ja. Okay. Du siehst, es gibt dann eine Darstellung von denen, die es gibt und kannst sagen, den finde ich gut, dem plätsche ich meine Allegiance, ich verpflichte mich für den, dem zu helfen, seine Ziele finde ich gut. Ja. So. Und ab dann ist es schon ein bisschen einfacher zu sehen, weil das taucht wenn du ein anderes Schiff siehst und das scannst, taucht das auf. Kann sagen, okay, Agent von Felicia Winters. Wenn ich jetzt Agent von Aisling Duval bin, ist das nicht mein Freund, werde ich den mal gepflegt einen verbraten. So. Und das hat für deutlich mehr Action im Universum gesorgt. Eben weil das Universum ist zwar groß, aber es gibt zu jeder Zeit nur 20, 30, 40 Systeme, um die gerade aktiv gekämpft wird. So. Und meistens sind das dann auch zumindest Schnittmengen. Also es gibt dann ein System, das ist jetzt sehr gut, weil das großes Einkommen verspricht. Und 2 Fraktionen sind in der Nähe, dann wollen die das beide haben. Und da ist natürlich dann viel Interaktion zu spüren. Es gibt auf Reddit sehr aktive Redditoren, die es sich zu Gruppen zusammenführen und dann da auf Raubzüge gehen. Okay. Also jetzt ist es tatsächlich ein MMO, würde ich sagen. Vorher war das eher begrenzt. Ich würde mir, glaube ich, da so einen eigenen Planet suchen, den noch keiner hat. Ich einfach beschützen, sowas auf, das ist mein Planet. Ja. Und noch ist noch Wegezoll verlangt. Also. ist nicht ungewöhnlich. Also Piraten haben das gemacht. Ja. natürlich dann eigentlich eher in Gegenden, wo da nochmal einer vorbeikommt. Mhm. Aber die haben dann, es gibt ja einen offenen Chat quasi, mhm, haben gesagt, alles klar, du kommst hier nicht rein. Du kommst nicht rein. Genau. Schuhe auch schon. Entweder schmeißt du jetzt ein bisschen von deiner Cargo weg, mhm, oder ich blase dich weg. So. Mhm. Und das war kein ungewöhnliches System der Piraterie. Kannst du bluffen? Weil wenn du jetzt, sag ich mal, mit deinem Umfangsschiff da irgendwo an so einem Planeten stehst und sagst, pass auf, das ist hier mein Planet, du musst jetzt hier Wegzoll zahlen, sieht er automatisch, was für Stärken du hast und ein Schiff hat und was für eine Klasse es ist? Nee. Also was er sieht, ist, was das für ein Schiff ist. Ja. Kann sagen, wenn du in so einem kleinen Sidewinder Starter-Schiff bist, mhm, und er in einem großen Kreuzer, dann hat er eine Warnung begrenzte Macht. Mhm. Aber das heißt nicht, dass du in einem kleinen Starterschiff keine Chance hättest. Im Gegenteil. Das Balancing ist ziemlich gut. Mhm. Und tatsächlich ist es so, dass die Piraten auch eher kleinere Schiffe geflogen sind. Mhm. Eben eins, weil schnell, und zwei, weil billig, wenn es kaputt geht. Mhm. Wenn du immer auf Leute schießt, wirst du irgendwann auch kaputt geschossen. Das, mhm, ist Natur der Sache. Und dann will man nicht so viel Geld für die Versicherung bezahlen. Mhm. Und das heißt, wenn du jetzt abgeschossen wirst, stirbst du dann dein Charakter? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Es gibt keinen Tod. Wie das hintergrundmäßig zu erklären ist, weiß ich nicht. Ja. Verstehe ich nicht, ist mir aber auch egal, weil es Gameplay in meiner Sicht die größere Rolle spielt. Mhm. Wenn du explodierst, dann kommt ein kleiner Screen, der sagt, warum du explodiert bist und was du alles dabei hattest, was, mhm, es gekostet hat. Und im Regelfall kostet es 5% von dem, was du wert warst, an Versicherungssumme, mhm, damit du das Gleiche, in der gleichen Ausstattung das Schiff wiederbekommst in der nächsten Station. Mhm. Und macht Sinn, wenn du die 5% hast, weil wenn du die nicht hast, dann fängst du wieder im Starterschiff an. Mhm. Was ich hab einen gesehen, der hat sich verrechnet. Der hatte ein 128 Millionen Credits teure Python ausgestattet. Mhm. Ist kaputt gegangen durch einen Fehler. Ein dämlicher Docking-Fehler. Also über nicht. Beim Docken des Raumschiffs an die Basis. Wenn du dockst, musst du erst um Erlaubnis bitten. Also musst du was machen? Musst du um Erlaubnis bitten. Also um Erlaubnis. Hallo Station, bitten. Darf ich docken? Und dann ja, dock auf Landing Pad 15. Mhm. So. Wenn du ziemlich viel spielst, kann das sein, dass du das vergisst. Jeder, der das spielt, hat das sicher einmal vergessen. Mhm. Genau einmal. Weil die Stationen echt pissig sind, wenn du vergisst, sie zu fragen. Okay, was heißt das? Was passiert dann? Und wenn du reinfliegst, also es gibt drei verschiedene Größen von Stationen. Bei, mhm, der kleinsten macht's nichts, dann hast du halt kein Landingpad und sagst, oh, verdammt, habe ich vergessen. Mhm. Aber bei der mittleren und bei der größeren, das sind Stationen, wo du dann auch in die Station reinfliegst und innen drin auf dem Landingpad, mhm, landen musst. Und die öffnen dann direkt das Feuer. So. Du hast dann irgendwie 10 Sekunden Zeit, sagt, oh, Leute ringen, du kannst hier nicht sein, hau ab, was soll das eigentlich? Mhm. Aber in die Zeit, die du dann hast, um umzukehren, reicht nie. Das heißt, du kannst nicht einfach Umkehrschub, ja, machen und, ja, rausgehen? Du machst Umkehrschub und dann so langsam, ja, oh, dreht sich, bam, und dann kommen die ersten Schüsse. Und die Stationen haben sehr starke Waffen. Mhm. Okay. So. Und der hatte sich halt einerseits vergessen, die Landeerlaubnis einzuholen, mhm. Und dann hat er sich bei der Versicherungssumme gerechnet, geirrt. Mhm. Also hat er jeden seiner Credits in den Cargo gesteckt, weil er gerade versucht hat, von A nach B zu produzieren. Ja. Und er hatte nicht mehr genügend Geld, um seine Versicherungssumme zu bezahlen. Mhm. Und er ist dann, okay, ist nicht ganz so schlimm, weil er immer noch 2 Millionen hatte oder was. Ja. Aber ja, das ist dann die Arbeit von Monaten quasi gewesen, okay, die den Bach runtergegangen war. Hat es aber sehr sportlich genommen, war sehr überrascht. Ich hatte echt, glaube ich, Schreikrampf bekommen. So. Das ist schon echt ziemlich, okay, ist halt auch, ist schön, dass es Konsequenzen hat, was, mm, ist ja an sich schon eine Qualität. Kannst du mal bitte hinter dir das Licht mal anklipsen an diesen Schalter? Ist alles lang genug hier. Kannst du es hier operaten? Oh. Das ist nämlich so ein angenehmes Fotolicht. Das macht nämlich ein sehr angenehmes Licht, oder? Ein bisschen blau. Ich weiß nicht, ist das blau, ja? Ja, nee, aber ist sehr, sehr gut ausgehält. Machst du noch was zu trinken? Willst du einen Softdrink haben? Ich hätte sehr gerne einen Softdrink. Was möchtest du denn an Softdrink denn gerne haben? Du hast gesagt, du hast irgendwelche abgefahrenen Limonaden. Ja, ich habe auch abgefahrene Limonaden. Das ist total cool. Ich lasse mich da komplett überraschen. Wie stehst du denn zu Ginger Ale? Oh, magst du mal ein Spicy Ginger Ale probieren? Ist das Thomas Dings? Ja. Ja, kenne ich. Super. Super? Warte. Super. Reicht mein Kabel? Ein Kabel reicht. Thomas Henry heißt es, ne? Selbstverständlich. Ja. Mal, neben dir ist auch ein Öffner, da an dem Bottich. Ja. Gibst du mal hier was trinken? Oha, Kabelkanal. Ja, ja, alles wird gut. Alles wird gut hier. Wir haben hier alles mal als so. Jo, jo, kein Problem. Alles gut. Ja, schön. Radio. Genau. Ja, ja. Es fehlt immer später alles wieder raus. Gracias. Das sind bloß den Live-Hörern, die gerade der Kopfhörer vom abgesprungen ist. Wir bitten das natürlich zu entschuldigen. Was kann man überhaupt Live-Hörer? Warte mal, sehe ich das hier irgendwo? Also zumindest mal keinen im Chat. Aber ich kann es bestimmt hier auf der Xenium-Seite sehen. Irgendwo sieht man das nämlich. Ah. Diaspora. Wenn ich das noch bedienen könnte, wäre das gut. Aber, naja. Soll ich irgendwas erzählen, während du... Du darfst ruhig weiter. Ja, ich wollte dich jetzt einfach nur... mal gucken, was wir jetzt haben. Ja, okay, also weiter. Dann, der hat sich in seiner Versicherungssumme vertan, und genau, weil er alles in sein Cargo gesteckt hat und hat dann sich in den Arsch gebissen, als er dann genau von vorne anfangen musste. Nicht ganz so schlimm, weil die allererste Million ist deutlich die schwerste. Also sagen wir mal, wenn er 2 oder 2,5 Monate für das gebraucht hat, was er da hatte, ja, wird er das Gleiche wahrscheinlich jetzt in einem Monat schaffen, weil okay, er den weil er weiß, wo er hin muss und so weiter. Und weil er den harten Start überbrückt hat. Okay. Wenn du halt 1.000 hast und die meisten Sachen mehr als 1.000 kosten, kannst du die nicht kaufen, wenn du sie traden willst. Ja, ja. Dann musst du Wasser traden. Okay, das kaufst du dann hier für 100 und verkaufst da für 110. Das dauert ein bisschen. Genau. Wenn du aber mit 2 Millionen anfangen kannst, kannst du schon sehr viel Wasser kaufen. Mhm. Also der Anfang ist tatsächlich der schwerste. Ganz so dramatisch war es nicht, aber der hat es trotzdem sehr sportlich genommen und gesagt, ja, dämlicher Fehler, passiert mir nicht nochmal. Wie gesagt, gerade dieses Docking-System ist jedem schon mal um die Ohren geflogen, glaube ich. Und auch. Diese Stationen, werden die betrieben von Computer oder das, mhm, sind das da auch Menschen, die da eine Station haben und da? Das leider noch nicht. Ach so, noch nicht. Ist aber ein Ziel des Ganzen. Es gibt mehrere, David Bram hat mehrere so Iterationen in Aussicht gestellt. Mhm. Eine davon ist auch Planetary Landing. Im Moment ist es so, dass die Planeten da sind und cool aussehen und schöne Texturen haben, aber das wart halt, kommst nicht runter. Das soll passieren. Und auch Player-Owned Stations sollen mal eine Rolle spielen. Das wäre tatsächlich spannend. Eine kleine Station hätte ich auch gern. Ja, so eine Tankstelle zum Nachtanken und für den Handel von illegalen Sachen. Genau. Wäre so ein richtig so ein geiler Outback-Station, die hat wirklich nur... Tatsächlich eine von den neuen Powerplay-Fraktionen ist auch ein Pirat. Okay. Da wärst du dann gut aufgehoben. Was wäre das Äquivalent im Star-Wars-Universum? Das wäre dann... Mos Eisley. Mos Eisley, genau, richtig, ja. Ja, sowas, ja, sowas kann ich mir gut vorstellen. Ja, wird im Laufe der Zeit produziert. Okay, ich glaube, es ist dann... Das ist tatsächlich auch hinterher. Also man sieht, dass das kein Cash-Grab ist, was man... Sehr beliebter Vorwurf für Kickstarter-Kampagnen. Ja. Die wollen jetzt nur schnell Geld haben und dann sind sie weg vom Fenster. Mhm. Ist nicht abzusehen. Das heißt, er finanziert sich jetzt weiter über die Verkäufe der Spiele und investiert sozusagen dann nochmal Energie und Zeit und Manpower, um halt das System zu erweitern. Genau. Die Expansions, noch gab es keine, aber das, was dann Planetary Landing zum Beispiel, soll in einer Expansion passieren. Die wird dann als Box verkauft. Mhm. Es sei denn, es gab ein Kickstarter-Pledge-Level, wo man gesagt hat, ich bezahle jetzt einmal viel Geld und dann kriege ich alles immer. Für genau. Mehr. So viel Geld war es gar nicht. Mhm. Ich glaube, 100 Pfund hat es gekostet. Mhm. Und dann sind halt alles, was da kommt, ist dir dann egal. Ist ganz angenehm. Und natürlich gibt es auch kosmetische Items. Also wenn du ein besonders schönes Ship-Skin haben willst, kannst du was haben. Die kosten dann zwischen 3 Pfund und 5 Pfund oder so. Mhm. Auch das. Ein Kleinvieh macht da schon auch Mist. Mhm. Na klar. Und es gibt Merchandise, Pullis, Keychains, Caps. T-Shirts. Klar. Okay. Das heißt, das ist so ein ganzes Franchise-System, was da außenrum auch lebt. Genau. So ein ganzes Ökosystem, was der geschaffen hat. Und spielst du das auch? Ja, mit Hingabe. Mit Hingabe, okay. Naja, das ist, tatsächlich ist das, was den Nostalgietrip-Faktor betrifft, ja, stärker als die Wing Commander-Nummer. Oder Star Citizen-Nummer. Elite war das erste Spiel, was ich wirklich intensiv, lange und heftig gespielt habe. Mhm. Wing Commander habe ich alle gespielt, gern gespielt, aber wenn die durch waren, waren sie durch und vorbei. So. Und Elite bin ich immer wieder zurückgesprungen. Also ich bin einer von denen, die dann geflucht haben, die sagen, okay, das sieht wirklich grottig aus, aber was soll ich machen? Was soll ich machen? Ich will Targoiden killen und ich will für Spacefish transportieren. Mhm. Ja, ist dann halt so. Okay. Tatsächlich ist das die stärkere, gefühlt die stärkere Marke. Das, was Star Citizen verspricht, das Gameplay von Elite mit der Präsentation von Wing Commander, ja, das ist natürlich mein Kryptonit. Okay. Das drückt alle Knöpfe. Und vom Handling her ist das so ein klassisches wieder Joystick-Spiel. Es gibt auch wenig Joystick-Spiele heutzutage. Ja, in der Tat sehr wenig. Und das ist ein heikler Punkt. Darum sprechen wir an. Man sagt da sowohl bei Elite Dangerous, weiß ich nicht so genau, bei Star Citizen war eines der Ziele bereits während der Kickstarter-Kampagne, dass das Controller agnostisch sein soll. Mhm. Also egal, ob du es mit dem Gamepad spielst, mit dem Joystick und Throttle oder mit einer Maus, alles soll funktionieren. Das ist schon jetzt in der Alpha zu einem Teil erfüllt. Mhm. Der problematische Teil davon ist, dass du es nie schaffen wirst, alles gleich gut zu produzieren. Ja. Das kann aus meiner Sicht gar nicht funktionieren. Mhm. Es gibt eine ganze Menge Betonköpfe, die das nicht einsehen wollen. Mhm. Aber schon Joystick zu Joystick kann nicht immer gleich gut sein. Wenn ich einen Joystick mit zwei Knöpfen habe oder ein Thrustmaster Warthog mit 150, dann ist das einfach besser. So, dann hat der den besseren Joystick hat, einfach auf jeden Fall einen Vorteil. Mhm. Das lässt sich auch nicht ändern. Außer du verkaufst nur einen Joystick mit deinem Spiel und das ist der einzige, der funktioniert wie ein Dongle. Aber das will ja keiner. Okay, das heißt, du bist im Vorteil, also ich verstehe natürlich, weil du dich im Weltraum bewegst, kannst du dich mit dem Joystick in allen Achsen bewegen. Ja? Ganz klar, du hast natürlich alle Funktionen auf dem Knopf, das heißt auch schneller erreichbar. Genau. Also was gerade so in Kampfsituationen natürlich essentiell sein kann. Überhaupt Bewegung. Also bei Star Citizen gibt es ja auch Rennen, Space-Rennen durch Ringe, die du fliegen musst. Aha, okay. Und da ist ein Joystick für die Bewegung schon sehr gut. Mhm. Andererseits ist eine Maus sehr gut, wenn du sehr genau zielen möchtest. Das ist richtig, genau, ja. Und das ist im Grunde genommen auch der große Kampf um Gamepads. Da gibt es gar nicht große Fraktionen, die dahinter stünde, die sagt, aber wir sind auch noch da. Es ist eigentlich der Kampf Maus und Tastatur gegen Joystick und Throttle. Throttle ist so eine Schubkontrolle. Ja, ja. Sehr gut geeignet, weil man schon sehr oft bremst und Schub gibt. So. Mhm. Schon wichtig, wenn man das sehr gut zeigen kann. Ich spiele Maus und Throttle. Mhm. Maus und Throttle und genau. Keyboard. Keyboard ist dabei, aber benutze ich nur zum Tippen von Nachrichten oder so. Okay. Ich habe einen CH Flight Throttle. Das ist ein englisches Throttle, sieht aus wie ein Plastikbomber, ist aber aus meiner Sicht das beste am Markt befindliche Throttle. Mhm. Ist eins der wenigen, was tatsächlich eine Schubkontrolle ist, also wo du den Schubregler von vorne nach hinten bewegst. Mhm. Die meisten Schubregler heutzutage sind so eine Halbkreisbewegung. Mhm. Wo man quasi den Handballen so nur bewegt. Ich finde, das ist nicht gut. Ich finde, das ist nicht sehr fein zu steuern. Unterstützt das Spiel auch so fein? Okay. Das Spiel, also beide Spiele, unterstützen alles. Ich hatte eine Zeit lang ein X65F HOTAS-System, also ein Joystick mit einem Throttle, das CH-Throttle, einen Razer-Tastatur, so ein Keypad nur an der Seite, eine normale Tastatur, eine Maus und ein Logitech, und ein Thrustmaster Joystick. Mhm. Alles gleichzeitig angeschlossen. Mhm. Du kannst alles belegen, alle Buttons, wie du willst, alle Achsen belegen, solange Windows das separat einen Treiber fährt. Gar kein Problem. Und das ist wirklich ein Vorteil. Okay. Also da haben sie diese Controller-Agnostik beide schon gezeigt und bewiesen, dass sie sagen, ey, hat es Knöpfe, kannst du es benutzen. Mhm. Ich halte nur das, was die gerne hätten, dass das alles auch gleich gut gebalanced ist, das ist aus meiner Sicht überhaupt nicht zu machen. Okay. Du kannst nie zwei verschiedene Eingabegeräte beide gleich gut eins hat einen Vorteil. Mhm. Es fängt mit Mäusen an. Eine Maus mit 2 Buttons ist nicht so gut wie eine Maus mit 5 Buttons. In dem Anwendungsfall ist. Ja, genau, in diesem Fall. Ja. So, oder eine Maus mit einer Kugel innen drin. Mhm. Heute vielleicht nicht mehr viele, aber nehmen wir mal nur das eine. Kackt ab gegen einen Lasersensor mit 8000 dpi. Mhm. Ist einfach so. Und das wirst du im Gameplay nicht geregelt kriegen. Gute Hardware hat Vorteil. Mhm. Das heißt also auch dieses Auf-Wettrüsten jetzt bei dieser Genre hat jetzt auch wieder den Joystick-Markt zum Beispiel zum Leben gebracht, oder? Auf jeden Fall. Also was jetzt zum Leben? Es gab ja immer noch so Flugsimulatoren, wo sich das schon noch funktioniert hat, aber sicherlich hat es den Marken geholfen. Mhm. Und Chris Roberts mit Star Citizen, die produzieren ihr eigenes Throttle-System, also HOTAS, Joystick und Dings. Weiß man noch nicht genau, wo das wird. Ist ja alles noch Beta und nicht bekannt. Ja, also das heißt, aber die haben gesagt, die werden das produzieren. Das heißt, sie bauen Hardware? Wahrscheinlich als OEM. Ja, klar. Ich vermute, genau, dass sie da sich jemanden suchen, Thrustmaster oder SciTech oder was, und dann da ihren Namen draufkleben und ein bisschen Merchandise rummachen. Mhm. Und die Leute werden es kaufen, wie bekloppt. Okay. Okay. Und aber dann natürlich so gebalanced, dass dieses Ding genauso ebenwertig ist wie was anderes. Oder? Naja, das ist eben die Sache. Ich glaube nicht. Ich glaube da nicht an Balancing. Ich glaube, Balancing funktioniert im Spiel, dass du sagst, du kannst das alles benutzen, wie du willst. Mhm. Aber was du benutzt, ist an dir. Also tatsächlich ist es ja auch so, dass Leute, die gut mit Joystick fliegen können, das sind gute Leute. Die fliegen das gut und haben ihre Fähigkeiten darin. Mhm. Es ist nicht so, dass ein Mausbenutzer, weil er genau schießen kann und leicht fliegen kann, immer gegen den Joystick-Nutzer gewinnen wird. Ganz im Gegenteil. Mhm. Bei atmosphärischem Flug ist das nochmal ein bisschen deutlicher, weil es da, also da hilft ein Joystick sehr erheblich. Mhm. In Schwerelosigkeit ist der Vorteil ein bisschen kleiner, weil es nicht mehr so sehr um Manöver geht. Ja. Du hast ja keinen Widerstand, keine Schwerkraft, ist alles, kannst dich in 6 Achsen bewegen, wie du willst. Mhm. Da ist es dann nicht mehr ganz so dramatisch. Aber auch da, wenn du gut fliegen kannst, also das Fluggefühl mit einem Joystick ist dem Fluggefühl einer Maus auf jeden Fall überlegen. Mhm. Das denke ich schon. Kannst halt besser schießen. Mhm. Und ich finde das legitim. Mein Sweet Spot ist die Maus für Bewegungen in 3 Achsen, also XY-Achse und Schießen mache ich damit. Genau. Mhm. Und auf dem Throttle habe ich einen kleinen Analogstick am Daumen. Mhm. Damit habe ich Schub nach oben und unten und Schub nach links und rechts. Also Strafing oben und unten, Strafing links und rechts. Und halt Throttle von vor und zurück. Und für mich ist das Beste aus beiden Welten. Ich kann damit sehr gut umgehen. Ich bin glücklich. Das heißt, du greifst sozusagen jede Situation gegebenenfalls um? Nö. Ich habe in der rechten Hand eine Maus und in der linken Hand das Throttle. Ah, okay. Gut. Und das funktioniert sehr gut. Mhm, okay. Achso, und meine Maus hat, ich hab überlegt, eine Achse fehlt. Mhm. Ich habe 3 Achsen auf dem Throttle und 3 Achsen auf der Maus, weil meine Maus am Daumen ein kleines Throttle hat. Okay. Also so ein Hoch-Runter-Throttle. Mhm. Und damit kann man Rollen sehr gut simulieren. Und ist Elite auch so ein Tastatur- oder Befehlsintensives Spiel? Also wo du halt, keine Ahnung, viele Funktionen deine separate Taste nochmal bedienen musst, um halt, keine Ahnung, Schubumkehr zu machen oder was weiß ich, ein Radar auszufahren oder ein Target zu nehmen oder zu scannen und so weiter. Du kannst, musst aber nicht. Okay. Viel davon ist kontextschlau. Also nimm mal an, du hast einen Button zum Targeting, du sagst, ein Button, mittlerer Mausbutton ist bei mir, Ziel, targete das, was vor meiner Nase ist. Mhm. Nehmen wir mal an, da ist jetzt einer und ich targete den. Dann weiß der, sehr wahrscheinlich will er, dass ich den scanne. Dann fängt er an, den zu scannen, je nachdem, ob du den vor deiner Nase halten kannst oder nicht, funktioniert das dann. Und dann wird gezeigt, was für ein Level der hat, ob der nur, also wanted, ob der gesucht ist oder nicht. Und du kannst alles nahezu alles über kleine Screens, die im Cockpit quasi angebracht sind, steuern. Mhm. Du kannst die Screens über Tasten ansteuern. Mhm. Ich habe eine Taste, um den fixen Blickwinkel, den man hat, zu öffnen, sodass man den Kopf quasi im Cockpit bewegen kann. Mhm. Und wenn du den Kopf in eine Richtung bewegst, wo ein Display ist, dann geht das an, powert auch und dann kannst du halt da drin dich bewegen mit hohen Untertasten. Meinetwegen Stationen, scannen, Landeerlaubnis einholen oder so. Ich spiele das ganze Spiel mit Maus und Tastatur, also Maus und Throttle, also für die Achsen. Mhm. Und mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 Tasten. Mhm. Klingt erstmal nicht allzu. Also durchaus bekommen. Und ich kann mir andere Flugsimulatoren, die ich so kenne, da warst du, also da hast du quasi neben deiner Tastatur nochmal so eine Schablone drauflegen müssen, um zu wissen, wie du jetzt am besten das Fahrwerk so halb ausfährst und die Klappen so dreiviertel und keine Ahnung was. Ja. Ja, das ist Gott sei Dank nicht, aber auch, also du kannst auch mehr direkte Buttons belegen, wenn du die Möglichkeiten dazu hast oder wenn es dich interessiert. Mhm. Ein paar Shortcuts habe ich auch auf anderen Tasten, aber die brauche ich im Grunde nicht. Mit den 8 Tasten käme ich klar. Wenn die anderen abschalten, würde mich erstmal nicht stören. Mhm, okay. Und wie erfolgreich ist jetzt Elite letzten Endes geplatscht worden? Also war gar nicht so gut. Also wie gesagt, meines Erachtens war es irgendwas Sechsstelliges, was gefordert war. Irgendwas Mittel-Sechsstelliges. Mhm. Und ich glaube, am Ende waren es 1,2 Millionen oder so. Okay. Also zum Schluss kam nochmal richtig, richtig Boost auf. Mhm. Auch nachdem Chris Roberts da die Werbetrommel ein bisschen gerührt hat. Mhm. Da hat er Geld reingegeben und hat gesagt, hier ist gutes Zeug, kann man machen. Welt ist groß genug für zwei. Mhm. Und das hat schon auch eine Welle ausgelöst, muss man sagen. Es hat dann, wie auch Chris Roberts, das Stars in den Funding selber hinterher nochmal mehr Geld eingespielt. Also es war ja nur die Anfangsfinanzierung sozusagen. Die haben dann über den Store direkt weiter auch Kopien verkauft. Mhm. Und das hat sich ganz gut verkauft. Mhm. Auch die Merchandising verkauft sich ganz gut. Okay. Ich kenne, die verbreiten keine Zahlen, ja. Aber es gibt keine Entlassungen. Das ist erstmal ein gutes Zeichen. Ja. Normalerweise, wenn so ein Spiel released ist, kommt ja erstmal eine Welle und werden ein paar Köpfe abgeschnitten, die man nicht mehr für die Produktion braucht. Davon habe ich bei Elite nichts gelesen. Mhm. Das ist, glaube ich, ein ziemlich gutes Zeichen. Und ihr sitzt in England? Ja. Okay. Verstehe. Meine Uhr ist hier gerade hier ausgegangen. Okay. Ja, aber dann kommt ja sozusagen nach diesem Elite-Thema, was jetzt so released und komplett da ist, gibt es ja eigentlich deine eigentliche Leidenschaft, oder? Das ist ja. Ja, wie gesagt, drückt alle Knöpfe. Elite-Gameplay bei Wing Commander-Präsentation. Ja. Oh, Hölle. Ist das Star Citizen? Star Citizen. Erzähl mal, wie kommt's denn dazu? Also, wir haben jetzt gehört, Elite irgendwie vorgeschoben. Um zu sagen, hey, das Genre lebt, wir bringen hier was Cooles raus und jetzt kommt irgendwie der gute Mann und sagt, ey, guck mal hier, es geht noch viel, viel geiler. Star Citizen hatte nicht das Problem, dass es auf Kickstarter nicht aus den Pötten kam, im Gegenteil. Also der hat auch genauso gesagt, pass auf, ja. Ich habe jetzt, ich möchte genauso einen Titel an den Start bringen und auch trotz seiner großen Beliebtheit hat jetzt kein Publisher ihn gefunden oder haben wollen. Oder wie muss ich mir das vorstellen? Tatsächlich hat er gesagt, er will auch keinen Publisher, weil er Sorge hat, dass er ihn reinredet und das Spiel kaputt macht und er möchte lieber ein Spiel für die Fans haben. Mhm. Wie viel davon jetzt Marketing-Geblur ist, kann ich nicht einschätzen. Mhm. Aber ja, der hat ein Video gedreht, war auch relativ erfolgreich produziert, also war schon ziemlich gut gemacht. Also ein Video, also so ein Werbevideo. Genau. Auch mit Prototypen von der Grafik, wie sie mal aussehen soll. Woher hat er das gehabt? Der hat doch gar nichts. Naja, der hat ja also schon ein paar Millionchen auf dem Konto. Mhm. Das würde er vermutlich aus der Tasche bezahlt haben. Achso, das heißt, er hat sozusagen irgendwas vorfinanziert, um zu zeigen, ey, da geht's hin. Genau, das ist unser Prototyp, so soll das aussehen. Ja. Meine Vision ist das und das. Und tatsächlich war bei der Kickstarter-Kampagne eigentlich auch nur in Anführungszeichen von einem Wing Commander die Rede, also von einem neuen Wing Commander. Natürlich hieß das so nicht, weil er die Rechte daran nicht hat. Mhm. Electronic Arts hat ihn verklagt bis ins Unendliche. Deswegen muss er es anders nennen, das ist es, aber es war vom Gameplay und auch von dem Video selber, es war auf einem Trägerschiff mit kleinen Fightern, die dann da gelauncht sind und Leute, die übers Flight Deck rennen. Mhm. Das ist Wing Commander Feeling pur. Mhm. So. Und wie kam der auf Star Citizen? Das ist eine gute Frage. Also hat er erstmal mit Wing Commander nichts zu tun. Also, naja, ich hätte jetzt gedacht, weit weg muss er schon gehen. Irgendwas ähnliches wie zum Beispiel Falcon Commander oder was ist ich? Bengal Commander wäre gegangen. Genau. Bengal ist das Trägerschiff. Ah, okay, Bengal Commander oder wie auch immer. Ja, kann ich echt nicht sagen. Space Commander, wie soll er heißen? Nee, kein Schimmer. Okay. Okay, also da kam er mit diesem vorgefertigten Video auf Kickstarter und sagte, hallo, Elite ist geil, aber ich kann nochmal... Der ist auf Elite gar nicht so eingegangen. Der hat gesagt, okay, was er will. Ja. Ist ja auch Medienprofi. Ja. Hat lange Jahre mit Publishern gearbeitet. Mhm. Wusste schon auch den Vibe. Hat sich sehr deutlich aus meiner Sicht an ältere Spieler gewandt, die Wing Commander kannten und die das auch ohne... dass er da das erwähnen musste, sofort gesehen haben. Also im Prinzip unsere Generation. Also jetzt klar, nicht die Counter-Strike-Generation. Bin ich ziemlich sicher, dass die erst später kam, wenn überhaupt. Der hat sich schon an die gewandt, die ihn kennen. Ja. Und hat gesagt, ey, gib mir noch Geld, dann mache ich jetzt eine neue Version. Da und da soll das hingehen. Mission Disc Fighter, Dogfighter in Space. Das war im Grunde genommen der Scope. Und wann hat er angefangen mit der Kampagne? Ich konnte mal. Also wann war das zeitlich? 2012, glaube ich. Ja. Naja. Ja, genau. Und das hat. Oktober 2012. Und er wollte haben, wie viel Knete ursprünglich? Ich glaube eine Million oder was, weiß ich gar nicht so genau. Guck mal hier. Campaign, guck mal. Er wollte haben. Bla bla bla. Also ich würde gerne wissen, wie viel er eigentlich Knete haben wollte. Ah, genau, er wollte. Ja, das sind ja schon die Stretch Goals, ja. Genau, das sind die Stretch Goals. Er wollte haben. So, ganz unten gucken. Ja, der hat einfach schon angefangen und sagte, hallo, ich möchte gerne ein bisschen Geld haben. Also er war schon hier. We're aiming for AAA Game Experience. Also er hat schon den Fokus groß gesetzt und hat ein Video gemacht und dann wollte er haben bla bla bla, was wollen wir haben? We need support. Ja, glaube ich. Hat das mit so einer fertigen Game Engine gesehen, sehe ich gerade. Genau, Crytek. CryEngine 3. Ist das immer noch das aktuelle so Stand der Technik? Nein, die CryEngine ist schon, sagen wir mal, der Generation an der Unreal Engine aus meiner Sicht überlegen. Zumindest was offene Levels betrifft, weil bei geschlossenen kann man darüber vielleicht nochmal geteilter Meinung sein, aber bei offener Spielwelten auf jeden Fall. Aber wenn wir gleich noch drauf kommen, wie sich das Ziel des ganzen Unternehmens geändert hat, dieser Kampagne geändert hat, das, was die machen wollten, konnten sie damit auch nicht machen. Also die haben jetzt die Crytek Engine genommen, eine ganze Menge Leute von Crytek übernommen, seitdem die da so in wirtschaftliche Schieflage geraten waren. Und die Engine extrem weiterentwickelt. Die haben auch die erst lizenziert und dann gekauft. Also die haben jetzt eine eigene Version der CryEngine. Okay, also ein Fork oder was? Oder? Genau, ein Fork. Und ja, wir haben, wie gesagt, in Frankfurt da ordentlich gewildert. Arbeiten jetzt gute Leute für die. Das heißt, ich glaube, er wollte 2 Millionen haben, kann das sein? Ich bilde mir ein, das ist 1 Million. Oder? Ja, 1 Million, okay. Das sind jetzt ich glaube, 2 Millionen war Stretch Goal. Okay. Und hat dann, wie lange lief die Kampagne, weißt du das? Die läuft immer 30 Tage, denke ich. Ich glaube, da unten stand auch gerade, gehen wir mal ein bisschen runter. Nee, nicht ganz so weit. Da, 500.000 wollte er haben. Ah, genau, 500.000 Dollar wollte er haben. Und hat bekommen 2,1 Millionen. Wow. Während den 30 Tagen. Und das ging halt von Anfang an schon richtig los. Das ist mittlerweile ja auch so, dass man am ersten Tag optimalerweise 30% seines Pledge-Ziels haben will, sonst wird es eng hinten raus. Kann man schon so sehen bei Kickstarter-Kampagnen. Aber damals war das lange nicht so. Da gab es auch ziemlich viele, die fehlgeschlagen sind. Ist ja heute auch nicht mehr so Standard. Wenn heute jemand mit Namen da steht, dann hat er mit großer Wahrscheinlichkeit auch die Kampagne in der Tasche, wenn er sich nicht ganz dämlich anstellt. Ja. Und früher war das halt noch lange nicht so. Da war Kickstarter auch noch nicht so verbrannt, wie es jetzt ist und auch überhaupt auch gar nicht so breit getreten wie jetzt. Das war alles noch ein bisschen. Das muss man denken, das ist auch schon 3 Jahre her. Ja, es war nicht ganz Neuland, aber schon auch, sagen wir mal, nicht etabliert. Ja. Ja, und wollte, wie gesagt, 500.000 Namen haben wir jetzt gesehen, 2 Millionen eingesagt, aber da war ja lange nicht Schluss. Das heißt, das war für ihn im Prinzip nur sozusagen, ey, jetzt lege ich los für die Knete. Genau. Und dann will ich aber, also war das von vornherein, wollte er von vornherein mehr oder hat er gesagt, komm, nee, von vornherein wollte er, wie gesagt, 500.000 war angesagt, was er dann im Kopf vorher hatte, weiß man nicht so genau. Mhm. Aber es war halt ein sehr reduziertes Gameplay. Es war halt ein Tunnel-Shooter oder ein tunnelbasiertes Story-Game in Space. Also schön soll es aussehen. Ja. Im Grunde genommen, Neuauflage von Wing Commander, das wollte er machen. Und damit hat er auch sehr viele Pledges eingesammelt. Mhm. Hast du geplätscht? Nee, damals habe ich nicht geplätscht. Okay. Warum nicht? Ich war mir sicher, dass es nicht funktioniert. Und hast du bei Elite geplätscht? Elite habe ich hinterher, da habe ich die Kampagne ein bisschen verloren, aber ich habe direkt im Shop die Lifetime in Dingsbums abgeschlossen. Okay. Also quasi Post-Kickstarter-Bäcker. Okay, okay. Und okay, aber nicht bei Star Citizen. Nee, was da sind, habe ich gedacht, das ist ambitioniert, das kann niemals funktionieren. Also die Summe war zu ambitioniert oder das Projekt? Das Projekt war zu ambitioniert. Ich habe gedacht, Wing Commander war damals schon echt geil, und aber das ist jetzt so lange her und das Ganze, da hat nie was gemacht zwischendurch. Dachte, dass für 500.000 ist das überhaupt zu machen. Ich war sehr, sehr skeptisch. Mhm. Ich dachte, das kann nicht das werden, was ich gerne hätte davon. Okay. Und ist aber jetzt doch anders gekommen als gedacht. Also jetzt macht er im Prinzip hat erstmal seinen Scope erweitert. Er macht also jetzt keinen Tunnel-Story-Shooter aller Wing Commander, sondern wollte wann oder wie ist der nächste Schritt? Der nächste Schritt war, glaube ich, noch während der Kampagne, wo er dann gesagt hat, okay, ist nicht nur, dass wir einen Wing Commander machen, sondern wir machen es auch noch mit diesen Mission Discs und Mission Disc 2 und mehrere Schiffe. Mhm. Ursprünglich sollten es ja auch nur eine Handvoll Schiffe sein. Ja. Und, wurde immer weiter, immer größer und ja, und jetzt dann auch noch mehr und mehr dazu. Mhm. Und unter anderem war dann auch persistentes Universum ein Ziel. Das heißt, dass du dich dann nicht Multiplayer, genau. Ein nicht veränderliches Universum, also ein nicht veränderliches, aber ein sich speicherndes Universum. Mhm. Eben im Grunde genommen, das ist der Elite-Faktor. Du weißt, es gibt ein Universum, da passieren Sachen und die passieren für alle und du kannst da teilhaben dran. Mhm. Also die Elitisierung von Star Citizen. Von Star Citizen, okay. Und ab da war es dann auch um mich geschehen. Ich gedacht, ey, das ist ja quasi auch nicht zu schaffen. Mhm. Aber ich habe gesehen, wie Kohle da reingeflogen ist. Und dann habe ich angefangen, da auch mal ein bisschen Geld drauf zu werfen. Mhm. Was hast du gepledged? Ursprünglich mal, mein erstes Pledge waren $120 für eine Freelancer. Okay. So ein mittelgroßes, eher von eins von den kleineren, mittelgroßes All-Around Schiff, so ein bisschen wie ein Space Truck, aber mit Zähnen so. Mhm. Das war Mittelklasse. Ja, genau. Okay. Ist so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, wie so ein Dodge Truck irgendwie, kann man sich vorstellen. Okay. Pickup irgendwie, kann eine ganze Menge tragen, so, lässt sich fliegen, so. Kein Combat-Schiff, eher so ein Allrounder. Okay. Damit habe ich mal angefangen. Und dann hat sich der Scope immer weiterentwickelt, weil Leute unfassbare Mengen an Kohle draufwerfen. Dann hast du gesagt, das muss ja gut sein, wenn es andere auch tun, dann tue ich es. Nee, ich habe tatsächlich, als er gesagt hat, Persistent Universe, da habe ich gedacht, okay, das ist nicht nur Wing Commander, sondern er hat vor, den Elite-Weg zu gehen. Ja. Und da habe ich gedacht, okay, das ist echt schwierig, aber bei der Menge an Kohle oder bei dem Hype-Train, der da losgeht, vielleicht. Und ich habe gedacht, wie wahrscheinlich ist es, dass wenn er damit scheitert, dass das irgendjemand anders hinkriegt? Also ich finde es eher unwahrscheinlich. Echt? Also ich dachte, wenn er jetzt das nicht macht, dass es jetzt nicht die Nächsten geben, wie der sagen kann. Genau. Das meine ich, genau. Ich habe gesagt, wenn ich jetzt wenn ich nicht das unterstütze, wenn ich sage, alles klar, der schafft das nicht und kann das sein, dass ich die nächsten, dass ich nochmal 20 Jahre warten muss, bis es wieder einer versucht. Ach so, du warst, okay, verstehe, von der Motivation her. Das heißt, ich habe gedacht, okay, eigentlich könnte man da mal ein bisschen Geld drauf werfen. Wie gesagt, ein Freelancer ist ja auch nicht, also er war jetzt natürlich auch eigentlich schon mehr Geld als ein Fullpreistitel. Ja, klar, zwei Fullpreistitel. Ja, wahrscheinlich schon, eigentlich schon, ja, meinetwegen. Vielleicht auch drei, weil ich sag das, wie viel 37 Euro jetzt noch? Ja. Jedenfalls habe ich gedacht, ich will nicht daran schuld sein, wenn das nicht funktioniert. Also gebe ich dem Geld. Okay. Ja, und dann, wie gesagt, haben immer mehr Leute immer mehr Geld draufgeworfen. Und dann wurde der Scope von der Weltraum-Space-Ship-Simulation, also vehikellastig, auf eine Weltraumsimulation runtergebrochen. Und jetzt ist es ja eine Weltraumsimulation. Du bist ein Mensch. Kannst, es gibt Schiffe mittlerweile, in denen du, während sie fliegen, dich bewegen kannst. Mhm. Multicrew-Schiffe, wo man mit mehreren Leuten im gleichen Schiff agieren kann. Mhm. Die sind noch nicht flugfähig, aber man hat die, man hat das schon in einem Prototypen gesehen. Mhm. Das nächste größere Modul, was jetzt rauskommt, ist ein First-Person-Shooter. Mhm. Sehr, sehr komplexer für die Materie. Also es ist eher ein Arma als ein Call of Duty. Mhm. Mit drei verschiedenen Laufrichtungen, die aber das. Das ist echt geschickt gemacht. Die machen für alles, was sie haben, so Design-Dokumente und sagen, okay, das und das haben wir vor und so wollen wir es umsetzen. Und bisher ist, sind sie dem immer auch gefolgt. Also kann zwar sein, dass irgendwas nicht so geklappt hat und dann mussten sie leicht anpassen. Mhm. Aber was in den Design-Dokumenten drin stand, wurde eigentlich auch immer umgesetzt. Okay, ist ja ein gutes Konzept auch für dich als, als Pledger. Du bist praktisch, weißt, was die Entwicklungscrew macht und du kannst halt direkt sehen, ob das in die richtige Richtung geht, genau, wo sie an sowas versprechen, sozusagen. Und tatsächlich ist es auch so, dass sie als einer der wenigen, sagen ja immer alle, dass sie auf ihre Community hören und ein ganz wichtiger Pillar der Gesellschaft, bla bla bla, bei Star Citizen und bei Little Dangerous ist einer der ersten Fälle, wo ich das wirklich wahrnehmen kann. Mhm. Inwiefern? Wie, wo Leute wie gesagt haben, das geht so nicht, wir müssen das anders machen und haben die gesagt, okay, wir haben uns angesehen, vielleicht habt ihr da recht, so. Mhm. Also die das ist ja eine Alpha im Grunde, die da läuft. Mhm. Beziehungsweise ist das seit kurzem eine Alpha, wo war es ein Testbett für mehr als ein Prototyp, war sie eigentlich nicht. Mhm. Und die benutzen ihre Pledger tatsächlich auch als Testing Crew. Also nicht nur, ja, ihr könnt das spielen und ihr könnt so tun als ob und schreibt das mal in ein Forum rein, damit ihr Ruhe gebt, sondern da wird richtig drauf eingegangen. Star Citizen, beziehungsweise CIG produziert mehrere Videoformate in der Woche. Im Grunde genommen an jedem Tag irgendeine Show. Wie Videoformate meinst du das? Also? Ein klassischer, also mehrere. Eins ist 10 for the Designers oder 10 for the Producer. Dann kannst du Fragen reinschicken und dann gibt es da eine YouTube-Show, wo man die vorliest und beantwortet und drauf eingeht. Interviews mit den Developern. Mhm. Es gibt ein sehr erfolgreiches Segment aus einer Show, das ist aber Bugsmashers. Es gibt da einen, der halt Bugtesting macht und dann zeigt er, wo er gerade mit am Start ist und zeigt den Bug, wie er vorher ist und wie er ihn fixt. Mhm. Da freut sich großer Beliebtheit. Around the Verse ist so eine, im Grunde genommen, eine News-Show, woran die einzelnen Studios gerade sitzen, welche Bugs sie gerade davon anhalten, irgendwas zu produzieren oder welche Versionen demnächst rauskommen. Und du sagst andere Studios, das heißt, der beauftragt, also macht das nicht alles selbst, sondern der beauftragt auch andere Studios, dass sie als auch. Also der selber hat ja in Santa Monica, glaube ich, angefangen. Mhm. Es gibt in Amerika jetzt noch ein anderes Studio und die haben Illphonic gekauft, was eine First-Person-Bude war, die das für sie gebaut haben. Sie haben in Manchester ein Studio, wo der Bruder von ihm, Aaron Roberts, das Zepter schwingt. Mhm. Okay. In Frankfurt gibt es jetzt ein Studio und es gibt eine ganze Menge Freelancer, die für die arbeiten. Weißt du mal, wie viele Leute das sind so? Ich bilde mir ein, dass ich 300 gelesen habe, aber ich kann die Zahl jetzt nicht belegen. Das ist nicht viel, 300 Leute? Ja. Ist für so ein Game-Studio, also weiß ich nicht. Ist schon nicht unerheblich. Was war es bei Elite? Deutlich weniger. Was ist deutlich weniger? Kann ich dir nicht sagen, aber irgendwas wie 20 vielleicht. Okay, oder so. Na gut, okay. Also, das ist Größenordnung. Ja, okay. Das ist auch da kann ich die Zahl nicht belegen, aber die Developer, die sich zum Mord melden, sind da einfach viel weniger. Mhm. Und bei Star Citizen hat man halt, dadurch, dass sie das komplett offen betreiben und diese ganzen Shows produzieren, und Community Manager da ranlassen und wie gesagt, diese Around the World Show lebt auch davon, dass sie dann da mit der Videokamera rumlaufen und sagen, oh, das ist unser neues Studio und jetzt ziehen wir da mal hin. Das ist halt echt so offen ein Prozess, wie ich ihn noch nicht erlebt habe. Das ist auch gutes Marketing. Weil extrem. Also wenn ich mir vorstelle, da kommt jetzt jeden Tag, ich bin jetzt der Programmierer und bin da gerade am Partikeldesign sozusagen, dann kommt dann einmal am Tag irgendein Filmcrew vorbei und sagt, ey, Heiko, mal kurz eine Fresse in die Kamera, weil wir müssen hier eine neue Show heute drehen. Und das jeden Tag. Also jeden Tag natürlich jemand anders, aber jetzt bei 300 Leuten kannst du immer ausrechnen, da ist ja im Prinzip jeden Tag einmal jemand dran aus dem Laden. Tatsächlich haben sich da auch so kleine Star-Hypes entwickelt. Mhm. Also du weißt, der Typ, der die User-Interface macht, also du kennst den, du kennst sein Gesicht, du weißt, wie der spricht, so, du weißt, wenn da ein neues Interface-Modell kommt, dann weißt du, der hat das produziert. Ich kenne den. Mhm. Kenne mich natürlich nicht, ist ja klar. Ja, klar. Im Fernsehen halt so funktioniert. Ja. Aber du hast halt echt ein anderes Verhältnis dazu. Und du denkst, ist klar, das ist doch der. Oder weiß ich nicht, mittlerweile hat sich herausgestellt, dass die Manchester-Jungs deutlich die besten sind, wenn es um Design von Raumschiffen selber geht. Mhm. Und wenn du dann hörst, alles klar, wir produzieren jetzt hier den neuen Drake Herald, dann hoffst du, dass der nach Manchester geht, weil du weißt, da wird das Beste draus geworden. Ja, so. Ja. Und die andere Designer, du weißt, oh, es gibt ein neues Schiff, wir sagen noch nicht, was es ist, aber der Blablabla ist dafür verantwortlich. Und dann weißt du, okay, das wird, glaube ich, was. Kannst schon. Weil der sein Stil an Raumschiffen ist halt irgendwie. Nein, du kennst die Sachen, die er vorher gemacht hat, und weißt, alles klar, das hat mir gut gefallen. Das wird jetzt bestimmt genauso gut. Okay. Und dann bist du auch geil darauf zu hören, wie es weitergeht. Mhm. Hoffst du, dass du den nächste Woche wieder interviewen, wo er sagt, ja, ganz spannend, ich komme gut voran. Ich habe gerade zwei Flügel drin gebaut und einen Antrieb. Ja, genau. Das heißt also im Prinzip parallel zu dem Spielentwicklung ist es eigentlich auch eine fortlaufende Fernsehserie mit mehreren Channels sozusagen, die halt unterfüttern. Ich glaube, das ist sehr gut zusammengefasst, ja. Die Frage ist natürlich, wenn jetzt das Spiel jetzt niemals fertig wird, hast du höchstens für dein Geld eine gute Fernsehserie gesehen, ne? Tatsächlich ist es ja so, dass dieses Testbed, ursprünglich hieß es war Arena Commander, weil es halt nur das war. Du hast Schiffe gehabt, die konnten im gleichen Raum sich bewegen und aufeinander schießen. Das hat schon relativ früh funktioniert. Also als allererstes, das erste Modul, was sie rausgebracht haben, war das Hangar-Modul. Das heißt, dein Flugzeughangar oder ein Raumschiffhangar. Da gab es einen und dann konntest du dein Schiff begutachten, reingehen, dich in den Sessel setzen und denken, piu, piu, piu, schieße auf Sachen und so. Man konnte das, nicht. Ging nichts. Ne? War als Modell da, konnte sich reinsetzen, aber das war es so. Mhm. Konnte nicht starten. Der nächste Schritt war dann der Arena Commander, sodass du dich reinsetzen konntest und dann in Game-Lore war es so, dass sie dann eine Simulation davon starten. Mhm. Hast du auch gesehen, wie es sich dann in deinem Visor dann das Universum aufbellt. Und dann konntest du halt schon mal rumfliegen. Mhm. Und sagen wir mal, da war der Punkt, wo ich dachte, so gut hätte ich nicht gedacht. Also schon da habe ich gedacht, das übertrifft meine Erwartungen. Okay. Weil das Flugmodell schon in dieser super, super, super frühen Phase wirklich gut war. Und weil die grafische Ausarbeitung vom Ganzen und das Sounddesign echt gewaltig waren. Was ist denn so gewaltig an der Grafik und an dem Sounddesign? Was unterscheidet das zu anderen Titeln? Okay, ganz klar, wir sind jetzt Flugsimulatoren, also Weltraumsimulationen aus den 90ern, jetzt sind wir irgendwie 2015, das ist natürlich jetzt irgendwie 25 Jahre vergangen, dann erwarte ich, dass der Sound und eigentlich die Grafik besser ist. Ja, aber wenn du, sagen wir mal, das mit Flugsimulatoren vergleichst, ich habe auch immer sehr gerne Flugsimulatoren gespielt, das ist alles Neuzeitkram. Und das stinkt extrem ab. Also an die Anzahl der Polygone stinkt ab. Mhm. Das Flugmodell ist natürlich nicht fair zu vergleichen, weil atmosphärisches Fliegen und Weltraumfliegen unterschiedlich ist. Ja. Aber wie sie diese sechs Achsen einsetzen und wie fein, wenn du es kannst, kannst du halt sehr fein justieren, kannst wirklich da lang fliegen, wo du willst und dich so dabei drehen, wie du willst. Ja. Das konntest du bei Wing Commander auch. Aber lange nicht so gut. Wing Commander hat man im Grunde mit zwei Achsen gespielt. Okay. Also hoch und runter, links, rechts. Ich bin nicht mal sicher, ob es Rollen gab, aber von 6 Degrees of Freedom war das meilenweit entfernt. Okay. Und wie gesagt, als ich das gespielt habe, diese Arena Commander, und dann gab es auch so einen Free-Flight-Mode, wo du keine Gegner waren, wo du einfach nur fliegen konntest, wo du dann auch halt so rumspacken konntest und halt Manöver probieren, zwischen zwei Asteroiden durch, oder gibt so eine Raumstation da, so ein Terraformer, der kleine Ecken hat, wo du dann da versuchst durchzufliegen, ohne kaputt zu gehen. Und das funktioniert dann. Es hat sich halt gut gesteuert. Es hat sich gut funktioniert und du hattest da alle Achsen im Griff. Und wenn du irgendwo gegengeflogen bist, wusstest du, das habe ich verbockt. Es war nie so, dass du gegen das Schiff gekämpft hast, sondern das hat das gemacht, was du wolltest. Und wenn du einen Fehler machst, warst nur du schuld und niemand sonst. Das heißt also, die haben probiert, das Gefühl, das Schiff zu fliegen, in diesem Weltraum so dicht an der, also relativ präzise an der Steuerung ist, dass du wirklich das Gefühl hast, du kontrollierst dieses Schiff und alle Manöver, die du ausführst, sind so, also im Prinzip andersrum. Es ist dein verlängerter Arm sozusagen. Das ist also wirklich, du greifst wirklich in den Controller rein. Es fühlt sich so an, wie du vermuten würdest, dass Physik da im Weltraum funktioniert. Okay. Mhm. Genau wissen kann man es natürlich, wenn man nicht da ist, nicht, aber du hast es halt immer unter Kontrolle. Mhm. Und du kannst diese abgefahrenen Manöver machen, die man aus Weltraumserien kannte, in die eine Richtung fliegen und sich um die andere Richtung drehen und dann in eine andere Richtung schießen mit deinen Turrets und so. Und das hat halt immer so funktioniert, wie du es dir vorgestellt hast. Mhm. Wenn du genügend Achsen zur Verfügung hast, also wie gesagt, wenn du mit einem Joystick und zwei Buttons, wirst du das nicht hinkriegen. Mhm. Geht halt nicht, weil du nicht genügend Achsen zur Verfügung hast. Aber wenn du das hast, dann kannst du abgefahrene Manöver machen. Und die funktionieren. Und fühlt sich wie Chuckiger. Okay. Okay. Und also das heißt, im frühen Status war das schon zu erkennen, dass das auf jeden Fall Potenzial hat. Ja, das ist ein Spiel wird, was mein Geldbeutel schmerzen wird. Das war sehr, sehr früh erkennbar. Und was war dann das nächste Modul? Nach dem Arena Commander, oder beziehungsweise in Arena Commander gab es zwei Modi. Es gab den Kampf gegen andere Spieler, den Free-Flight-Modus und den, danach kam Vandal Swarm, das ist so ein gegen AI, immer Wellen, mehr Wellen, mehr Wellen, mehr werden. Ich glaube 16 Wellen im Ganzen, bis du es geschlagen hast. Der nächste Modus war ein Capture the Flag-Modus, wo du eine Bombe transportierst, im Grunde 2 gegen 2 im Regelfall, spielt irgendwie keiner. Eigentlich ganz lustig. Aber das waren die, mit denen Modi muss man, oder konnte man eine ganze Weile gut leben. Dann kam der nächste Modus, der Racing-Modus, der Murray Cup. Es ist ein Level. Es gab bis dahin 2 Maps, mit verschiedenen auch Layouts und so. Sah schon ganz gut aus. Und dann kam der Murray Cup, das war dieses Rennen. Da hast du einen Stadtchorus im Grunde, also auch in den Wolken, aber trotzdem kein atmosphärischer Flug, sondern ich glaube, man sinkt ganz leicht, also sehr, sehr, sehr geringe G, aber normalerweise ist es for all intents and purposes ist es Space. und dann bist du halt da durch so Reifen geflogen, die da waren. Und auch das konnte man alleine spielen, gegen die Zeit oder mit mehreren. Und es gab da 3 Kurse in aufsteigender Schwierigkeit. Wasser hat ganz gut funktioniert, weil es bis dahin dann auch eine ganze Menge verschiedene Schiffe gab. Ach so, okay, das heißt, ich wollte gerade sagen, es macht ja Sinn, das vielleicht mit einem schnellen, manövrierenfähigen Schiff zu spielen, statt mit irgendeinem so großen Zerstörer, sage ich einfach mal. Naja, beides ist lustig. Also so Elefantenrennen, wie im echten Leben gibt es ja auch LKW-Rennen, die sehr amüsant sind. Es macht auch Spaß, mit einem Drake Cutlass durch die Gegend zu gurken. Wie gesagt, es sind sehr wenig Modi, aber dadurch, dass es jetzt schon eine ganze Menge Schiffe gibt, kann man da sehr viel Spaß haben. Wie viele Schiffe gibt es denn jetzt schon? 10, 20, 100, 1000. Also Schiffe, die du fliegen kannst, ich würde sagen, vielleicht sowas wie 10, aber mit Varianten. Aber 10 Uniques oder so, vielleicht. Schiffe, die du im Hangar sehen kannst. Also es gibt mehrere Stufen von Schiffen. Es gibt Hangar Ready und Flight Ready. Und Concept Ready, das ist die erste, wo erstmal nur, wir wollen ein Datenschiff bauen. So und so soll das aussehen, das ist dann das Konzept. Und dann, wenn es fertig ist, Hangar Ready, dann ist es schon ausgebildet, kannst im Hangar sehen, dann kannst du nicht fliegen. Und dann gibt es Flight Ready und kannst fliegen. Und wenn du die Concept Ready Schiffs mitzählst, also die gebaut werden sollen, dann werden das vielleicht 50 sein oder so. Okay, also doch eine ganze Menge. Vielleicht 40 oder so, aber es ist schon viele. So. Wie viel ist es bei Elite? 12, 14. Okay. Sowas in dem Dreh. Also mehr bei. Ja, deutlich mehr. Und auch die Qualität der Schiffe ist überhaupt nicht vergleichbar. Also Elite hat da auch ein bisschen Kunstgriff gemacht, weil sie die alten Schiffe neu gebaut haben. Also Sidewinder, Cobra, Asp, die gab es alle früher schon und haben aus 5 Polygonen bestanden. Heute auch ein paar mehr. Aus ein paar mehr, aber die allgemeine Form wird beibehalten. Achso, das ist so Retro-Design, so nach einem Retro-Design, genau. Du kannst halt, erkennst das Ding und siehst, ah ja, okay, so sieht der erstmal aus, ich weiß, genau. Was einerseits schön ist für den Nostalgiefaktor, andererseits schön ist, weil die relativ günstig zu produzieren sind, so. Ja. Aber natürlich nicht so furchtbar viel hermachen. Sehen schon cool aus, keine Frage. Mhm. Und auch mit ein paar Tricks angewendet, die das ein bisschen moderner wirken lassen. Mhm. Schöne Lichteffekte und so, alle schick. Aber Gangstars sind schickt's ab. Und zwar auf großem Ebenen. Also die benutzen einfach viel mehr Polygone, viel bessere Texturen, viel besseres Lightning. Die haben jetzt ein neues Schadensmodell eingeführt, wo einem der Kiefer runterbricht. Also es gibt so ein Modell, so ein Video, wo sie es gezeigt haben, bevor es implementiert wurde. Ein Schiff, Gladius heißt das. Das sieht ein bisschen aus wie ein modernes Kampfjet. Mhm. Und dann hast du gesehen, wie einer mit einer Laserkanone drauf schießt. Mhm. Mit so einer schnell schießenden, sodass du immer Schaden sehen kannst. Und egal, wo der geschossen hat, haben sich halt Löcher gebildet. Und wenn er da weiter geschossen hat, sind Teile abgefallen. Wenn er aufgehört hat, sind die dran geblieben. Also komplett zerstörbar und komplett skinbar. Der hat die ganze Außenhaut abgeschossen zum Schluss. Es ist nur noch das Teil drin war. Und dann hat er das Cockpit rausgeschossen aus dem System. So. Also sehr, sehr differenziertes Modell. Gibt es Schutzschilde? Ja. Die Time to Kill ist ziemlich lang. Aus meiner Sicht könnte sie noch länger sein. Ist nicht so wie in normalen Shootern, wo wer zuerst schießt, gewinnt. Ja. Ganz im Gegenteil. Ja, kurz das Fenster mal zu voll kriegen, jetzt komme ich gleich hier Viecher rein. Ja. Aber ja, es gibt Schilde und auch verschiedene, also ist ein sehr modulares System. Du kannst Schilde haben, die gut gegen Energiewaffen sind, du kannst Schilde haben, die gut gegen kinetische Waffen sind, gegen Area Damage oder nicht. Ist halt ein bisschen auch so ein Tuner-Game, so. Was will ich erreichen? Ich habe jetzt ein Schiff. Es gibt Waffen, die fix in eine Richtung schießen. Es gibt Waffen, die leicht sich bewegen können, wie ein Turret. Die Turret sind dafür, machen weniger Schaden, sind kleiner als die Fixen. Wenn du gut schießen kannst, macht Fix schon Sinn. So, es ist ein sehr auf Optimieren basiertes Spiel. Kannst du auch dann die Schiffe frei konfigurieren? Relativ. Es gibt so ein Hardpoint-System. Eine Gladius zum Beispiel hat 3 Punkte, an denen du Waffen aufhängen kannst. Und die wird die immer haben. Kannst nicht 5 draus machen. Okay, aber kannst auch nur eine Waffe draus machen. Kannst nur eine dran machen und kannst auch verschiedene Waffen dran machen. Diese Hardpoints, das ist das Balancing-System daran. Die haben eine gewisse Größe, kann halt ein Hardpoint der Größe 3 aussetzen und nicht größer. So, da, aber kannst halt immer kleiner, kannst du immer gehen und du kannst sagen, kannst du Energiewaffen dran tun, kinetische Waffen. Es gibt auch so Waffen, die nur Effekte machen, also die eigentlich nur außer Gefecht setzen sollen, sowas wie eine Debuff-Waffe. Also so wie so eine Ionenkanone, die genau, die eigentlich meinetwegen keinen Schaden produzieren soll, sondern die Systeme vom Gegner lärmlegen soll. Sowas. Die funktioniert im Moment nicht besonders gut, aber ist halt geplant und kannst du im Moment einsetzen und bauen. Und die Waffen haben verschiedene Attribute, also wie viele Munition sie mitnehmen können, wie schnell die Geschosse sind, die sie verschießen, welches Gewicht die Geschosse haben. Das ist ja alles ist ein komplett physisches System. Also die simulieren die Kugeln, die dann da rumfliegen und je schwerer die sind, desto mehr Schaden machen die. Okay, aber erstmal im Weltall ist eine Kugel erstmal egal. Masse ist ja, muss ja trotzdem fahren. Ja, klar, okay, stimmt, ja. Und das ist ein bisschen mit den Energiewaffen, dass die Masse haben, okay, ist ein bisschen Kunstgriff. Aber wenn du ein bisschen wie in den Panzerspielen, das ist ja ein relativ moderne Änderung, dass du Geschosse komplett modellierst. Ja. Also wenn du halt auf eine Schräge schießt, dass die Rüstung halt größer ist, weil das Projektil mehr Rüstung geschlagen muss. Genau. Oder wenn es ganz flach ist, das vielleicht auch abprallt einfach, weil es den Auftrittswinkel nicht hat. Das hat man, wie gesagt, in modernen Panzerspielen seit langer Zeit das erste Mal gesehen. Und vorher eigentlich, also mal World of Tanks war das erste, was es wieder ein bisschen salonfähig gemacht hat. Und das machen die in Star Citizen auch. Okay. Gibt es einen Forschungsaspekt? Also kannst du neue Technologie erforschen oder wie kannst du denn diese verschiedenen Lasern bauen, freischalten? Geld. Genau, das ist Geld. Einfach eine Frage, kannst du dir das leisten? Es gibt verschiedene, also im Moment ist es alles noch sehr kampflastig. Ist ja auch logisch, wenn du Leute zum Testbett haben willst, dann müssen sie erstmal auf die Nase hauen können. Ja, ja. Aber es gibt halt Design-Dokumente und auch mittlerweile schon Schiffe, die andere Sachen machen. Mhm. Die andere Berufswege dir aufzeigen. Es gibt Forschungsschiffe ist ein Modell, was sie gehabt haben. Es gibt eine ganze Reihe von Forschungsschiffen. Mhm. Da haben sie noch nicht richtig gesagt, wie das hinterher aussehen soll, was du da forschen kannst, ob du ein Klassiker ist, es gibt diese Quantum Jump Drives, wo du quasi sowas wie ein Wurmloch kartografierst, dass du halt schneller vom System zu System springen kannst. Und diese Dinger verändern sich halt regelmäßig. Mhm. Und mit Forschungsschiffen oder Exploration-Schiffen sollst du die dann halt besser kartografieren können und erstmal finden und dann halt, je besser das dann erforscht ist, desto größer wird das Jumploch, dass du mit größeren Schiffen durchfliegen kannst. So, das ist noch nicht so ganz raus. Wir haben jetzt ein Design-Dokument gesehen für Mining, was ziemlich spannend ist. Mhm. Mining in Elite Dangerous zum Beispiel ist, dass du mit einem Mining-Laser auf einen Asteroiden schießt, warten, dass das was rausfällt und es einsammelst. Und da sieht man, dass dann der Star Citizen-Ansatz ist, dass du das mit mehreren Personen machen kannst. Einer, der halt fliegt, ein anderer, der Asteroiden einscannt und guckt, was da so drin sein kann, ob das interessant ist für den nächsten. Und einer, der den Mining-Laser bedient. Der muss dann sehen, wie tief er in den Asteroiden, also muss die Frequenz von dem Mining-Laser einstellen, wie tief er reingeht, darf es nicht zu doll machen, weil es dann möglicherweise der Asteroiden um die Ohren fliegt oder weil er das verunreinigte, das Erz, was er da rausholt. Und die machen halt auch so Kleinigkeiten echt immer fette Nummern. Mhm. Ich überlege gerade, was ein anderes Modell ist. Exploration haben sie nicht zugesagt. Trading ist auch so eine Sache. Trading. Ist ja so, wo man sagt, okay, klar, bei Elite Dangerous fliegst du eine Station und sagst, oh, ich hätte hier gerne Spacefish. Mhm. Fliegst du eine andere, verkaufst das. Mhm. In Star Citizen fängt es damit an, dass du den Spaceship, Spacefish dann erstmal in Pakete packen musst. Mhm. Wenn du das nicht von denen kaufen willst, kannst du auch von denen machen lassen, dann ist mehr. Und dann musst du die irgendwie in deinen Cargo-Hold tun, musst du sehen, dass sie da reinpassen, wie du sie stapelst. Okay. Also, es ist wirklich abgefahren. Das System nennen sie Grabby Hands. Mhm. Und funktioniert halt, dass du Sachen anfasst und von einem Glas kannst du daneben irgendwo anfassen, auf ein anderes Deck stellen. Mhm. Wenn du dann den Tisch, auf dem du stehst, ziehst und fällt das Glas um. Also ist ein komplettes Physiksystem. Mhm. Und das ist schon ziemlich aufwendig. Ja, das stimmt, ja. Und weil du sagtest, Module, was ist denn das nächste Modul oder was ist das? Nächste Modul ist der First-Person-Shooter. Okay, wie kann ich mir das vorstellen? Du kannst auf der Station rumlaufen, wie so ein. Was wird mir sogar so einfallen? First-Person-Shooter in der Future, irgend so ein, keine Ahnung, Star Wars. Ja, ich war da mit Laser durch die Gegend und. Ein Level, den sie gezeigt haben, ist so eine Forschungsstation. Mhm. Eine, die nicht mehr in Betrieb ist, so. Mhm. Derelict Station. Mhm. Und da gibt es zwei Teams. Ein Piratenteam, was da gerade plündert und die anderen, die gerade ankommen und die vertreiben wollen, auf die Nase hauen wollen. Und dann hast du halt Schusswaffen und siehst es halt wie in einem normalen First-Person-Shooter aus der Ich-Perspektive. Mhm. Ist relativ langsam, also eher wie Arma. Kannst auch um die Ecken gucken und so. Mhm. Und kannst irgendwie Schilder vor dir aufbauen und Ambushes setzen. Mhm. Gibt ein Heiler-System dabei mit so einem Healing-Beam, was nicht sehr wissenschaftlich ist, aber gutes Gameplay bietet. Ja. Also das Schadenssystem von den Charakteren haben sie auch schon gezeigt. Mhm. Jeder besteht aus, ich glaube, 12 Trefferzonen, also was wie Unterarm, Oberarm und so. Wenn du da Schaden nimmst, dann wird er halt taub und du kannst deine Waffe nicht mehr verwenden. Mhm. Oder wenn die Beine kaputt sind, dann liegst du halt. Mhm. Dann kannst du mit Grabby Hands jemanden greifen und aus der Feuerlinie ziehen, weil Sterben ist tatsächlich eine Nummer da. Also, die haben gesagt, dass Sterben eine Möglichkeit ist, dass es nicht ganz so drastisch ist, dass du beim ersten Tod schon richtig quasi den Spieler verlierst. Okay. Aber beim Kopfschuss beispielsweise ist da nicht viel zu machen. Klar. Deswegen ist es gut, eben nicht bei solchen Vollgefechten hirnlos reinzurennen und zu sterben, sondern möglichst ein bisschen langsamer und strategischer vorzugehen, eher nicht getroffen werden als zutreffen. Und wenn einer getroffen wurde, dass jemand anders ihn nimmt und in Sicherheit zieht, bevor er halt richtig stirbt. So. Weil Respawning gibt's halt nicht. Ach so, das heißt, Beispiel, ich bin jetzt einfach mal, du hast, normalerweise fliegst du mal von Planet zu Planet und bekämpfst Piraten. Hm. Und jetzt machst du mal so eine Mission auf so einer Station und stirbst. Das heißt, dein Schiff würde dann irgendwo rumstehen und dein Charakter ist tot. Genau. Und wie kommst du an das Schiff wieder dran? Es wird Sanitäter geben, das ist ein NPC-Beruf, aber auch ein Spielercharakterberuf. Mhm. Es kann sein, dass du sagst, okay, ich bin gestorben. Und dann greifen die deinen Korpus halt und tun die in ihr Hospitalschiff in so einen Tank rein. Mhm. Weiß ich nicht, Luke Skywalker genau, auf der Lichtstation. Ja, genau. Ja, ja. Und wenn das irgendwie kein schlimmer Schaden ist, dann kann man den heilen. Mhm. Und dann kannst du auch respawnen, dauert dann halt ein bisschen länger. Mhm. Wie das in Spielzeit zu realisieren wird, haben sie nicht so richtig gesagt, weil 3 Stunden auf dem schwarzen Bildschirm zu starren, ist wahrscheinlich ziemlich lahm. Ich vermute, dass das eher über Distanz funktioniert, dass wenn dich dann einer greift und rettet und in ein Hospitalschiff tut, dass du dann sehr weit weg spawnst, gleich was machen kannst, aber halt an dem Gefecht nicht mehr teilnehmen kannst. Das ist ja das Wichtige daran. Und dann auf die Suche nach deinem Schiff bist. Genau. Abschleppdienste. Ja. Ich habe ein Schiff, das ist ein Salvager. Reclaimer heißt das, ein ziemlich großes Ding mit einer sehr großen Klaue. Mhm. Der kann halt Altmetall machen aus so. Also das ist sein Ziel, so ein Garbage Truck im Grunde genommen. Cool, ich würde einen ADAC-Dienst machen, so ein Space ADAC. Ja, siehst du. Und ich mache die kleinen und verkaufe halt Altmetall. Genau. Ich habe das Schiff nicht gesehen. Genau. Hier war nur Müll. Das ist nicht das Schiff, was ich suche. Genau. Die brauchen seinen Ausweis nicht zu sehen. Okay, das nächste Modul, was haben die, also wie weit gehen die auch in Zukunft und geben da so ein Sneak Preview? Ja. Das nächste Modul nach dem First-Person-Shooter soll das Social-Modul werden. Okay. Das heißt bisher ist es ja so, dass du an deinem Hangar dich erfreuen kannst und online schwimmen und so, aber du kannst halt nicht zu deinem Freund reingehen oder kannst ihn nicht einladen. Mhm. Das ist eigentlich nicht so gut. Und du kannst auch nicht, sagen wir mal, bisher bist du im Hangar, kommst da nicht raus. Mhm. Der Hangar ist ja auf einem Planeten und im Planeten gibt es dann irgendwie einen Shop, wo du Waffen kaufen kannst oder Sachen einkaufen oder so. Halt eben Interaktion mit anderen, auch mit NPCs, aber auch mit Spielern. Mhm. Und den Teil nennt sich Social Modul. Mhm. Das, was danach kommt. Aber der FPS-Modul ist, das ist halt ein bisschen problematisch. Die haben jetzt seit einer ganzen Weile nichts mehr released, weil das der Blocker für alles andere im Moment ist. Warum? Also warum haben sie es dann in der Reihenfolge auch gemacht, dass es jetzt da. Ja, weil ich glaube, erstmal haben sie nicht gedacht, dass sie da so ein Problem kriegen. Mhm. Es gab zwischendurch ein Problem im Backend, was alles gebrochen hat. Mhm. Mussten irgendwie Teile des Backends neu programmieren. Das hat sehr viel Aufwand gefressen. Ich glaube, sie haben nicht erwartet, dass es solche Probleme hat. Die haben halt bis dahin diesen Arena Commander, also den Spaceship-Teil, separat geforkt und den FPS-Teil separat geforkt und alles separat entwickelt. Das heißt, sie konnten auch Updates für den Spaceship-Teil bringen, obwohl es nichts gebracht ist. Mhm. Und jetzt wollten sie es zusammenbringen. Mhm. Und leider hat es halt da zu Problemen geführt. Und jetzt können sie keine neuen Spaceship-Teile bringen, weil FPS-Teil kaputt ist. Okay. Müssen halt erst das reparieren, damit es wieder funktioniert. Deswegen gibt es halt seit längerem schon keine Updates. Was ist seit länger? Finde ich nicht schlimm. 2 Monate. Okay, das ist also schon irgendwie vorher der Update-Zyklus sozusagen. Also bis zum Arena Commander, also zwischen Hangar-Modul und Arena Commander sind Monate vergangen, 4, 5 oder so, keine Ahnung. Aber ab da gab es ja auch nicht mehr wirklich Änderungen an den Spielsystemen. Also zwischen Arena Commander und dem Racing sind auch viele Monate vergangen. Ja. Aber es gab halt immer neuen Content. Neue Schiffe, neue Kanonen, mehrere Hangars. Manchmal gab es nur einen Hangar. Mittlerweile gibt es, glaube ich, 4 verschiedene. Mhm. So und ja, so Kleinigkeiten. Passiert halt im Moment nicht viel, weil die mit der FPS-Nummer schwer am Arbeiten sind. Das Problem ist, dass sie ein Physikproblem haben. Irgendwann willst du ja Multi-Crew-Schiffe haben, dass du während des Fliegens in deinem Schiff hin und her dich bewegen kannst. Ja. Und das Problem ist, dass dabei brauchst du im Grunde 2 Physikboxen. Du hast eine Physik innen drin, mit Gravitation, du bist in deinem Schiff, möchtest gerne normal laufen können, alles gut. Aber dein Schiff bewegt sich zur gleichen Zeit im Universum und soll auch für alle gleichzeitig richtig angezeigt werden. Das ist offenbar eine echte Herausforderung. Okay. Ich überlege gerade so, warum? Ja, klar, weil es läuft parallel die ganze Zeit. Das heißt, du könntest theoretisch gesehen in deinem eigenen Schiff rumlaufen und jemand anderes könnte es fliegen. Also du fliegst zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, eine Kurve. Ja. Irgendwie ist, glaube ich, auch das Sprechen der Clients untereinander ein Problem. Mhm. Weil während ich jetzt das Schiff fliege und du in meinem Rumpf hin und her läufst, wenn ich nach links drehe, muss das Schiff das ja wissen und dein Client muss das auch wissen. Mhm. Nicht, dass du dann gegen eine Wand fährst oder läufst, weil ich gerade scharf nach rechts gelenkt habe. So. Die Synchronisierung ist wohl nicht ganz einfach. Mhm. Die haben ein paar Videos bei Bugsmasher, glaube ich, gezeigt, wo einer gelaufen ist und dann wild im Kreis spinnt, weil die Synchronisierung nicht mehr gelaufen ist. Mhm. Es scheint echt ein Problem zu sein, weil auch andere Leute aus der Branche sich dazu gemeldet haben und gesagt, das haben wir auch probiert, das hat nicht funktioniert. Mhm. Riesenproblem, kann man gar nicht lösen. Und wenn sie einfach dann in dem Ding einfach eine künstliche Erdanziehung dann einfach simulieren, dann ist doch, wäre alles okay. Ich weiß nicht, was das technische Problem ist. Ich weiß nur, dass das offenbar anerkanntermaßen Neuland ist, so okay. Das hat man so nicht gemacht. Aber macht das dann Sinn, dass so Neuland zu begehen, um sozusagen den ganzen Game Progress jetzt so aufzuhalten? Naja, die Belohnung, die dahinterher wartet, sind große Carrier, von denen man die Modelle schon gesehen hat, wo halt 50 Leute drin sitzen können. Das würde mir schon gut gefallen. Okay, ja klar. Also große Kriegsschiffe oder auch Handelsschiffe, egal. Sagen wir mal kleinere Sachen mit 2-3 Personen. Okay, ja, ist auch cool, aber damit könnte ich auch leben, wenn man sagt, okay, jetzt ist Flight und jetzt bist du halt in einem Sitz festgeklebt. Mhm. Okay, das ist auch der erste Schritt, den sie da gehen werden. Mhm. Auch da hat man schon gesehen, dass das funktioniert, dass 2 Leute im gleichen Schiff sitzen, einer fliegt und einer verwendet das Turret oben drauf. Das macht das genau. Funktioniert schon. Aber dann da rauszugehen und woanders hinzugehen und sich zu bewegen, das ist eben im Moment noch ein Problem. Mhm. Und wenn das funktioniert, die sind der Meinung, das wird funktionieren. Es gibt einen Prototypen, wo sie dieses Modul gezeigt haben in einem der mittelgroßen Schiffe. Mhm. Constellation ist ein Klassiker, eins der ersten Plättschiffe von Kickstarter. Mhm. Und da hat man gesehen, da ist der auf den Planeten hinzugeflogen, hat dann angefangen zu drehen. Es sind sehr viele Fenster in diesem Schiff zu sehen. Ja, ja. Du hast halt gesehen, dass sie sich immer weiter dreht und dann ist er aufgestanden und ist in dem Schiff langgelaufen. War halt nur einer. Mhm. Also, dass das Physik in Physik scheinbar funktioniert, haben sie bewiesen, dass sie das mit mehreren können, haben sie noch nicht bewiesen. Okay, das heißt jetzt, da gibt es auch jetzt, also das Spiel ist nicht nur optisch sozusagen und storytechnisch neue Maßstäbe, sondern geht auch technologisch sozusagen ganz neue Wege. Die CryEngine ist eigentlich eine 32-Bit-Engine, was im Raum dazu führt, dass die Maps relativ klein sind. Mhm. Und die haben sie mit eigenen Mitteln auf eine 64-Bit-Engine aufgebaut. Halt mehr Speicher allokieren können und entsprechend größere Räume. Wesentlich größere Räume, genau. Ja. Auch da hat man die Karten noch nicht gesehen, sondern nur quasi ein Bild im Grunde, wie sie sich das vorstellen, aber es ist 64-Bit, also echt drastisch größer als 32-Bit. Weiß man, ne? Ja, also sieht gut aus. Okay, das heißt, danach kommt das nächste Modul. Also es ist erst sozusagen so jetzt so ein Stopper, so ein Showstopper ist momentan dieses FPS-Engine. Genau. Wie ist denn bei denen allgemein der Zeithorizont? Wird das irgendwann fertig sein, das Spiel? Oder werden die dich jahrelang bei Laune halten mit solchen Modulen und du wirst irgendwie nur mit deinem abgeschlossenen Bereich mal ein bisschen 3 Runden drehen können? Gut ist. Also richtig, die Finanzierung Langzeit haben sie nicht so richtig gesagt. Mhm. Also bisher machen sich auch keine Gedanken, weil Geld keine Rolle spielt. Ich habe jetzt gerade mal auf die Homepage geguckt. Du kannst also, das Kickstarter-Projekt ist ja abgeschlossen und du kannst jetzt sozusagen auf der Homepage gucken, was es gerade so an Knete ist. Also jetzt mal als, ich finde es ja schon krass. Bis dato hat Star Citizen 84.152.643 Dollar eingenommen von Leuten. Yep. Das ist ja Wahnsinn. Von 911.428 Star Citizens, die sozusagen es gemacht haben. Allein heute ist da irgendwie, was ist das heute, ne? Nee, wo sehe ich jetzt insgesamt? Nee, das ist der 12. Und heute ist der letzte. Aber ist ja im Moment auch nichts passiert. Gut, okay. Zeitverschiebung und so weiter in den USA. Heute sind irgendwie bis dato knapp 21.000 Euro dazugekommen. In einem Tag. Gestern waren es ein bisschen mehr, ich schätze mal so 22, 23.000. Vorgestern am 14. waren es irgendwie, ich schätze mal 26 und am 12. waren es irgendwie 36.000 an einem Tag. Das heißt, er hat jetzt über die Tage, also die laufende Woche sozusagen, hat er jetzt schon knapp 100.000 Euro irgendwie geplätscht bekommen. Ich kann die Zahlen nicht sehen, aber kann schon sein. Ja, krass. Es ist so, dass das immer in so Schüben passiert. Mhm. Es gibt immer solche Concept-Sales, dass, wenn sie gerade sagen, wir haben ja ein neues Schiff, wir haben einen Plan davon, so und so soll es aussehen, das und das soll es können, wir können das jetzt kaufen. Ach so, das heißt, du kaufst auch im Prinzip jetzt schon während der Zeit Zeug. Genau, die Aussicht auf ein Schiff kaufst du. Wie viele Aussichten hast du denn schon gekauft? Ach, das weiß ich gar nicht so genau. Du willst das gar nicht so genau wissen, ne? Ja, nee. Ich habe ja schon ein paar Aussichten gekauft. Du hast so als Anzahl? Das kaufst du bei jedem Modul Ansichten? Nein. Ich habe ein paar Schiffe gekauft. Ich habe das so ein bisschen seit Anfang an betrachtet, wie ich MMOs gespielt habe. Da zahlt man ja eine monatliche Gebühr für solche Sachen. Ja. Und ich habe das so betrachtet, alles klar, ich tue mir so, als ob ich $15 im Monat dafür bezahle. Mhm. Nur, dass ich die halt nicht an als Abo bezahle, ja, sondern dass ich dann denke, alles klar, jetzt habe ich mir wieder 300 X gemacht, $45 beisammen, ja. Dann kann ich mir das hier für $70 mal kaufen. Ah, klar, logisch, einfache Rechnung. Ja, ist einfach so. Okay, und das geht jetzt schon einige Monate. Ah, ja, das, ja, hast ja gesehen, Oktober 12, ich glaube, ich habe geplätscht. Irgendwann 2013 anfangen. Also du bezahlst schon quasi zwei Jahre schon die Arbeit, die die da machen. Tja, ja. Ich weiß nicht, du hast ja gerade gesehen, die Zahlen, 84 Millionen bei 911.000 Citizen. Wenn man das mal runterbricht, sind das über $90 pro Person. Das ist viel. Also es ist mehr als ein Vollpreistitel. Das ist echt, ja, das sind Fans, das sind deutlich abgefahrener wird, wenn du weißt, dass das kleinste Schiff, was es gibt, die Aurora, das Pledge-Paket mit Basisspiel und dieses Ding kostet $40, glaube ich. Okay, also das ist eine gute Einstiegshürde, ja. Genau. Und das letzte Mal, als Zahlen veröffentlicht wurden, hieß es, dass 80% so ein Paket haben. Okay, das ist schon okay. Weißt du, was die anderen 20% dein Geld haben? Dann, also es gibt da echt Wale im System, ganz klar. Ja. Okay. Ja, es gibt halt Believer. Es gibt Believer. Es gibt Believer. Also ist eigentlich jetzt Star Citizen so eine Art Religion? Ja, ist ein bisschen Kult, ja. Kult of Robots. Kult of Space Pirate Robots. Okay. Ja, die, man merkt ja auch so, die Homepage und so, ist das alles extrem professionell gemacht. Das ist echt alles sehr, sehr schick. Ja, ein Webstudio haben die in Kanada gekauft, fällt mir nur ein. Mhm. Ach so. Das sind irgendwie vier Leute. Ja, das ist ja unglaublich, dass du halt, ja, du musst halt natürlich die Leute auch bezahlen. Mhm. Wenn du irgendwie 300 Leute hast, die kriegen, kosten auch alle Geld jeden Monat. Und klar, du finanzierst halt nicht nur das Spiel, sondern auch seine Zukäufe, seine Ideen und das Fernsehteam, das ist ja alles unheimlich viel. Die haben ein eigenes Motion Capturing Studio gegründet. Mhm. Weil eben das, was auf dem Markt war, zu teuer oder zu schlecht war? Nö, weil sie wussten, dass sie das längerfristig brauchen. Ah, okay. So. Im Moment ist es so, dass Chris Roberts und ein paar Leute, dieses Motion Capturing ist in England, in dem Manchester Studio in der Nähe. Und die sind gerade dabei, da halt Motion Capturing und Filmen, Sequenzen zu filmen, für die erste Story-Kampagne. Die wird Squadron 42 heißen. Okay. Und die ist avisiert für Ende des Jahres. Das heißt, du wirst Ende des Jahres sozusagen einen Story-Modus in diesem Spiel schon spielen können. Das ist das Ziel, ja. Okay. Das ist ja schon bald. 6 Monate schon bald. Und mindestens eine Cameo von einem Qualitätsschauspieler wurde versprochen. Mhm. Sofort haben alle an Mark Hamill gedacht, weil bekannt ist, dass die beiden sich kennen. Mhm. Und Mark Hamill ist tatsächlich auch, hat einen Tweet abgesetzt, dass er auf dem Weg nach London wäre. Mhm. Gleich hinterher, ein paar Stunden später, wieder gelöscht. Mhm. Ich halte das für ein bewiesen. Ich denke, Mark Hamill wird eine Rolle spielen. Das ist ja unglaublich. Das ist ja auch, nicht nur um dieses Spiel, sondern jetzt auch um das Ökosystem außenrum sich so eine Art, ja, wie soll ich sagen, da kannst du ja schon fast eine Monatszeitschrift rausbringen, die halt irgendwie über dieses Projekt berichtet. Zweifelsohne, ganz klar. So die ganzen Gerüchten und Indizien, die man da irgendwie rauslesen kann. Die machen das halt echt geschickt mit diesem offenen Development, weil, also hat auch Probleme, die Leaks werden wir sicher noch irgendwann ansprechen, die aus diesem offenen System entstehen. Ja, ja. Aber am Ende glaube ich, dass es sicher mehr hilft als schadet. Ja. Ist halt so, dass die dann Screenshots zeigen. Es gibt eine, die das Gesicht des Community-Teams ist, im Grunde genommen Sandy Gardner, eine Schauspielerin. Schon, ja. Mhm. Ich glaube, eine Australierin, weiß ich nicht genau. Okay. Und ist die dazu gekommen? Weißt du das irgendwie? Die war ganz am Anfang schon mit dabei. Also es gibt mittlerweile ja, ist das Team sehr groß gewachsen, aber ein paar von denen, die ganz am Anfang dabei sind, sind immer noch dabei, auch in zentralen Positionen. Und sie war eine davon. Sie war am Anfang schon vom Community-Team verantwortlich und die läuft dann herum und macht mit dem Handy ein Bild und tut das über Facebook raus. Mhm. Und dann, hier, schau mal, das ist, weiß ich nicht, das sind die Logos für den Reifenhersteller. Mhm. Dann sind da 5 Logos, wo sie gerade darüber abgestimmt haben. Mhm. Und man fühlt sich halt echt involviert. Mhm. Das ist ja wirklich geschickt gemacht. Und weil du das, was du dann da kaufst, also nehmen wir mal, ich habe ja erzählt, ich habe mit einem Freelancer angefangen. Mhm. Du kannst halt jederzeit das Schiff, was du da hast, für Store-Credits zusammenschmelzen und ein bisschen mehr Geld drauflegen, um ein größeres Schiff zu kaufen. Geil. Genau. Also die haben auch sozusagen das ganze finanzielle Ökosystem dazu noch mitentwickelt, dass du da das komplette Ökosystem alle Möglichkeiten dazu hast. Dann denkst du, oh, das ist ja ein viel geileres Schiff, ich brauche meins gar nicht mehr. Bup. Store-Credits. Ja. Und eben, weil du so involviert bist, Ich habe echt deutlich mehr Geld investiert als in irgendein anderes Spiel. Mhm. Ist ja noch nicht mal ein Spiel. Genau. Ich habe in das Versprechen eines Spiels und in das Testbed mehr Geld investiert als in irgendein anderes Spiel bisher. Und ich fühle mich deswegen überhaupt nicht schlecht. Mhm. Ich habe, wenn das Spiel morgen stirbt, denke ich, okay, war ziemlich viel Kohle, die ich da reingebracht habe, aber bis hierhin war es echt eine spannende Reise. Mhm. Also vom Entertainment-Faktor auch. Ja. Also nicht nur das Spiel, also diese komische. Das Testbett, wo du so ein bisschen was machen kannst, aber auch so, dass die ganzen Sachen außenrum, die Filme, die Neuigkeiten, das ganze Involvement. Das heißt, man kauft sozusagen so ein Experience-Abo. Wenn man will. Mhm. Es gibt, wie gesagt, hast du ja gehört, der deutlich meiste Teil hatte $40 investiert und gut, kriegen das Geilste, die Filme können die auch sehen und die können sie alles machen. Und das ist auch legitim, ich bin da nicht neidisch drauf und ich habe keinen Entitlement oder Elitärum-Kram. Mhm. Ich find's gut, wenn alle Leute alles sehen können, ist super. Mhm. Ich möchte gerne meinen Teil dazu beitragen, den ich kann. Mhm. Tut mir nicht weh, was ich da investiere, um das zu einem Erfolg zu machen. Mhm. Okay. Verstehe. Und woher kriegt eigentlich er die Leute, die fähigen, um das zu machen? Weiß man da irgendwie was? Also ist ja nicht so, dass du jetzt irgendwie bist jetzt hier gerade Game Designer fertig geworden hier in Berlin auf der Game Design Schule und sagst, natürlich wollen alle gerne bei dem Projekt dabei sein. Woher rekrutiert ihr denn die Leute? Also am Anfang sind die meines Erachtens ziemlich unkontrolliert gewachsen. Mhm. Da haben die viele Leute geholt. Es hat sich nur herausgestellt, wie viel besser Qualität man kriegen kann mit dem Manchester Studio. Wie die zusammenbekommen haben, ist mir echt ein Rätsel. Also für die 3D-Assets ist echt, die haben halt, zum Beispiel haben die Schiffe bekommen, die schon fertig waren und sollten sie arbeiten, weil die nicht den Qualitätskriterien entsprochen haben. Und gesagt, war aber cool. Haben wir bisher gesehen, war gut. Und dann kriegen die in die Hände und 2 Monate später kommt raus und du denkst, boah, Wahnsinn. Und was haben die denn so verbessert? Was ist denn da jetzt, Ein Klassiker ist ein strategischer Bomber, die Retaliator. Mhm. Auch ein Multicrew-Schiff für, ich glaube, 6 Personen im Grunde genommen. Mhm. Das haben die, war irgendwie ganz cool, aber nicht so ein richtiger Reißer, war schön gemacht. Und die haben es in die Hände bekommen, haben es, ich glaube, 20% oder 25% vergrößert, weil sie mehr Platz brauchten. Mhm. Einfach viel bessere, das Schiff ist klar zu erkennen, es ist das gleiche, gleiche Form. Aber ganz leichte Veränderungen und es sieht viel besser aus. Texturen sind viel besser, die Beleuchtung ist viel besser. Die Liebe zum Detail ist viel besser. Das innere Design, das Interior haben sie quasi komplett geändert. Mhm. Jetzt sieht es aus wie ein Bomber. Vorher sah es aus wie ein Frachter. Mhm. Es ist nicht greifbar, aber was die in die Finger kriegen, machen die einfach zu Gold. Mhm, okay. Zu virtuellen Gold. Genau. Also am Anfang sind die einigermaßen unkontrolliert gewachsen. Dann haben sie quasi nur noch gute Leute oder bessere Leute verpflichtet, wie ich fand. Mhm. Und einen Trick haben sie gebracht, die haben eine Castingshow produziert. Okay. Next Great Starship. Aha. War ein Wettbewerb für die Community. Entwickle das nächste große Starship. Ja. Konnten sich Teams bewerben und dann, ich glaube, Preis war irgendwie $30,000. Quasi nichts. Ja. Und dann am Anfang, ich glaube, weiß nicht, wie sie sich beworben haben, jedenfalls sind 16 übrig geblieben und ab der Runde der letzten 16 haben sie dann auch da eine Show draus gemacht. Okay, das heißt, also erzähl mal, was also haben gesagt, könnte ich mich jetzt zum Beispiel als Peter Hecko schreibe mir jetzt irgendwie, nehme mir jetzt einen Fresszettel und mal ist da irgendwie jetzt ein Spaceship drauf und schickt es da ein. Oder was war die Voraussetzung? Die Voraussetzung war, dass sie gesagt haben, wir möchten ein Gunship haben. Mhm. Ist erstmal egal, welchem Hersteller ihr da nehmen wollt. Keine Frau sind. Es gibt mehrere Hersteller von Schiffen, die man sehr genau erkennen kann. Mhm. Also es gibt da so einen Designleitfaden auch. Mhm. Du kannst das Schiff erkennen, kannst sagen, das muss eine Aegis sein oder das muss von MISC sein, egal. Mhm. Kannst du einfach sehen. Ja. Das haben sie wirklich gut gemacht. Dem haben sie nicht gesagt. Haben gesagt, muss ein Gunship sein, soll also ein bisschen Kanonen haben, soll Truppen transportieren können und hier macht man was draus. Mhm. Und die ersten Runden konnten sich Leute zusammentun. Ich glaube, Teamgröße hat auch keine große Rolle gespielt. Mhm. Und in den ersten Runden wird auch viel Mist zusammengekommen sein, aber die letzten 16 hatten alle zumindestens die ersten Assets schon mal produziert. Noch die in Frage, der CryEngine. Immer noch die, also in der CryEngine müssen die gebaut werden. Das heißt, du müsst die CryEngine benutzen, um da ein Schiff zu designen. Nicht ganz. Zum Schluss hätten sie in der CryEngine sein sollen. Okay. Am Anfang haben Leute diverse CAD-Programme dafür verwendet. Okay, jetzt sollte aber schon digital sein irgendwie. Ja. Okay. Also auch da, die allererste Runde war auch Design und ich glaube, ein paar haben da auch noch mit Zeichnungen gearbeitet. Mhm. So. Das war irgendwie scheinbar noch okay, aber das ging dann relativ schnell los, dass es digital war. Okay. Und dann ging es quasi wie eine Castingshow. Alle haben dann ihren Kram gezeigt. Wurde dann über YouTube gezeigt. Mhm. Ich glaube, 4 Wochen. Eine pro Woche oder so. Mhm. Und dann wurde abgestimmt, wen findet ihr gut? Und der mit den wenigsten Stimmen fliegt raus. Die Community hat abgestimmt. Genau. Okay. Und auf diese Weise wurden die halt immer weiter verfeinert und verbessert. Mhm. Und die Community, die nicht gut waren, sind halt rausgeflogen. Das heißt, Final Fantasy Battered heißt aber nur Detailverbesserung, weil die Grundform musste ja dann, ist die, was sich sozusagen qualifiziert hatte. Die Grundform hat sich qualifiziert, ein paar haben da auch was geändert, weil das war ja am Anfang nur ein Außenmodell. Mhm. War ja nichts drin, hat sich rausgestellt, manche Leute, okay, da kann man gar nicht langlaufen, unsere Türen passen da nicht rein, dann müssen sie halt da was machen. Ja. Oder der Blick vom Cockpit ist eigentlich Murks, weil das alles im Weg ist, müssen wir irgendwie was bauen. Mhm. So, solche Kleinigkeiten haben sich da schon auch angepasst, aber sagen wir mal, die grobe Form ist immer gleich geblieben. Okay. Und dann war es im Grunde genommen, gab es dann eben, die Leute wurden eine Bühne geboten, dass sie sagen können, na, das ist unser Schiff, wir stellen uns das so und so vor, das sind die Firing Arcs und die sollen Truppen reinlaufen und so. Mhm. Und dann haben die mit 6 Mann auf der Bühne gesessen von CIG, inklusive Chris Roberts und dem Lead Artist da, und noch ein paar andere, und haben das irgendwie kritisiert, haben gesagt, das könnte man machen, und ihr müsstet mal da und da mehr machen. Mhm. Eben wie eine Castingshow im Fernsehen. Letzten Endes haben die auch zwischen den Sitzungen denen ein bisschen geholfen, hat man dann nicht rausgekommen, aber es hat halt wie eine Castingshow gesehen. Mhm. Auch als und Scripted Reality sozusagen. Ich weiß nicht, wie viel davon gescriptet war. Ja. Auf jeden Fall mal, natürlich, man kann immer vorwerfen, dass es irgendwie, dass die Leute fertig machen, wenn sie die nicht leiden können oder so. Steckt man nicht drin, kann ich nicht sagen. De facto kann ich auch nicht nachweisen, dass die Votings, die sie da gemacht haben, gestimmt haben. Ne? Ja, klar. Wenn man das wissen. Oder muss man mal annehmen einfach. Mhm. Warum sollen sie es auch? Im Grunde genommen haben die ein Interesse daran, die zu verpflichten, die hinterher die meisten verkaufen werden. Klar, ist ja ganz klar. Glaube ich nicht so richtig an Verschwörungen. Mhm. So, aber zum Schluss waren halt 2 übrig und dann gab es ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Mhm. Eins von den beiden hat gewonnen. Gab dann einen Sale davon, das war die Redeemer. Mhm. Hat sie jetzt sozusagen ins Spiel geschafft dann? Die ist ins Spiel geschafft. Ja. Konnte man kaufen für $250. Okay. Du hast und, gekauft? Und hat, vielleicht. Ja. Und hat am, ich glaube, hat über 1 Million Dollar umgesetzt. Wow. So. Na gut, aber ist ja nicht schwer. Ist nicht schwer. Der Trick ist, dass sie mit diesem ganzen Ding erstmal eine ganze Menge Hype produziert haben. Ja, klar. Sie haben 16 Modelle, die ihnen alle gehört. Frei Haus geliefert sozusagen. In verschiedenen Qualitätsstudien, aber die sie verwenden können. Und sie haben eine ganze Menge freie Arbeit gesehen. Und jetzt, ein Jahr später, sind viele von denen, die man damals in dem im Team gesehen hat, fest bei denen angestellt. Ach so, das heißt, die haben das als Recruiting verwendet. Die Ideen sozusagen abzugreifen, sondern auch die Menschen. Genau. Okay, das ist natürlich praktisch ein Assessment Center. Ja, so sagen, war ein Assessment Center, ja. Ziemlich lange Zeit. Ziemlich langes Praktikum im Grunde genommen. Unbezahlt, wie das halt so ist, gell? Genau. Und dann hast du vielleicht. Nein, die Gewinner haben ja $30,000 gewonnen. Naja, also. Das ist so. Und Grafikkarten, glaube ich. Okay. Ja, also sehr, sehr clever gemacht. Mhm. Und die Leute, die da was drauf hatten, hast du ja dann auch, man konnte sehen, es gab zum Beispiel einen, der relativ frühzeitig schon angestellt wurde von denen, der hat das quasi allein gemacht. Mhm. Und dafür, dass er es allein macht und die anderen hatten halt Teams von 4 und 5 und so, war es halt wirklich immens, was der geleistet hat. Mhm. Er hat sich da richtig reingekniet und war ein gutes Design. Hat halt verloren, aber am Ende hat er trotzdem gewonnen, weil die ihm einen Job angeboten haben. Mhm. Alle Gewinne im Grunde genommen. Mhm, klar. Und bei Crytek, als sie hier in Frankfurt da in Schieflage geraten sind, haben die halt ziemlich viel direkt von der Quelle eingekauft, wollten CryEngine verwenden. Ja. Ist nicht schlecht, wenn du dann Leute kaufst, die mal vorher verprogrammiert und verkauft haben. Klar. Also ich glaube, die Human Resources da sind schon nicht so ganz schlecht. Mhm, das heißt, sie haben ja auch ein cleveres System halt, gell? Weil so kriegst du halt die Die Hard Fans sozusagen, weil die leben alle dann für dein Produkt. Du bist halt nicht irgendwie. Auf jeden Fall. Nicht irgendwie dann, dass du halt, naja, gut, ich fange jetzt irgendwie bei Robert an und halt ein bisschen da Zeug zu machen, sondern du hast halt echt die Leute, die sagen, oh geil, für mich wäre es ein Traum, wenn ich als Programmierer bei dem oder als Entwickler oder als Art Designer oder whatever dann irgendwie Teil des Teams bin. Die sind umgezogen. Ja. Krass. Also, ich bin ja Amerika, ne? Ja, klar. Der Typ hat, glaube ich, in New York gewohnt und musste nach Santa Monica. Ja. Hat den Job, hat er gekündigt, hat seine Wohnung gekündigt, ist hingezogen, damit er bei denen arbeiten kann. Mhm. Das hat schon auch eine andere Qualität. So. Ja, das stimmt, ja. Ja klar, du hast natürlich dann extrem motivierte Leute. Mhm. Und scheinbar kann er sich sehr leisten, weil die Finanzierung ist ja nicht verkehrt. Ne? Ja, er sagt immer, dass Anfang des Jahres hat er gesagt, $100 Millionen 2015 ist brechbar. Ich halte das für einigermaßen unproblematisch. Ich gucke jetzt, was haben wir gerade gesagt? Wir waren gerade bei 84. 84, ja. Und okay, dann heißt das, das ist jetzt halbes Jahr vorbei sozusagen. Ja, hat er noch ein halbes Jahr, wenn ich mir jetzt so angucke, die letzten Zahlen. Ja, kann man bei denen beliebig skalieren, wenn die ein paar mehr Konzepte raushauen, wenn sie die 100 unbedingt haben wollen. Ja, klar. Kriegen sie. Machen sie ein paar Konzepte. Also jedes Konzept bringt 2 Millionen. Boom. Also im Mai haben sie jetzt irgendwie, ich schätze mal, knapp unter 3 Millionen gemacht. Im April bisschen was über 3 Millionen. Im März. Guck mal, November, das war der Anniversary Sale. Ah, okay. Der hat gleich 6 Millionen gemacht. Genau. Krass. Also das heißt, na klar, die haben es in der Hand. Die können natürlich ein paar Sachen pushen und sagen, pass auf. Jetzt kannst du irgendwie nochmal 3 Schippe für den Preis zum 5 kaufen. Ja. Bisher haben sie nicht mal das gemacht. Ah, okay. Bisher ist es so, jetzt kannst du die Retaliator kaufen. Später, die gab es bisher nicht mehr. Ja. Also, das heißt, auch mit. Nicht alle Schiffe sind jederzeit verfügbar. Also, es ist kein Pay-to-Win-Ding. Mhm. Wenn das Spiel mal final ist, wirst du alles, zumindest das, was sie sagen, auch schon von Anfang an, wirst du alles im Spiel mit In-Spiel-Cash erwerben können. Mhm. Aber wenn du schon vorher haben willst, gibt es für manche Sachen Zeitfenster. Manche sind limitiert. Es gab auch manche Schiffe, die komplett limitiert sind, die nur einmal verkauft wurden. Also ein Modell sozusagen, ein Einspieler? So exklusiv noch nicht. Okay. Aber wo es nur ein Stint gab. So, es gab zum Beispiel, es gibt so ein der Hauptgegnerrasse sind Vandul. Mhm. Und die fliegen, der kleinste Jäger von denen ist die Skyth. Skyth, weiß nicht genau, wie man das ausspricht. Das ist so ein kleiner Jäger. Und die wurde nur während einer Periode verkauft. Ich weiß nicht, ob das 2 Wochen waren oder so. Keine Ahnung. Ich glaube $300 oder was. Okay. Und die wurde halt nicht mehr verkauft. Wirst du nicht mehr kriegen. So. Mhm. Aber du kannst die limitierteste. Ansage ist, dass du alles im Spiel für ohne Geld, also für Softcash erwerben wirst können. Wie schwierig das denn sein wird, man sehen. Klar. Aber eine Zeit lang gab es da auch einen sehr schwunghaften Handel mit derlei Assets. Also außerhalb von dem System. Genau. Das heißt, also, keine Ahnung, sag mal, auf eBay wurden dann sozusagen die Dinge verkauft. Auf eBay nicht so viel. Im Reddit gibt es ein eigenes Subreddit, Star Wars Citizen Trades. Mhm. Da konnte man, also die haben jetzt ein bisschen gegengesteuert, weil das auch zu viel wurde. Mhm. Früher war es so, dass du ein Schiff beliebig oft verteilen konntest, hin und her giften. Mhm. Und das hat halt echt zum schwunghaften Handel geführt. Okay. Da konnte man Geld verdienen. Abgefahren. Ja. Kannst du mit virtuellen Gütern, also mit Aussicht auf virtuellen Gütern, also mit Optionen sozusagen. Ja, Optionen auf virtuelle Güter. Auf virtuelle Güter kannst du dann Handel betreiben. Diese Skies, von der ich geredet habe, die es nicht mehr gibt, die wurde im Regelfall für $1,000 verhandelt. Wow. Jupp. Gab es dann schon Account Hacks und Leaks? Also dann sind ja solche Accounts sehr, sehr, sehr wertvoll. Das finde ich auch ziemlich erstaunlich. Die haben relativ zeitig gesagt, dass sie Two-Factor-Authentification unterstützen. Ah, sehr schön. Aber da ist bisher noch nichts gekommen. Ah, okay, also gibt's nicht. Bisher noch nicht, nee. Es gab bisher noch keine größeren Probleme dazu, dass also irgendwie die Reddit-Foren sind unmoderiert von denen. Mhm. Also wenn, dann wäre da auch was zu lesen. Mhm. Hat man in Leaks gesehen, dass es die wirklich nicht schert. Mhm. Und ich kann mich an keinen Aufschrei erinnern. Okay. Tatsächlich ist es so, dass es ja alles auch identifizierbare Güter sind. Ja. Also jedes davon hat eine ID. Mhm. Wenn man glaubhaft machen kann, dass man das nicht war, dann lässt sich das zurückholen. Die Star Citizen Trades sind mehrheitlich über PayPal gelaufen. Mhm. Auch da kann man Trades zurückrollen. Vielleicht kam es deswegen noch nicht so viel. Okay. Das weiß ich nicht. Ich kann mich jedenfalls an nichts erinnern, wo einer geschrien hätte, meine Idris, meine $5,000 Idris ist weg. Okay. Okay. Und du schon gerade sagtest, ein Thema Leaks. Wie gesagt, ich verfolge das ja bloß mit einem Auge, aber ich habe irgendwie die Tage dann kam irgendwie auf Golem mit dem Titelmeldung 48 GB Daten von Star Citizen sind geleakt. Erzähl mal, was ist denn da, weißt du da mehr? Ja. Das war tatsächlich das zweite Leak. Das erste Leak war, ich denke, irgendwas wie ein halbes Jahr vorher. Mhm. Das erste Leak war nicht ganz so problematisch, weil es da noch nur der Arena Commander Fork war. Da stand nicht viel drin. Mhm. Also die Frage ist, wo wurde das erstmal geklaut? Haben bei denen auf dem Server? Sind die irgendwie? Der erste Leak hat stattgefunden. Die haben einen neuen Patch-Level ausgerollt. Mhm. Und da hat irgendeiner der Entwickler offenbar vergessen, seine Config zu löschen. Und dann war da ein Config-File mit einem Account-Namen und einem Account-Passwort und einem Link dahin. Mhm. Und dann hat man auf deren Produktionsumgebung sich halt schalten können. Ah, okay. So, und da sind dann ziemlich viele Downloads geschlossen. Mhm. War nicht ganz so dramatisch, weil der nicht komplette Rechte hatte, sondern trotzdem sehr weitreichende. Und auch das Listing alleine hat schon ziemlich viel gereicht. Ja, also gibt auch schon viele Ideen, was ist dann schon da? Ja, also sagen wir mal zum Beispiel die genannte Squadron 42 Kampagne. Mhm. Die Missionen dafür, die Namen waren da sichtlich. Ah, okay. Was dann in den einzelnen Foldern drin stand, weiß ich nicht. So intensiv wollte ich es dann nicht sehen, weil ich mich auch nicht selber spoilern wollte dazu. Aber ich denke, die sind doch so offen. Warum ist das jetzt ein Geheimnis? Warum hätten die es nicht schon veröffentlichen können? Tja. Naja, also viele Sachen sind drin gewesen, auch mit Release-Daten. Mhm. Also was jetzt zumindest ein Release-Order, die haben gesagt, hier, das ist unser, ich habe erzählt von den Hangaren. Ja, ja. Da ging es dann darum, dass sie eine neue Version davon haben, die Physical-Based Rendering unterstützen, das irgendwie schöner aussieht. Und da stand dann halt drin, wie die dann aussehen sollen oder wann die kommen sollen. Mhm. Und wenn so ein Daten raus ist, ist immer Käse. Da schreien alle auf, ja, aber stand doch drin, dass wir das im Dezember kriegen und jetzt ist aber schon Januar und Ach so, okay. Drama. Ja. So. Tatsächlich richtig, richtig viele Assets geleakt sind da nicht. Nicht wie im letzten Leak. Mhm. So, das war eher so Informationsleak, so dass du sagen konntest, okay, da sind die Schiffe und da sind die Reihenfolge, in der es passieren soll und so. So. Das ist eben über diese Config passiert, die der vergessen hat. Das aktuelle Leak oder das letzte Leak ist passiert, als der Community Manager Disco Lando ein Screenshot von sich gepostet hat oder von seinem Bildschirm gepostet hat. Da gab es so ein First-Person-Match der Developer gegeneinander, um das auch ein bisschen zu testen. Und auf dem Screenshot war ein Teil der URL zu sehen. Findige Leute haben die auto-completed oder completed halt. Und es stellte sich raus, dass das ein Verteilungslink war, wo du halt ja, den gesamten Client runterziehen konntest. 48 GB. Da war dieses First-Person-Modul da drin, was auch einige Leute schon zumindest halb zum Laufen bekommen haben. Also aber die auch, haben das runtergezogen und selbst kompiliert, dass es zum Laufen kriegen. Das ist alles CryEngine-Asset. Ja, klar. Stimmt, hast du eine CryEngine, geht das. Aber da waren halt auch sehr viele Modelle, die noch gar nicht fertig sind und Konzeptgeschichten, Teile, die noch Überraschungen sein sollten, so warum auch immer, aber so. Und die sind halt runtergeflossen, komplett. Und alles wegen diesem Screenshot von dem Typen, der eigentlich zeigen sollte, wie schön das FPS-Modul geht. Der war natürlich ziemlich niedergeschlagen. Ich hatte ein bisschen Sorge, dass sie ihn rausfeuern dafür. Okay, und der macht eigentlich gute Arbeit oder was? Ja, ist eigentlich beliebt und so. Eigentlich auch, kann man sagen, macht gute Arbeit. Ja. Und die haben sich sehr schnell hinter ihn gestellt, haben gesagt, na, das wäre total albern, wenn wir ihn rausschmeißen, macht gute Arbeit, hat einen Fehler gemacht, ist halt so. Und das war der komplette Stance die ganze Zeit, auch beim ersten Leak. Haben gesagt, ja, ist jetzt in der Welt, wir fänden es eigentlich gut, wenn ihr es euch nicht anguckt, aber macht so. Ach so, das ist ja okay, ja. Ja, und gesagt, nee, wir haben in Reddit gesagt und geschlossen, ja, wir fänden es gut, wenn ihr das hier nicht groß zeigen würdet, aber wir haben hier keine Autorität. In unseren Foren, wenn wir das bannen, so, wenn ihr das bei uns macht, geht das nicht. Löschen wir, geben euch Account-Bans für eine Weile. Macht das hier nicht. Das ist unsere Wiese. Da spielt ihr nach unseren Regeln. Was ihr woanders macht, macht ihr halt. Ist halt so. Und das ist echt ein sehr entspannter Umgang damit. Wenn die zu so einer Hexenjagd aufgebrochen hätten versucht, das einzudämmen, hätte das viel schlimmer werden können. Ja, klar. Also, Notfallmanagement 101, gut gelesen, muss ich sagen. Sehr respektabel. Und tatsächlich, ich kann verstehen, dass sie viele von den Sachen nicht sehen lassen wollen, bevor sie so sind, wie sie das gerne hätten. Weil sie einen Qualitätsanspruch haben. Genau. Ein paar Sachen erfüllen den halt so nicht. aber, also, ich bin ziemlich zufrieden, dass ich mir die Screenshots trotzdem angesehen habe. Ich würde das alles, was ich da gesehen habe, schon so nehmen. Gar keine Frage. Mir ist klar, dass viele davon Sachen nur außen sind und nicht innen whiteboxed oder greyboxed sind. Dass alles noch kommen muss oder kommen wird, was auch immer. Ich bin da total entspannt mit. Für mich war der Leak angenehm. Ich kann sehen, dass da intern noch viel weiter gearbeitet wird, als man schon ist. Man hat das ja immer vermutet, dass sie eigentlich lange nicht alles zeigen, was sie können. Klar. Ich halte das jetzt für einen Beweis. Ich bin zufrieden, alles gut. Keiner ist gekündigt worden, keiner hat groß geweint. Alles super. Sehr interessant. Das ist ja auch eine Möglichkeit. Also nicht alle Firmen gehen damit so um, ne? Wo man sagen kann. Es gibt auch so einen Teller, heißt der, also T3LLR. Der macht auf YouTube Videos von aus den CryEngine Assets. Also hat er auch bei den normalen Clients gemacht, wenn die rausgeladen sind und normal verteilt sind, aber hat halt auch von den Leaks die Sachen gemacht und zusammengebaut und was der daraus produziert hat. Ein Mann alleine aus unvollständigen Quellen. Ich bin hoch erfreut und hoch zufrieden. Ich sehe der Zukunft von Star Citizen sehr entspannt entgegen. Okay, wäre auch vielleicht ein guter Kandidat für sein Team, ja, wenn er jemand. Tatsächlich, ja. Der dann sowas zustande kriegt. Da ist auch so ein Die-Hard-Fan, der halt sagt, ist klar, aus den... Es ist ziemlich lustig, die machen ja diese Konzept-Sales, dann ist das Modell noch nicht fertig, dann gibt es so ein Low-Polygon-Modell, was sie auf der Webseite auch in so einem, die nennen das Holo-Viewer zeigen, wo du es dann drehen kannst und so und natürlich sehr rudimentär, sehr einfach. Und was der schon aus diesen Niedrig-Levels Polygons produziert hat in der Engine hinterher, durch Aufbügeln und wahrscheinlich Nacharbeiten händisch. Respekt. Echt Respekt. Okay. Ah, der ist ein guter. Krass, ja. Den YouTube-Kanal kann ich echt empfehlen. Das sind immer kurze Videos, irgendwie 2 Minuten irgendwie. Ja. So eben ein Renderteil, ein bisschen vorbeifliegen. Irgendwie Musik, kein Quatsche. Schon gut. Ja, wird man später mal verlinken. Wir müssen eh noch viele Shownotes machen. Wir haben jetzt über so viele Sachen gesprochen, da mussten wir halt kräftig unterstützen, dass man mal ordentliche Shownotes machen. Wie geht denn es jetzt weiter mit Star Citizen? Wann ist das Thema mal fertig? Ich bin nicht sicher. Also, wer ist jemals? Na, was sie gesagt haben, also wir wissen jetzt, dass Ende des Jahres das Ziel ist für die erste Singleplayer-Kampagne, Squadron. Wir wissen, dass in naher Zukunft die First-Person-Module rauskommen sollen. Das könnte tatsächlich auch nochmal einen ziemlichen Schub für das System bringen, weil ganze Call of Duty, Counter-Strike-Nummer, die haben es halt mit Schiffen, Battlefield auch, nicht so sehr, Vehicle-Combat nicht am Hut, aber wenn man gut aufeinander schießen kann und das in der Star Citizen-Qualität bleibt, dann könnte das schon mal eine Rolle machen, könnte das schon mal eine Welle schlagen. Also du meinst, vielleicht, dass du mit dem Modul oder mit dem Spiel sozusagen auch andere Zielgruppen ansprichst, die sagen, eigentlich bin ich ein Shooter-Spieler und da gibt es jetzt irgendwie eine Weltraumsimulation, die auch ein Shooter-Element hat, die ziemlich geil ist, die würde ich gerne spielen. Genau. Zumal angesagt ist, dass man im Grunde genommen auch nur den Shooter-Teil später spielen kann, also im Persistent-Universum. Mhm. Es wird da Missionen geben für Leute, die gerne schießen. es gibt da auch eine ziemlich lustig, die haben ein System gebaut, das nennen sie SATA Ball. Mhm. Das ist ungefähr so dicht an, kennst du Ender's Game? Mhm. Das ist ein Science-Fiction-Spiel, Film oder Buch vielmehr, wurde verfilmt. Mit im Grunde genommen Kindersoldaten, bla bla, aber die haben so ein Sportspiel, ein Ballspiel in Zero-G, also in Null-Schwerkraft. Ja, ja. Und spielen das halt auf so einer Arena. Man muss von einem Tor ins andere schießen, den Ball. Und können mit Schusswaffen sich schießen, um sich zu leben. So. Und das ist halt komplett umgebaut. Das ist so dicht an der Quelle, wie man sein kann, ohne dass man verklagt wird, schätze ich. Okay. Nennen das SATA Ball. Mhm. Und das hat man so halb in Aktion gesehen. Und das sieht einfach jetzt schon ziemlich lustig aus. Also Team Deathmatch Capture Flag mäßig dann. Ja, auf Unreal Tournament gab es mal so einen Modus, aber halt mit normaler Schwerkraft so. Ja, ja, ja. Und das ist halt in Zero G, ist schon ziemlich spannend. Mhm. Und normales Shooten wird es halt auch geben. Mhm. Und wenn man gerne FPS-Shooters mag, könnte das eine Option sein. Also wenn das gute Qualität hat. So eine generische Spielbox, das heißt, wenn du gerne fliegst, dann fliegst du, wenn du gerne schießt, dann schießt du, aber Hauptsache du kaufst das Spiel. Egal was, du kaufst dann mein Ökosystem sozusagen. Genau, ja. So scheint es jedenfalls. Mhm. Genau, das wird nochmal für Input sorgen. Ende des Jahres Squadron 42, das wird man dann vermutlich auch im Laden kaufen können. Mhm. Mal sehen, vielleicht sorgt das auch für Hype, wo es noch keinen gibt. Wird man sehen, was dann der Single-Player-Modus da bringt. Weiß man ja bisher noch nicht. Bisher weiß man nur, dass das Z-Flip funktioniert, also dass die Physik da hinterher gut funktioniert und die Engine tut, was sie soll. Bisher. Es ist klar, dass sie eine zweite Kampagne und eine dritte Kampagne produzieren wollen. Ich vermute für 2016 und 2017 Weihnachtsgeschäft äquivalent. Ja. Würde Sinn machen aus meiner Sicht. Und es ist klar, dass nach dem Socializing-Modul, auch das hat man schon in Aktion gesehen, wo Leute durch den Laden gehen und da über ihr Handgelenk-Computer Sachen einkaufen. Das funktioniert schon im Prototyp. Der nächste Schritt ist dann das persistente Universum. Und sagen wir mal, wenn das raus ist, ab da wird es wahrscheinlich sowieso nur noch kleinere Iterationen geben. Glaubst du, wann ist das? Wird es sein? 2018 dann? Ich glaube nicht, dass es so lange dauert. Ah, okay. Also ich bin einigermaßen sicher, dass wir 2016 am Anfang die Beta für das Universum kriegen. Tatsächlich könnte es sein, dass es bei dem Multiplayer-Teil davon noch Schwierigkeiten gibt. Also ich nehme an, dass bei Elite Dangerous war es zum Beispiel auch so, dass am Anfang, ich glaube, vier Systeme zur Verfügung gestanden haben und dann wurde die Pille immer größer im Universum, wo man hinfahren konnte. Und ich vermute, dass es da ähnlich sein wird. Es wird am Anfang ein persistentes Universum von einem Planeten geben, um den kannst du dann rumkreisen und landen und auf der Station irgendwas machen. Und so wird es dann aufeinander aufbauen. Und ich glaube nicht, dass das so weit weg ist. Es gibt ziemlich viele Leute, die sagen, 2017, 2018, wir werden mal sehen, es dauert ganz lang. Mhm. Ich weiß nicht, was im Backend da noch für Probleme herrschen. Das kann natürlich sein, dass es beim Instancing Probleme gibt oder dass die Server das nicht produzieren. Das muss ja irgendwie funktionieren. Genau, das kann alles sein, weiß ich noch nicht so genau. Aber ich weiß, auch anhand der Leaks, dass die halt schon dran arbeiten. Mhm. Und ich lasse mich da überraschen, also ich bin eigentlich einigermaßen entspannt, aber Anfang nächsten Jahres die Beta fürs Persistent Universe ist was ich für realistisch halte. Und wie groß wird denn der Client, wenn ich schon lese, so ein paar Leaks schon irgendwie 48 GB groß sind? Was wirst du dann irgendwie nochmal 3 Jahre runterladen müssen oder was mit deinem DSL 2000 zu Hause? Es gibt ein paar Australier, die da regelmäßig drüber erbost sind, weil in Australien Internet ziemlich teuer ist. Ja, und noch schlechter als in Deutschland. Ja, genau. Es gibt einen Developer, der sich mal dazu hinreißen hat lassen, der gesagt hat, dass er vermutet, dass der Release-Client 100 GB groß sein wird. Das ist ja noch eigentlich heutzutage als Spiel doch fast schon normal, oder? Nee. Also die großen Spiele haben derzeit 50. Ah, okay. So. 60 GB im GTA 5 habe ich gelesen. Ja, gehört dazu. Watch Dogs war irgendwie 50 und ja, steht das auch Mordor war irgendwas 50 oder so. Also AAA, ich glaube 50 ist man ganz gut dabei. Mhm. Aber wie gesagt, das ist glaube ich auch aus dem Zusammenhang gerissen. Das hat gesagt, kann das 100 Megabyte sein? Wo wir gesagt haben, ja. Und das ist dann halt 100 GB mehr. Und dann ist das wahrscheinlich durch die Welt gelaufen und dann kann man das auch nicht mehr aufhalten. Ja, klar. Ich glaube nicht, dass jetzt schon jemand weiß, wie viele Daten zum Schluss im Client stecken. Mhm. Kann man, glaube ich, nicht richtig sagen. Aber die Frage ist, wie verteilen die das? Haben die dann ein Content Delivery Network? Das funktioniert sehr gut. Also jetzt bereits ist der Client ja schon, wie du siehst, 48 GB groß. Ja, ja. Und ich habe zu Hause VDSL 50. Mhm. Und ich ziehe das mit Anschlag. Und wo liegt das dann? Bei denen auf den Servern? Oder haben die da irgendwie Akamai dazwischen? Ich glaube, das läuft über Akamai. Aber tatsächlich weiß ich nicht. Die haben halt so einen Patcher, den ziehst du runter und der Patcher hat sich den Rest. Okay. Ich habe noch nicht geguckt, wo die Netzverbindungen hingehen. Also auch kein Torrent oder sowas? Was da? Ist kein Torrent, nee. Aber ist mir tatsächlich, ist mir egal. Ich ziehe einen Patcher an, sehe 5 Megabyte pro Sekunde. Alles klar. Läuft. Läuft. Lass mal gehen. Ja. Und ist auch ein Delta-System. Also sind schon auch große Patches zwischendurch, aber es sind halt nicht jedes Mal der ganze Client. Okay. Ersetzt nur die Teile, die er braucht. Und auch da intelligentes Patching ist da möglich. Machen die auch so Live-Patching wie bei Warframe zum Beispiel? Ist das angedacht? Bisher noch nicht. Okay. Also weiß ich nicht, ob die das wollen. Bisher war es so, dass sie die Patches immer, große Patches haben sie ganz gerne am Freitag gebracht, was echt keine gute Idee ist. Nee, ist keine gute Idee, weil alle wollen ja am Samstag spielen. Genau, also die Idee dahinter ist nett, so sehr kundenfreundlich gedacht, aber es gab halt mehrfach auch schon Probleme damit und dann sind da, muss man sich auch mal reinziehen, gibt es dann ganze Schichten von CIG-Leuten, die einfach nicht nach Hause gehen. Und es gibt Fans, die den Bagel schicken und sagen, geht nach Hause, wir wollen es gar nicht spielen, das ist in Ordnung, geh jetzt schlafen. Und die sagen, nein, das reparieren wir hier. Echt? Das ist echt, das ist Wahnsinn. Krass. Da ist einer rumgelaufen an einem Patch, also an einem Samstag auf einem folgenden Patch Friday. Und da waren alle Stühle belegt. So. Die ist dann mit der Handykamera rumgelaufen, hat guckt so, einmal durch den Raum gezoomt, überall saßen Leute, haben irgendwas gemacht. Mhm. Und du denkst, ey, das ist echt Herzblut. Ja, das stimmt, ja. Also ich glaube nicht, dass die so unter der Knarre stehen, dass Roberts gesagt hat, hier geht keiner nach Hause. Kann auch sein, ich bin nicht dabei. Aber wirkt nicht so. Es wirkt einfach so, als ob die echt stolz sind auf das, was sie da treiben und es nicht leiden können, dass da Bugs drin sind. Okay. Es gab teilweise echt auch krasse Bugs, wo Matchmaking dann nicht mehr funktioniert hat oder wo Leute direkt aus den Spielen geflogen sind. Ich meine, das ist alles noch Pre-Alpha. Mhm. Ich finde, das ist voll normal zu erwarten. Ja, klar. Das ist noch nicht fertig. So. Aber die haben da einen gewissen Ansatz und Stolz und wollen das nicht und bleiben dann halt da. Krass. Echt amüsant. Es gab einen Forum-Thread in einem offiziellen Forum, wo Leute plus eins runtergeschrieben haben, weil sie gesagt haben, die sollen jetzt endlich nach Hause gehen. Mhm. Wie haben die es mitbekommen, dass die Leute jetzt überhaupt da sind? Also wie waren das denn? Du kriegst ja noch mit, was da Mini-Patches rauskommen. So. Ja. Irgendeiner muss die produzieren. Ne? Okay, aber klar, woher weißt du, dass sie jetzt live noch da sind? Weil halt irgendjemand da an Twitter... Genau, in den Foren ist es dann so. Es gibt ja auch da bei so neuen Patches dann Subforen dafür und sagen, ja, probiert mal jetzt. Wir nehmen mal die Server runter. Updatet mal, sagt mal, ob das jetzt besser geht. Und dann merkt man halt, dass da immer andere Leute was dazu sagen. Na ja, klar, kann sein, dass sie auch zu Hause sitzen und nur einer da codet. Das ist immer unwahrscheinlich. Wahrscheinlicher ist, dass sie da alle zusammensitzen und keiner richtig gehen will. Und haben die ein Live-Chat-System für das Ganze? Also gibt ein Live-Chat-System. Ich weiß nicht, wie gut das frequentiert ist. Ja, okay. Also es gibt direkt auf dem CIG-Server so ein Chat-System. Ich weiß, dass ab und an da auch mal Leute sind, weil dann auch Screenshots davon rumgeistern, wenn die Größen sich da beim Chat runterlassen. Aber ich weiß nicht, wie viel davon wirklich ist. Ich weiß, dass der Customer-Support wirklich gut ist. Das heißt, hast du den schon in Anspruch nehmen müssen? Mehrfach. Ich habe eine Sache ist Alpha-Slots. Es gab 200.000 Alpha-Slots. Ein Alpha-Slot ist Zugriff auf alle Module immer. Wenn du jetzt plätschst, dann kannst du zwar das Spiel plätschen, kannst aber nicht Arena Commander spielen zum Beispiel. Okay. Dafür musst du ein, ich glaube, $5 kostet so ein Modul. Und es ist halt jetzt Arena Commander und das Racing-Modul ist ein anderes, kostet 5. FPS-Modul wird bestimmt auch 5 kosten. Social-Modul für das New Universe kann schon sein, dass es alles 5 Euro kostet. Und ich habe eins meiner Pakete, ein älteres meiner Pakete, hat so ein Alpha-Slot dabei. Und ich wollte aber das Schiff verkaufen, was da drunter war. Ich wollte gerne ein anderes Schiff dafür haben. Und da habe ich den geschrieben, das war ein Bundle. Ich habe gesagt, ich würde das gerne einschmelzen, wegen das größer ist und so, aber ich will den Alpha-Slot nicht verlieren. Und dann haben sie mir den Alpha-Slot aus dem Paket rausgetrennt und in ein anderes geschoben. Haben gesagt, hier, so einmaliger, da, machen wir nicht für jeden und so. Keine Ahnung, bestimmt oder nicht. Wahrscheinlich auch nur, damit nicht jeder die anquengelt. Ja, klar. So ein Disclaimer. Aber das haben die halt gemacht. Und ich bin nicht sicher, was passiert, wenn ich EA anschreibe und sage, mein Battlefield 4 Premium möchte ich gerne auf eine andere E-Mail-Adresse haben. So, ja. Ich bin ziemlich sicher, da kriege ich keine Mail von. Höre ich nie wieder was von. Und das, was die ja gemacht haben, hat 3 Tage gedauert. Okay. Aber war echt begeistert. Finde ich echt richtig gut. Und das ist auch so cool, weil natürlich ist das eine Illusion. Die das gemacht hat, war Chelsea. Die kenne ich durch die Videos. Ah, okay. Und dann denkst du, alles klar, ja, die ist voll nett, die hat das gemacht für mich. Natürlich bin ich auch nur Customer 15, klar. Ist mir völlig klar. Klar. Aber bist halt gefühlmäßig viel dich daran. Ja, klar. Und die, natürlich macht sie genau, was sie hier sagen. Wenn du das jetzt, wenn du dem das erlaubst und es umbaust, dann wird er sein so und so viel Dollarschiff nehmen, einschmelzen und dann dafür in so und so viel Plus-Dollarschiff kaufen. Klingt gut für uns alles. Money. Genau. Kann ich alles komplett verstehen. Schreib mal schön den Namen drunter, der freut sich. Egal, funktioniert. Ja, so eine Illusion zu kaufen, ist irgendwie ab und zu einfach nur ein gutes Gefühl. Ja. Ja, also ist ja auch nicht nur Illusion. Immerhin machen die das ja. Und die ganze Vaporware-Geschichte, ja, kommt nie raus und so, ist nur Cash Grab. Ich spiele das jetzt seit 2 Jahren fast. Ja, sagen wir mal nach 1,5 Jahren. Ich habe echt jede Menge Spaß. Das sind kleine Schritte, die sich das entwickelt. Ich bin total begeistert bei. Guck mir sehr viele von den Videoschnipseln an, die es da gibt. Manchmal nur auf dem Second Screen, meinetwegen, aber bin irgendwie Teil dieses Vorhängs. Alles gut. Ich bin sehr zufrieden. Ich werde keinen Refund beantragen. Okay. gibt's richtige Die Hard Fans, die sich da irgendwie in der Community auch da irgendwie, die man da merkt, dass man sagt, ey, pass auf, der ist da irgendwie noch härter drauf als ich. Und ja, ja, klar. Also ich finde echt ein kleiner Fisch so. Also vielleicht kein ganz kleiner, aber schon ziemlich kleiner. Es gibt unabhängig, es gibt Leute, die viel, viel mehr Geld drauf werfen als ich. Ja, gut, aber und es gibt auch Leute, die viel, viel mehr Zeit auf das System werfen. Es gibt Imperial News Network zum Beispiel, das ist eine Fanseite. Die gucken sich jedes Videoschnipsel an, was da ist, und machen dann eine Transcription davon auf ihrer Webseite. Also kriegen halt nichts dafür, ne? Klar, wird auch Werbung auf seiner Webseite sein, aber das ist nur Herzblut. Und die kaufen sich dann Tickets für die Messen und fliegen dahin, um mit denen Interviews zu haben. So. Das sind echt krassere Fans an sich, ganz klar. Und es gibt Leute, die halt 5 Stunden am Tag im Arena Commander rumhängen und sagen, oh, ich habe die neue Waffe ausprobiert. Und wenn man aus dem Winkel schießt, dann prallt sie komisch ab. So, ja, super. Würde ich nicht merken. Habe ich echt. So viel Liebe habe ich da nicht dafür. So. Also es gibt da wirklich Verrückte. Und natürlich gibt es auch Verrückte, die laut sind und welche, die denken, dass sie mehr wissen und ihre Meinung mehr zählen muss. Gibt es ja in jedem System. Klar. Aber alles in allem ist es schon, also auf jeden Fall ist es eine starke Community. Ob es nun die beste der Welt ist, kann man nicht sagen. Aber es ist eine große, eine sehr dedicatete. Es gibt jede Menge Podcasts. Ich höre 5 Podcasts in der Woche zum Thema Star Citizen. Ernsthaft? Ja. Das müssen wir auf jeden Fall verlinken. Es gibt einen zum Beispiel, der macht Kurzgeschichten darüber und liest sie vor. Krass, das ist cool. Echt cool, echt cool. Achso. Wie gesagt, das Ganze ist für mich deutlich mehr als ein Spiel. Ist ein Hobby. Ist das T-Shirt, also, hast du auch ein Star Citizen T-Shirt? Ja, das ist, ich habe auch ein bisschen Merchandise gekauft. Okay, ja. Ach, okay. Ich kann das Frage stellen. Ganz schön. Ich habe auch eine sehr schöne Keychain. Okay. Und einen Kapuzenhoodie habe ich, glaube ich. Haben die Schulter mal drauf angesprochen, so auf der, in der Wildbahn und sagen, ey, geil. Ja, tatsächlich ist es ziemlich lustig. Ich habe ein oder zweimal gesehen, wo Leute geguckt haben. Mhm. Und ich glaube, wo es denn so im Kopf klickt und denkt, ey, warte, das kenne ich doch. Warte, ja, oh, Sekunde mal. Aber angesprochen hat mich noch keiner. Ist mir auch egal, brauche ich nicht. Ne? Aber es gibt auf jeden Fall eine deutsche Community, das würde ich sagen. Mhm. Und in, auch in Berlin habe ich, wie gesagt, schon Leute gesehen, die das auf jeden Fall erkannt haben. Aber gibt es doch keinen Star Citizen Stammtisch Berlin oder so? Weiß ich, also wenn, dann habe ich mich da nicht richtig involviert. Mhm. Ich glaube, bin auch nicht sicher, ob ich daran Interesse hätte. Was soll es da geben? Ja, alles, was ich da bespreche, bespreche ich online. Ja gut, aber ab und zu ist man so ein Face-to-Face. Na ja, klar, schon mal. Also ich weiß, dass auf der Gamescom regelmäßig da ein Star Citizen, also außerhalb der Gamescom ein Star Citizen Venue gibt, mhm, wo sie da, ich glaube, 10.000 Leute sind. Oh, krass. Ja, also kommen schon Leute zusammen. Mhm. In Australien, PAX East waren sie jetzt. Mhm. Also Manchester kommt demnächst. Könnte man hinfahren. Da werden sie alle hinpilgern sozusagen. Aber Manchester ist ja momentan, so wie ich jetzt rausgehört habe, so kann ich der heilige Gral, was da gerade mal liegt. Ganz ehrlich, wenn ich irgendeins von den Studios sehen könnte, würde ich am ersten nach Manchester gehen. Okay. Gut, Manchester ist ja von hier gut erreichbar. Die sind auch echt ziemlich cool so. Kann man einfach klopfen und sagen, hallo, ich bin der Desaster, ich würde gerne mal gucken kommen. Ist tatsächlich echt nicht so ein Problem. Echt? Also zumindest in Manchester weiß ich nicht, aber in den Santa Monica Studios, mhm, eben über diese Reddit-Leute, mhm, erfährt man ziemlich viel. Es ist nicht nur so, dass sie denen halt Pizza schicken und mhm, was auch immer, sondern dass sie auch sagen, oh, wir würden uns gerne ansehen, können wir vorbeikommen, mhm, und dann machen die das. Cool. In der letzten, irgendein YouTube-Video war es, da hat man sogar gesehen, dass gerade so eine Golem-Gruppe durchgepildert, ja, wurde, okay, so mhm, wie sie gezeigt haben, hier, da und da und da. Mhm. Die sind echt Open Development, muss man sagen. Mm. So ein Reddit-Dude war auch mal da und hat gesagt, der ist gerade reingekommen so, und dann hangen da auch ein paar Bilder an der Wand von Konzepts. Wie gesagt, ich soll das nicht weiter verraten, mache ich dann auch nicht. Mm. Verrückt, oder? Im Internet hält sich einer an so eine Ansage. Mm. Großartig. Ich meine, was hätte er sagen können? Ist rund und hat Spitzen. Genau, hat er nichts fotografiert. Aus, aber, genau, aber weiß doch viel Fleisch drauf gezeichnet. Aber fand ich echt schon ziemlich cool, dass, mhm, dass sie die reinlassen und nicht irgendwie sagen, hey, da könnt ihr nicht rein, da sind die Developer, da, mhm, könntet ihr vielleicht was sehen. So. Ist ja egal. Letzten Endes hat jeder Einzelne das bezahlt. Ja. Tatsächlich ist es, eigentlich ist es so, aber es ist ja trotzdem ungewöhnlich. Ne? Mhm. Ist ja nicht die einzige Kickstarter-Kampagne, aber es ist die einzige oder die ich so mitbekommen habe, die am offensten fungiert. Viele Leute sammeln es halt ein als Anfangsfinanzierung. Ja, dann hörst du nichts mehr. Und als Pre-Purchase im Grunde genommen, dass sie sagen, hier, kannst du jetzt kaufen, ist billiger, so. Aber jetzt lass du mal zufrieden. Mhm. Und das machen die einfach anders. Mhm. Tut Robert irgendwie Meetups anbieten und sagen, pass auf? Oder gibt es so Packages, die man da auch, also wie gesagt, sieht ja so aus, als ob der ja alles zu Geld machen kann. Sagt er nicht irgendwie, keine Ahnung, eine halbe Stunde Mittagessen mit mir, $2,000 und nochmal ein halbes Schiff. Die Aussicht auf ein halbes Schiff. Ich weiß nicht, ob das, also jetzt aktuell nicht mehr, ich weiß nicht, ob es bei der Kickstarter-Kampagne das gab, würde mich nicht wundern, wenn das $15,000-Paket auch ein Face-to-Face gewesen wäre. Weiß ich nicht, nee. Also habe ich jetzt nicht gesehen. Aber zumindest ist es so, dass auf den Venues, wo sie sind, dass er da sich auch nicht verpfeift. So. Mhm. Also da hat man Videos gesehen von Fans, die da waren, und die sind halt zu ihm hingegangen und haben mit ihm geredet irgendwie. Und erstaunlicherweise war das irgendwie auch zivil. Also man würde ja denken, dass dann irgendwie die Fans da stehen bleiben und nicht mehr weggehen und dann sich so eine riesen Traube bildet und alle drücken und so. Aber das war echt entspannt. So. Wir haben geredet und dann hat er sich woanders hingedreht und die sind abgedackelt und so. Mhm. War echt normales Umgang. Also ganz normal. Erstaunlich. Also wann planst du jetzt eine Reise nach Manchester? Ach nee, das kann ich nicht machen. Aber warum eigentlich nicht? Genau. Ich weiß gar nicht, ob es noch Tickets gibt, aber die Manchester würde ich schon gerne sehen. Mhm. Mal sehen, vielleicht. Okay. Vielleicht Manchester ist ja auch vielleicht hört ja jemand Flight Distance. Vielleicht hört ja jemand diesen Podcast und möchte mit Dida gemeinsam eingehen. Dann kann er sich mal melden. Auf jeden Fall. Zu zweit war lustig. Sehr interessant. Ja, sind wir eigentlich so themenmäßig eigentlich so durch, oder? Also wir haben uns ja wieder hervorragend vorbereitet. Ich scroll mal so ein bisschen durch noch. Ja, das haben wir eigentlich alles gesagt. Haben wir eigentlich alles gesagt, ja. 52 Kilobyte waren es, das habe ich auch geschrieben. Ja. Das Ur-Elite. Ja, siehst du mal, das ist jetzt ein bisschen größer jetzt als, als 52 Kilobyte. Nah dran an Gigabyte in der Größe. Ja, ich noch eine Frage habe ich noch, was ist denn die Systemanforderung? Also klingt ja alles sehr aufwendig. Sind die da so, du brauchst eigentlich der Latest und Greatest, ansonsten brauchst du gar nicht anzufangen oder spielst du nur auf 640 und 480 und ohne Sound, sonst schafft es dein Rechner nicht? Tatsächlich gar nicht so sehr. Ich habe meine Grafikkarte, das ist natürlich grafiklimitiert in den ersten Folien. Arbeitsspeicher ist auch eine gute Idee. Mhm. Ich habe 8 GB ist ja heutzutage eigentlich echt Standard, glaube ich. Keine große Nummer. Nee. Meine Grafikkarte habe ich geupdatet vor letzten Sommer, glaube ich. Mhm. Da habe ich so eine 79 Nvidia gekauft. Mhm. Und ich kann das in 60 FPS bei 1080p spielen. Mhm. Überhaupt kein Ding. Okay. Ich habe einen alten, also relativ alten i5 CPU. Das ist echt nicht toll. Ja, Ladezeiten sind ein Problem, wissen ja auch. Ich habe es von der Flash, SSD, ja. SSD dafür. Auch trotzdem sehr langsam. Die sagen, dass sie das Problem sehen und in den Griff kriegen wollen später. Mhm. Später, und nicht mal das Alpha. Mhm. Kann ich echt gut mit leben. So. Was sind die Ladezeiten? Was hat man Gefühl? Wenn du in vom Hangar in Arena Commander lädst, kann das durchaus 40 Sekunden dauern. So. Ja, okay. Vielleicht manchmal eine Minute, wenn du Pech hast. Ja, okay. Also dafür, dass es von SSD kommt, ist schon echt erstaunlich so. Ja gut, ich muss mal eins sagen, ich kenne in meiner Spiele-Vergangenheit gab es auch Spiele, die haben defaultmäßig so lang geladen. Ja, klar. Und Also sie haben gesagt, dass sie zumindest einen Teil davon in den Griff bekommen haben und dass das FPS-Modul jetzt im Moment bei denen 20% schneller lädt. Okay. Was auch immer das wert ist. Mhm. Am Ende, wie gesagt, wenn es länger lädt, meinetwegen. Mhm. Das heißt, also ich kann es auf meinem Pentium 1 90 MHz dann nicht voll spielen. Voll Details. Ja, ich habe auch eine Voodoo 2 drin. Hey. SLI oder ohne SLI? Nein, ohne SLI, aber eine 20 GB Festplatte schon. Okay, das ist kein Problem. Dann kannst du den Patcher starten. Ich habe gesehen, auch irgendwie für Linux wird das wohl released. Oder ist das sagen irgendwie? Sie. Sagen Sie? Ich kann mir das noch nicht so richtig vorstellen, aber es war, glaube ich, auch Teil der Kickstarter-Kampagne. Linux Client. Ich bin da nicht so überzeugt. Ich weiß es nicht. Okay, weil und Steam-Maschinen, was da so alles so kommt? Ist ja auch eine Linux-Kiste. Also ich weiß noch nicht mal, ob es für Steam kommen soll. Im Moment machen die ja alles ziemlich separat und ziemlich eigen. Alles, was an Support für Zukunft ist, dass sie natürlich die ganzen Virtual Reality-Nummern unterstützen wollen, Leaf und eigentlich alles. Check.ir funktioniert übrigens seit der allerersten Arena Commander Nummer. Okay. Sehr gut. Auch bei Elite Dangerous. Mhm. Bei Elite Dangerous seit dem ersten Client, den ich gesehen habe, Check.ir sehr gut funktioniert. Mhm. Also, die nehmen das schon ernst. Also auch so alles, was controllermäßig so unterwegs ist. Ja. Also, wie gesagt, ich habe ja erzählt, was ich alles einmal zur gleichen Zeit angeschlossen hatte und überall Buttons verwenden konnte. Ich habe die Nummer angeschlossen, um zu gucken, ob es geht. War alles, was ich zur Verfügung hatte. Kein Problem. Ein bisschen schwierig dann, weil die halt alle gleich heißen. Sowas. Joystick X-Achse, Joystick X-Achse, Joystick X-Achse. Da so, welche, weiß ich nicht genau. Probieren. Spielt ja keine Rolle. Also, es war ja nur für Spaß. Jetzt, mein Controller-Setup ist gut so, wunderbar, dann spiele ich es weiter. Von der Technik bin ich echt hellauf begeistert. Ein bisschen Sorge. Story-Kampagne ist halt auch, lebt ein bisschen von der Story. Man weiß, was er mit dem Film produziert hat. Achso, das ist dann eher eine Warnung als ein größer. Es kann halt auch echt in die Hose gehen, ne? Wenn das wie es Squadron 42 schwer verkacken. Negative Schlagzeilen sind immer die ersten, die rumgehen. Ja, klar. Weiß ich nicht, aber man soll ja hoffen. Wenn Mark Hamill dabei ist, verzeih ich ihm sowieso alles. Okay. Nun gut, haben wir noch irgendwas? Oder sind wir durch? Ich glaube, wir sind durch. Na gut, dann würde ich sagen, erstmal vielen Dank für das ausführliche Gespräch mit dir. Sehr gern. Und ich glaube, wir müssen mal eine Update-Sendung machen, wenn das dann mal sich so langsam gegen Ich bin fertig sozusagen. Ja, zumindest wenn es Quadern 42 draußen waren, kann ich was dazu erzählen. Ja, das kann ich erzählen. Dann treffen wir uns nochmal. Will ich gern machen. Super. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank und bis bald. See you in the worst. Genau, bye bye. So, jetzt machen wir erstmal das Recording hier aus.